Er hat den Button geklickt. Ja, Le Bouton. Schulz, du hast die Memes gestohlen, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Pete holen mit dem Schießgewehr. Hallo da draußen, was geht so? Wir sind heute hier und ihr auch. Und ist das nicht schön und ach, so wunderprächtig? Also, ist ja, bald heißt es nicht mehr Martinsweg, bald heißt es. Bald heißt es nicht mehr Jakobsweg, bald heißt es Martinsweg, weil Schulz ist der Beste, wie uns unsere Medien erklären. Und ja, Heiderabad, hallo, es geht. Die Weltraumaffen, Sonntagabend, wie immer und so. Ja, pünktlich. Sehr pünktlich. Haramstufe Schulz. Ja, Haramstufe Schulz. Was eine Woche, Leute, was eine Woche. Der Chris ist heute nicht da und deswegen verzeiht ihr hoffentlich, dass die Einblenderei etwas chaotisch, unprofessionell und spontan erfolgen wird. Ich guck mal, ob ich was einblenden kann. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Das wäre wunderprächtig, wenn wir einmal mit Profis zusammenarbeiten würden. Jetzt muss der Ariel mich nur noch einblenden dann. Einmal mit Profis. So, Deutschland im Wahljahr. Also, wenn der Schulz gewinnt, ist es vorbei mit der Merkel oder so. Dann bricht Deutschland zusammen, weil Merkel hat bisher den Laden zusammengehalten. Und wenn sie nicht mehr da ist, dann wird es Deutschland nicht mehr geben. Deutschland ist dann im Untergang geweiht, also auf jeden Fall. Also, schau der Frau doch ins Gesicht. Schau ihr ins Gesicht, ja. Mutti ist die Beste. Die das Bild ist so Noir-Style gemacht, so ein Lichtblick auf die Augen, der Rest ist dunkel. Also seitdem ich die Merkel kenne, habe ich mir immer gewünscht, vielleicht werde ich auch mal eines Tages Kanzlerin. Nein. Ja, Merkel ist halt gern gesehen, weil sie halt Europa gerne zusammenhält. Zusammenhalten bedeutet, die anderen brauchen Geld und kriegen es nicht geschissen. Deutschland geht dorthin und sagt, hier habt ihr ein bisschen Geld, kriegt es geschissen. Das ist ungefähr so Merkels Strategie seit immer in Sachen EU. Ja, und danach geht sie wieder in ihre Kiste und sagt wochenlang gar nichts. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, Merkel ist ja eigentlich auch schon so eine Ultrapopulistin, weil ihre Partei kann ausbaden, Sachen in der Öffentlichkeit zu besprechen. Und sobald man dann merkt, okay, da tut sich irgendwie so ein Konsens bilden, dann ist es ja plötzlich Chefsache und die Kanzlerin kann drüber sprechen. Naja, mit der Flüchtlingskrise auch so, oder Griechenland, ist eigentlich gar nicht so wichtig, was es ist, aber ja, also ihre Partei, die kann Grabenkämpfe machen, kann sich um einen Konsens bemühen, sobald der Konsens da ist, sagt die Merkel, dafür stehe ich mit meinem Namen und so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, jeder freut sich international natürlich, dass die Merkel Europa zusammenhält, mit Geld, mit viel Rede für Einigkeit und tralala und ja, ich Europa auch toll und so, aber ich finde halt Merkel jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, proaktiv, fähig, kompetent. Also ich meine, ich bin zumindest froh, dass sie mir gesagt hat in dem einen Werbespot, dass ich Deutschland bin. Das hat mich beruhigt. Ja, du bist Deutschland. Ja. Jetzt wissen wir ja, warum es so bergab geht. Nein. Ich meine, no. Weißt du, so Social-Kampagnen, die sind ja auch relativ beliebt oder so. Weißt du bist Deutschland oder Millionen Menschen flüchten vor Verfolgung, deswegen tut Deutschland Afrika aufnehmen und Mittleren Osten, Asien, was auch immer. Also, aber ja, Merkel ist halt sozusagen, wird gesehen als mächtigste Frau der Welt, die liberale Weltordnung des Westens zusammenhält und hier so einzig und allein die westliche Welt trägt, wie so dieser Atlas, so ist dieser Halbgott da, der die Erdkugel trägt von den Griechen, so irgendwie sie, wird halt Merkel gesehen, die halt die über Merkel. Merkel shrugged. Von Halt Ayn Rand. es steht zu erwarten, dass Trump seinerseits nicht viel auf die Meinung von Angela Merkel geben wird. Weder entspricht sie seinem Frauentyp, noch passt ihr Regierungsstil zu ihm. Was ist das wieder für ein Journalismus? Weder entspricht sie seinem Frauentyp. Ist das irgendwie, müssen die irgendwie noch mehr machen als Politik? Weiß ich davon irgendwas nicht? Oder ja, die sollen die zusammen den Gottkaiser zeugen? Oder? Wie sieht es denn aus mit dem Sternzeichen? Ja, genau. Die treffen sich wahrscheinlich beim G8-Gipfel und dann, weißt du, dann kommt Goa-Musik und dann, weißt du, und Orgie und dann, weißt du. Beim G8-Gipfel suchen alle Merkels G-Punkt wahrscheinlich. Genau, G8-Gipfel. Alter, können wir mal aufhören mit den schlechten Witzen, Alter. Was ist da los? Nee, heute ist unser Einjahres-Jubiläums-Champagner-Stream und da machen wir schlechte Witze, wie wir wollen. Ja. Übrigens, danke für die 3000 Abos, ihr netten Leute da draußen. Wir sind zutiefst bescheiden und dankbar. Ja, Patreon-Account kommt bald, so mit dem Code und so, voll ausbauen, 2017, ja. Spenden nehmen wir ab 1 Million Euro aufwärts an. Von, in kleinen, nicht nummerierten Scheinen. Bevorzugt von, ich weiß nicht, dem Kreml oder Beijing. Oder Frauen, die unserem Frauentyp entsprechen. Ja, Teheran ist auch in Ordnung. Frau Merkel führt ja, so die Legende, von hinten. Soll heißen, sie wägt ab, überlegt und entscheidet vorsichtig. Ja, vorsichtig. Wo ist da die Legende? Was ist darin legendär? Ja, aber vorsichtig ist, glaube ich, die Legende, weil vorsichtig wäre ja was anderes als wir machen jetzt einfach mal alle Atomkraftwerke aus oder Flüchtlinge sollen alle herkommen oder so. Ja, das hört sich für mich nicht vorsichtig an. Ja, weil gerade auch mit dem vorsichtig die Flüchtlingskrise wäre halt auch einiges angenehmer für unsere europäischen Nachbarn gewesen, hätte Deutschland einfach mal sowas gemacht wie, ich weiß nicht, eine E-Mail an die anderen Staatsoberhäupter, so hey, ich will hier 1 Million hier Musels aufnehmen, wollt ihr auch ein paar? Und dann schreiben die, nö, wollen wir nicht. Und dann weiß Merkel von vornherein, okay, will ich 1 Million aufnehmen, dann sind es meine Musels. Und sich am Ende dann nicht darüber beschweren, dass jetzt die Polen sagen, nö, wollen wir nicht. Also ich keine Ahnung. Also es ist halt so, wir brauchen mehr Solidarität in Europa wegen einem Alleingang von Deutschland. Ja. So funktioniert Völkerverständigung. Alleingang machen und dann sagen, ihr seid jetzt aber alle nicht so solidarisch. Ich habe das mit Österreich abgesprochen und Österreich ist am Ende umgeknickt in der Flüchtlingsfrage. Also geschickt in Sachen Außenpolitik ist die Merkel überhaupt nicht. Also keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Existiert da wirklich eine Außenpolitik? Ist die Frage. Oder reagiert sie einfach nur auf das, was hier im Land passiert und vertritt das dann nach außen? Also so eine richtige aktive, so sehr ich den Kohl nicht mochte, aber der hat zumindest irgendwie hier und da mal Akzente gesetzt und hat mal gesagt, so würde ich das gern sehen oder das ist doch mal eine Utopie. Das Problem in Deutschland ist, wenn du in Sachen Außenpolitik eine Strategie formulieren möchtest, dann sitzt jemand dort, der studiert hat, also weißt du, der auch so Foreign Affairs studiert hat, der dann sagt, ja, aber wisst ihr noch, das Konzept von einem Lebensraum, das hat mal zu einem großen Krieg geführt, deswegen dürft ihr alle nicht über Außenpolitik nachdenken. Und das ist ungefähr der deutsche Diskurs, also es hört sich dämlich an, aber das ist ungefähr so der deutsche Diskurs über Außenpolitik, hast du kein richtiges Forum, wo du sprechen kannst. Also du hast, USA hast du sowas wie Council of Foreign Relationships, Deutschland hast du auch das ein oder andere kleine Forum in die Richtung, aber die sind halt alle irgendwie so. Ist es wirklich immer noch so der Fall hier in Deutschland? Es ist, ja. Also du kannst auf europäischer Ebene, kannst du dich irgendwie in Außenpolitik betätigen, aber in sozusagen als Deutschland hast du marginal bis kein Forum. Ich meine, die Schweden, Alter, Schweden ist mega klein. Die haben zum Beispiel SIPRI, was ziemlich bekannt ist. Und Deutschland hat, was hat Deutschland? Deutschland hat nichts. Deutschland hat VW. Keine Ahnung. Na gut. Bertelsmann Stiftung vielleicht, ich weiß nicht. Aber ja, aber ich finde, dass auch dieses Fehlverhalten von der Merkel dort halt auch irgendwie so eine Reflexion davon ist, dass wir halt einfach nicht viele Leute haben, die sich auch über Außenpolitik einen Kopf machen. Also, Okay. Ja. Er sagt ja hier der Artikel auch, waren sie aber nicht, denn Merkels Politikstil ist projektfrei. Ja, ja. Und da, ja, und dann der Nachsatz, dass halt die Wirtschaft halbwegs funktioniert momentan, das ist halt mehr wahrscheinlich Zufall, aber es scheint sie zu bestätigen. Na, es ist eigentlich, was Schröder an Reformen gemacht hat. Also Agenda 2010, das ist das, worauf sich die Merkel ausruht. Und ansonsten lässt sich eigentlich nur von Events davon tragen und treiben. Also proaktiv macht die Frau nichts. Also. Starrsinn im Kanzleramt. Das ist halt eine Ahnung. Griechenland ist trotz allen Hilfspaketen reformunwillig und pleite. Ja, wenn man jemanden komplett kaputt spart, bis nichts mehr da ist, dann hören die irgendwann haben die einen Hals halt. Ja, mit Griechenland ist halt auch so eine Sache. Griechenland will ja partout den Euro nicht verlassen. Man hat ja damals vorgeschlagen, dass sie den Euro verlassen. Und man will auch nicht diesen Mittelweg machen, dass die Schuldscheine ausgeben können, so wie es in den USA der Fall ist. Wenn Kalifornien pleite ist, dann geben die Schuldscheine aus und bleiben aber im Dollar drin. Und das wollten wir in Sachen Griechenland auch nicht machen. Und man hat sich dann darauf geeinigt, dass man regelmäßig Geld in ein Strohfeuer wirft, bis die Banken refinanziert sind, die an Griechenland Geld verliehen haben, damit man keine Bankenkrise hat. Das ist ungefähr so das, was man macht. Also. Ist auch so lustig, bei den Griechen möchte man, dass sie aus dem Euro gehen, bei den Franzosen hat man Angst davor, dass sie aus dem Euro gehen, wenn die Le Pen irgendwie wieder erwarten, an die Macht kommen sollte. Hm. Also ich meine, ich will es ja allen Ländern in Europa zugestehen, dass wir von der EU nicht begeistert sein müssen. Ich persönlich würde sagen, vielleicht so eine Mini-EU mit Österreich, Niederlande, Dänemark, ich weiß nicht, ein paar Teilen von Polen, die wohl in Europa bleiben wollen, an den deutschen Grenzen, dass das so ein Kern Europas sein könnte. Nein, Quatsch. Ich habe gerade die Grenzen von vielen Jahrzehnten in der Vergangenheit beschrieben. Nein, der Witz kommt nicht so gut an, ich merke schon. ja, mit Frankreich macht man sich halt einen Kopf, weil dann halt ein Nettozahler fehlt und Europa zu groß ist, zu viel Leute bekommen halt Geld und dann gibt es halt weniger Geld. Also die EU ist ein bisschen zu schnell gewachsen. Das Problem mit der EU ist, dass du keine klare Vision hast, wo die EU stoppen soll. Soll Aserbaidschan da im Osten von der Türkei, soll das auch in die EU, ja oder nein? Und keiner in Brüssel kann das wirklich beantworten. Das ist so ein bisschen ein Problem. Also. Und eine zu große EU schwächt halt die EU in ihrer Handlungsfähigkeit. Also, ja, keine Ahnung. Wo waren wir geblieben? Wehrpflicht, Mindestlohn, Atomkraft, Maut, Visafreiheit für Türken. Das mit den Türken ist auch immer so ein Thema. Wenn du Beitrittsverhandlungen mit der EU führst, dann kriegst du Milliarden, die du in deinen Staat investieren kannst, um Mechanismen gegen Korruption aufzubauen, um Straßen auszubauen und Schulen auszubauen, um Bahnstrecken auszubauen. Sozusagen einfach nur in Beitrittsverhandlungsgesprächen mit der EU zu sein, ist total cool für dich als Staatsoberhaupt, weil du einfach random Geld geschenkt bekommst für Infrastrukturprojekte. Du kannst deine Steuergelder dann für anderen Kram verwenden. Das heißt, ob du jetzt beitreten möchtest oder nicht, für dich ist es ein Nettogewinn, wenn du in Beitrittsverhandlungen mit der EU bist. Also, da ist dann die Frage, spielt die EU mit der Türkei, spielt die Türkei mit der EU? Im Grunde, was die Türkei macht, die schaut nach Moskau, die schaut nach Beijing, die schaut nach Brüssel und sagt zu allen, gib mir Geld. Ja, das ist im Grunde das, was die Türken machen. Also, oder Erdogan oder Gern und der türkische Staat sozusagen. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Ob man jetzt dann für oder gegen Visafreiheit ist, ist dann immer noch so fraglich, ob denn von der Türkei Visafreiheit gewollt ist oder nicht. Also, ja. Ja, das ändert sich ja auch sofort, je nachdem, worum es sich handelt. Wenn es um Leute geht, die jetzt hier nach dem Putsch Asyl beantragt haben, die möchte man halt gerne möglichst sofort zurückhaben. Ja. Ja, aber wen man nicht braucht da unten, den kann man eigentlich auch mit Visa frei nach Deutschland schicken. soll er halt da wohnen. Das Ding ist halt auch, was man über Grenzen gerne sagt, ist sozusagen, wenn Kapital und Waren die Grenzen nicht überqueren, überqueren halt irgendwann Soldaten die Grenzen. Das ist so ein bisschen so salopp gesagt, aber sowas passiert halt häufiger. Gut, die Türkei ist jetzt auch in der NATO, aber generell ist es halt immer gut, wenn du gute Beziehungen hast miteinander. Also, die Türkei hat aber einem anderen NATO-Mitglied, nämlich Griechenland, gerade letzte Woche den Krieg angedroht. Ne? Also die Türkei droht ja mittlerweile allen mit Krieg. Sie sagt, bis 2023 wollen sie alte Gebiete des Osmanischen Reichs zurückerobern, because Kartoffel oder so. Ich habe hier mal dann passend dazu, haben wir ja auch hier einen Artikel zu dem Thema. Ja, stimmt. Große Nation, mächtige Kraft, Ziel 2023. Erdolf will Lebensraum fürs türkische Volk und am besten macht man das mit die Teile von Syrien, wo man IS vertrieben hat, behalten und halt überall, wo man eine Grenze hat, sich überlegen, ob man die nicht ausweiten kann. Und Erdogan will das unbedingt gerne machen. Und ja. Gestern kam ja die Meldung, dass sein Wissenschaftsminister in Aussicht gestellt hat, dass die Türkei Anspruch auf die auf Antarktisgebiete irgendwie geltend machen wird. Weil ja, Antarktisgebiete, was ja, wollen die da machen? Ja, weil die Antarktis ja auf der Karte von Piri Reich damals schon eingezeichnet war und der kommt ja aus der Ecke und überhaupt und sowieso und deshalb gehört denen ein Anteil an der Antarktis. Okay, weil ja, aber das funktioniert so nicht. Doch, auf jeden Fall. Mein Opa hat mal eine Karte von Polen gemalt, aber die wollten ihm das auch nicht geben. Die einfachste und dreiste Form dieser Art von Logik ist einfach zu sagen, ja, Türkei liegt auf der Erde, alles, was auf der Erde liegt, ist Türkei und demnach ist fertig, alles. So, jetzt, da haben wir's. Alles ist Türkei. Das Problem mit der Türkei ist einfach, die tun halt ein bisschen so Copy-Paste von dem, was Putin macht, machen, so. Die stellen viele verwirrende Forderungen, die alle teilweise absoluter Quatsch sind. Ein paar davon wollen wir tatsächlich ernst machen und wir labern einfach mal den ganzen Tag Scheiße und gucken, was bei rumkommt. Das ist so ungefähr die Strategie vom Kreml, salopp gesagt, und ungefähr die Strategie von Ankara. Also, und du weißt am Ende nicht, wollen sie jetzt ein Gebiet von Griechen tatsächlich haben? Wollen sie in Syrien ein bisschen vom Kuchen haben oder was wollen sie machen? Im Endeffekt, in meinen Augen wird es darauf hinauslaufen, dass dass halt die Kurden wieder richtig übel verfolgt werden in der Türkei und dass dann die Türkei auch einen Bürgerkrieg bekommt und wenn Erdogan irgendwie einen Nachbar angreift, dass halt die Türkei Staatsgebiet verlieren wird. So wie das irgendwie in der letzten Zeit immer der Fall gewesen ist, wenn jemand irgendwen angegriffen hat, außer jetzt vielleicht mit der Krim. Aber davon abgesehen, dass die Türkei damit sich um Jahrzehnte zurückwerfen wird und Staatsgebiet verlieren wird, wenn sie tatsächlich ihre Grenzen ausweiten wollen, wird dabei nichts rumkommen. Und wir viele tote Türken. Ja, das auch. Ja. Ich meine, dieser scheiß Pan-Nationalismus, einfach zu sagen so, ja, weil wir da auf dem Gebiet da auch noch unsere Sprache da gesprochen wird, die wir hier bei uns sprechen oder weil die dieselben Kulturen haben und so, gehen wir jetzt einfach über die Souveränität dieser Länder einfach hinweg und annektieren die an uns dran und machen da einfach den Adolf, indem wir jetzt hingehen, wie er das ja mit Polen gemacht hat. Der hat ja zum Einmarschieren so nach Polen rein, ne, ging es ja auch darum, ja, wir haben da Deutsche und wir machen uns Sorgen um die und deswegen kommen wir jetzt mal rein mit unseren Truppen so. So, ganz, ganz vorsichtig, ja, und dann bleiben wir da und bekämpfen irgendjemanden, aber ja, so salopp zusammengefasst halt. Aber das ist halt dasselbe Ding, was Putin auch gemacht hat. Und wenn jetzt Erdogan jetzt auch noch hinkommt und jetzt auch noch damit anfängt, dann haben wir hier Türken-Russland, ja, Russen-Türken. Was? Mann, das ist so unmöglich. Es gibt begrenzt viel Land, okay? Die werden jetzt, selbst wenn die das möchten, das nicht umsetzen können. Ich meine, nein. Das Ding ist halt auch, Land ist so unglaublich primitiv in Sachen Machtanspruch. Wenn die Türkei einfach ihre Wirtschaft entwickeln würde und jetzt sagen wir mal eine ähnliche Wirtschaft wie Deutschland haben würde, dann wird die Türkei 100-mal mächtiger, wie wenn es jetzt ein paar tausend Quadratkilometer an den Grenzen hinzugewinnen. Was bringen dir denn da, keine Ahnung, ein paar tausend Quadratmeter Wüste und ein paar Berge und wo nichts entwickelt ist. Ja, das ist ja, eben das Ding. Du darfst nicht vergessen, dass die Vorbilder vom Erdogan eindeutig aus dem Osmanischen Reich stammen und das ist nun mal so ein Expansionsreich gewesen. Ja, weil weißt du, das zeigt halt einfach wirklich, dass es nicht drauf ankommt, wie viel man hat oder was man hat und wie groß es ist, sondern wie man es benutzt, weißt du? Und einfach dann zu sagen, ja, jetzt expandieren wir mal, ist zwar eine schöne Kampagne, so, tut das eigene Volk halbwegs zusammenschweißen gegen irgendetwas, aber dann hat man das erreicht und was dann? So, was dann? Wohin dann expandieren? Weiter ja, expandieren? Das ist ja, eben, aber das ist ja doch eigentlich immer das Problem bei so Imperien, dass die nicht aufhören können. Woran sind die Römer zugrunde gegangen? Ne? Ja. Sie hatten keine Kontrolle mehr über das riesige Ding. Also trotzdem haben sie weiter dran festgehalten. Ich denke, das kriegst du aus so Ultranationalisten nicht raus. Das Ding ist halt, da gibt es ein Sprichwort, du kannst einen Staat haben oder ein Imperium, aber nicht beides. Ja. Und ich weiß nicht, ob ein paar Generationen von Türken das wirklich wollen, dass sich ihr Leben größtenteils nicht darum dreht, dass sie ihr eigenes Leben verbessern können, dass sie irgendwie ein Haus bekommen oder dass sie, keine Ahnung, ihre Kinder studieren schicken können, sondern dass sie sich um Gebietssicherung kümmern wollen. Also ich ist für mich einfach schwerlich vorstellbar, dass du dir denkst, so, was will ich lieber machen? Ein Ausflug mit dem Panzer ins Grenzgebiet oder ich will in meinem Pool chillen, in meinem Ferienhausgebiet? Also in Sachen ökonomischer Entwicklung. Also ja, wer bedroht die denn, dass sie sich expandieren müssen? So, wer droht ihnen denn? Wo ist denn die Gefahr? So, die sind alleine schon recht mächtig, oder? Die Amerikaner, die sind doch überall der Boomer und die sind auch dort auf jeden Fall mit der Boomer. Also ich habe die Woche mit meinem Vater gesprochen, er wird jetzt dieses Jahr 70. Und der hat auch zu mir gesagt, so, ja, du bist eigentlich zu spät geboren. Guck mich an, ich hatte Glück, weißt du, ich bin 44 geboren, da hat der Krieg aufgehört. Und ich hatte 70 Jahre lang keinen Krieg. Bei dir sehe ich das nicht so positiv. Wenn du dann sowas hörst, dann ja, frage ich mich halt auch, was liegt den Türken daran, dass sie unbedingt wieder, vielleicht sollten die einfach mal ein paar Kriegsfilme gucken, so ein paar richtig verschreckende Sachen oder so, keine Ahnung. Oder Militärtechnologie. Du hast teilweise neue Techniken im Militär, die halt Krieg einfach witzlos machen. Wenn du dann einen Panzer hast, der einfach 10-mal weiter schießen kann, wie der gegnerische Panzer, have fun in Sachen Krieg. Du musst dann als USA einfach nur dem Nachbarstaat 1-2 Waffengenerationen weiter, wie die Türken das haben, Panzer verkaufen. Und das wird eine ziemliche Scheißshow werden. Ja, abgesehen davon, dass die ganze Rüstungstechnik von denen ja von anderen großen Blöcken stammt. Und erzähl mir, was du willst, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Leute, die irgendwie Waffen verkaufen, da keine, ich muss da mal an das fünfte Element denken, ja? Mit dem roten Knopf auf der Waffe, den der Typ erstmal drückt und dann fliegt ihm das Ding um die Ohren. Also sowas wie Sollbruchstellen oder Totmannschalter oder sowas. Ja? Ja, natürlich. Ob die Waffen überhaupt funktionieren, wenn die Türken das wollen. Ja. Ich meine, mit Saudi-Arabien war es doch auch so, dass man denen einen Haufen Waffen immer geliefert hat, die dann irgendwann festgestellt haben, wenn wir die benutzen, dann geht es voll nach hinten los. Ach man. Naja, aber das ist ja auch eine uralte Taktik im Endeffekt. Ja, die Siedler haben den Indianern die kaputten Flinten verkauft und die Römer haben wahrscheinlich den Barbaren die schon abgefuckten Schwerter irgendwie verkauft oder so. So funktioniert es halt. Auf jeden Fall. Große Macht 2023. Beste, Alter. Neue Gebiete für die Türkei. Und du hattest ja gesagt, die Kurden werden es ausbaden zu großen Teilen. Und das ist ja schon so. Also ich... Ja, Fibel. Das ist ja schon so. Also es sind ja auch schon kurdische Städte einfach... Das sind ja kurdische Stadtviertel abgerissen worden und Bürgermeister abgesetzt worden und so weiter und so fort. Also das findet aber alles irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Lieber Kater. Weil jeder, der darüber Bericht erstattet, natürlich Terrorist ist und inhaftiert werden muss. Da genauso wie der Bob, der aufgedeckt hat, dass man halt Waffen an den IS liefert und dann hat er den wegen Terrorismus angeklagt. Aber es ist so ein so ein offenes Geheimnis, dass halt die Türkei da mit unter der Bettdecke im IS halt stand. Keine Ahnung, ist jetzt nicht ruhmreich oder so. Aber ja, du wirst Syrien schwächen, du wirst die Kurden schwächen, schickst du Waffen dorthin, moralisch absolut verwerflich. Aber dann sich so aufführen, so, oh mein Gott, wie kannst du das nur behaupten? So, alter Schwede, was in den türkischen Medien kommt, der Anschlag in Ankara ist die Bundesrepublik mit dem CIA zusammen und auch Moskau, die da zusammen irgendwie einen Anschlag machen und sich im Gegenzug drüber aufregen, wenn irgendeiner irgendeinen Artikel drüber schreibt, so, ja, das sind halt Waffenlieferungen an IS. Also, Junge. Weißt du, das Ding mit diesem 2023 ist, wollen können die alles, was sie möchten. Das bedeutet nicht, dass es erstens erreichbar ist, ja, und zweitens, dass die auch irgendjemand lässt, selbst wenn es erreichbar wäre. Ja. Das ist einfach so, wir sagen das jetzt einfach mal und dann haben wir das. Ja, toll, cool, yay, nice, ja super. Ach, das ist einfach so dämlich, Mann. Ja. Ja, und das ist ja auch so ein Rohrkrepierer gewesen hier, der Besuch in Istanbul oder Ankara. Oh. Habt ihr die Bilder gesehen, wo sie vor den Fahnen sitzen? Nee, ich habe einen schönen Vergleich. Putin und Erdogan mit zwei Fahnen hinter sich auf diesen Sesseln, einmal die russische, einmal die türkische. Und dann drunter das Bild von Angela und Erdogan, zweimal die türkische Fahne. Oder dann gab es eins, wo sie irgendwie zusammen am Schreibtisch hocken und in dem Bild sind fünf Fahnen und eine davon ist Deutschland und so ganz klein auf dem Tisch. Also so ein... Ja genau, ich habe gerade das Bild gesehen, das ist so, hinten sind so zwei große türkische Flaggen, auf dem Tisch vor ihnen steht eine türkische Flagge und eine kleine deutsche Flagge. Yeah. Also, so ein, da merkt man auch, weil wir ja eben das hatten, wie dumm ist es eigentlich, nach irgendwelchem unkultivierten Land praktisch zu streben, nur um seine Macht zu beweisen. Und wie dumm ist es, halt sich so zu benehmen. Das ist wie so ein kleiner Junge im Kindergarten, der sagt, guck mal, ich habe zwei Matchbox-Autos und du nur eins. Ja, aber die Leute wollen das. Die Leute stehen da drauf. Ja, aber die in der Zeit, wo die bei uns drauf gestanden haben, weißt du, da sagt man uns heute noch, das war ganz schrecklich. Und das war es wohl auch. Aber warum lassen wir solche Leute, wir regen uns über einen Trump auf, der vielleicht eine Gefahr darstellt. Und hier ist jemand, der schon viel weiter ist mit dem Plan, den sie für Trump alle glauben, dass er ihn hat, dass er die Präsidialmacht stärken will und irgendwie sich da zum Diktator aufschwingen. Aber hier haben wir jemanden, der macht das gerade. Und ich sehe keine Spiegeltitel, wo er mit abgetrennten Köpfen drauf posiert oder so. Ja, das ist sein Lieblings-Think-Tank, Serdat, der darüber warnt, dass eine jüdische Weltverschwörung die UN, die USA und Europa unter Kontrolle haben, Alter, und dazu verwenden, muslimisches Leben zu zerstören. Jetzt lass doch mal die Juden in Ruhe, Alter. Was ist da los, Mann? Denkt euch was anderes aus. H.P. Lovecraft hat so von den Old Ones gesprochen, okay? Denkt euch einfach dazu was aus, ja? Ja, es ist A, nicht originell, weißt du? Es ist einfach so ein alter Hut, der mittlerweile echt langweilig wird. Und B, so Leute, wie könnt ihr sowas in Regierungsnähe haben? Heilige Scheiße. Also, so, keine Ahnung. My Jews. Aber auch das mit den Flaggen, also ganz ehrlich, weißt du, Türkei hat 0,8 Billionen Euro, so BIP. Und Deutschland hat halt 3,7. Ja, da kannst du ja auch 30 Flaggen dorthin hängen. Dadurch wird das Leben deiner Leute in der Türkei nicht besser. Na doch, die sehen die Flaggen und denken sich, das ist echt toll. Das ist so Volksverbesserung, so Moralitätssteigerung à la Nordkorea. Ja, weißt du. Ja, da kann man nur wieder den Vergleich ziehen. Bei uns haben wir auch alles mit Flaggen vollgehängt. Und die hatten auch einen kurzen Wirtschaftsaufschwung, den Erdogan im Endeffekt in der Macht gefestigt hat. Nur, dass es jetzt rapide bergab gehen wird mit dieser Politik, das muss er ihnen noch beibringen, dass das mit dem Wohlstand nicht so bleiben wird. Allein was Tourismuszahlen etc. angehen wird. Also die sind ja schon am Fallen und diesmal gibt es halt auch niemanden, glaube ich, der das auffängt. Weil Russen auch nicht mehr so viel Bock haben, in so ein super islamisches Land zu fahren, wenn sich das noch weiter fortsetzt. Außerdem ist Russland selber ein super islamisches Land, von dem her brauchen sie dafür nicht Russland verlassen. Naja gut, aber Staatsreligion ist da schon noch eine andere. Sozusagen. Ja, aber unter Putin haben sie jeden Tag eine neue Moschee eröffnet in Russland. Also, weißt du, in Russland hast du 20% des Militärs, ist muslimisch. Also, so. Der Putin gibt sich im Ausland immer so, oh, ja, wir haben ja den Wannabe-Faschismus, kommt zu uns, Christentum, bisschen Ethnonationalismus, und tatsächlich haben sie demografische Probleme so abartig hart, dass Teile von ihrer Bevölkerung halt komplett ausgetauscht werden. Und ja, es halt nicht so ist, wie es dargestellt wird, auf jeden Fall von Kremlin. Also vom Propagandaministerium, RT oder so. Ich weiß ja nicht, wie das mit den Videos bei mir ist, weil nochmal für die Leute, die vielleicht später eingeschaltet haben, es ist so, dass heute nicht der Chris die Sachen einblendet, sondern ich. Und ich bin da ein wenig, sagen wir mal, ungeübt drin. Ich versuche mal ein Video einzublenden. Einmal mit Profis. Ja. Ja. Weißt du, abartig. Funktioniert das? Oder gibt es keinen Ton? Gibt keinen Ton. Ah, super. Scheiße. Ja, Chris. Ja, guck mal nachher an, wenn Chris kommt. Weißt du. Ja, Chris wollte ja noch kommen. Schauen wir mal. Da geht es nämlich genau um die Auswirkungen von Erdogans Politik, was das Denken in gewissen Islamverbänden in Deutschland angeht. Jetzt muss ich hier mich wieder... Moment noch mal ganz kurz, bevor wir da noch zu weit weggehen davon, zu dem Thema von 2023, ne? Da hat ein Zuschauer da im Chat, Thomas Stangel, geschrieben, Erdogan geht es um den Vertrag von Lausanne 1923, der will ihn nach 100 Jahren revidieren. Ich habe nachgeschaut, was dieser Vertrag ist. Das ist die Aufteilung des Mittelmeergebiets zwischen Griechen und Türken sozusagen. Genau. Ja, genau. Und dieses 2023 ist nicht arbiträr gewählt, sondern wirklich eben 100 Jahre, und dann, das wird wahrscheinlich auch so im Juli sein. Das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft und so einfach niedrig, Alter. Oh mein Gott. 100 Jahre sind vergangen, jetzt holen wir uns das zurück, bevor wir uns da beide drauf entschieden haben, ne? Ja, toll. Ja, und dieser Vertrag hat ja auch eine sehr blutige Vorgeschichte. Also da gab es ja richtig Pogrome von beiden Seiten, und die haben sich gegenseitig da massakriert, weil halt noch ein Haufen Griechischstämmige in der Westtürkei gewohnt haben und ein Haufen Türkischstämmige in Ostgriechenland und auf Zypern und so. Zypern ist ja auch noch so ein Pulverfass, was man in dem Zusammenhang ansprechen muss. Das ist ja auch, seit die Türken da 1980 einmarschiert sind, da haben die nämlich auch den Kreml gemacht, und niemand hat sie irgendwie großartig dran gehindert. Mit Zypern muss man sagen, in Zypern gibt es in der letzten Zeit ziemlich erfreuliche Bestrebungen, die danach aussehen, dass es dauerhaft befriedet wird, dass sich die Situation in Zypern extrem entspannt. Die streben jetzt einen gemeinsamen Staat mit zwei autonomen Provinzen sozusagen an, ne? Genau. Und das ist nicht schlecht. Also für Zypern selber, wenn du jetzt mal den ganzen restlichen Kram wegschaust, ist es ziemlich cool für die Leute in Zypern. Weil da immer so ein bisschen Anspannung ist. Ja, aber glaubst du, der Erdogan lässt sowas zu? Das ist doch ein Fuß in der Tür, die Hälfte von Zypern, also... Aber das machen sie sozusagen im Grand Bargaining, weißt du? Du stellst eine Forderung und sagst, ich will ein paar Gebiete von Griechenland, ich will ein bisschen Syrien haben, ich will Nordirak ein bisschen was haben, und dann bist du irgendwie so schlecht angesehen in der internationalen Gemeinschaft, und dann gehst du in einer anderen Sache auf die Leute zu. Weißt du, es ist so ein bisschen so dieses, ja, Grand Bargaining, weißt du? Und so. Komm, wir machen hier was Gutes, und wir wollen aber da und hier und weißt du. Ich meine, mit Syrien ist es ja auch so, was sollten Waffen an IS liefern, was sie in den Fabriken herstellen an Sachen Munition, die meisten Grundstoffe dafür kommen ja auch aus der Türkei, und danach dann sagen, oh, der Norden eures Landes, da müssen wir mal gucken, da machen wir jetzt eine türkische Flagge draus, weil die ganzen Grenzgebiete, da hängen halt türkische Flaggen, also weißt du, und, ja. Aber ja, keine Ahnung. Mann. Das ist einfach so eklig, Mann. Oh. Aber was heißt eklig? Es ist halt Macht. Du willst mehr Staat, du willst mehr Gebiete, du willst ja sagen, na guck, Leute, uns geht es zwar wirtschaftlich scheiße, aber die Krim gehört uns jetzt wieder. Weißt du? Keine Warum Ahnung. Warum nicht einfach feiern, was man schon hat und es verbessern? Warum irgendwie was Neues reinholen? Ich meine, Inkompetenz. Das ist einfach so primitiv. Naja, das hat auch damit zu tun, wie wir unsere Politiker aussuchen. Weil unser System halt die Machtgeilen, die Leute, die zu dreckigen Hintenrum-Geschichten fähig sind und die Arschkriecher und solche Leute begünstigt beim Aufstieg in die Führungsposition. Wenn wir nach Merit oder nach Verstand auswählen würden, würden so Leute wie Erdogan überhaupt nicht in die Nähe von einem Präsidentenstuhl kommen. Also das ist doch das Problem. Das Ding ist, ich habe keinen, ich weiß nicht genau, wie ich das richtig formulieren kann, aber es ist trotzdem so, dass er ja für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich ist. Zumindest das. Und selbst so ein Auswahlprozess, ja, wird da auch nur so funktionieren, dass ja trotzdem Macht halt korruptiert. Das Macht selbst korruptiert, egal. Ich glaub den Satz fast nicht mehr. Ich glaube, weil es gab auch in der Geschichte immer Herrscher, die es geschafft haben, als gütige und freigiebige und menschliche Herrscher in die Geschichte einzugehen. Ich glaube eher, dass es halt wirklich das Problem ist, dass unsere Elite, wie wir sie nennen, aus Egomanen, Psychopathen, Narzissten und Ähnlichem besteht. Weil die Power haben, bis da oben hin durchzuziehen. Und der Rest der Leute, ich meine, ja, wer ein wirklich schlauer Kopf ist, will er wirklich Politiker werden? Oder wird er lieber Wissenschaftler, verdient seine Kohle und muss sich diese ganze Scheiße nicht antun. Ja, aber das Ding ist halt auch, weißt du, eine große Persönlichkeit, die Sachen ordentlich hinbekommt und auch wirklich gewillt ist, ich weiß nicht, benevolent zu sein, also halt gütig zu sein. Sowas passiert halt auch nicht häufig. Ich meine, schau dir zum Beispiel China an. Du kannst über Mao sagen, was du willst, aber er hat es geschafft, gegen Japaner, also Widerstand zu leisten. Und das Land wieder zu einem. Die ganzen Millionen von Toten lassen wir jetzt mal beiseite. Aber ja, er hat aber auch ziemlich dumme Ideen gehabt. Wir schlagen alle Spatzen tot, um die Spatzenplage zu beenden. Und im Jahr drauf ist China von einer schrecklichen Insektenplage heimgesucht worden. Ne? Ja. Also der Typ war auch an vielen Stellen ziemlich... Ich probiere jetzt mal so Angela Merkel-mäßig. Aber das meine ich ja gerade so. In dem Moment hätten sie irgendwie schon einen ordentlicheren... Anführer, eine große Persönlichkeit gebraucht. Das Beste, was halt da war, war jemand, der militärisch ganz gut auf Trab war und danach dann Oberhaupt des Staates war und militärisch weitergemacht hat. Er hat gesagt, jetzt schlag mal die ganze Bourgeoisie zusammen, weil die klauen euch den Wohlstand. Und dann sind alle arm und hungern. Also, keine Ahnung. Ja, aber alle sind arm und hungern. Das ist wenigstens da... intersektionelle Gleichberechtigung angesagt gewesen. Aber wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde im Ausland. Wir können jetzt mal hier schauen, wer in Ostdeutschland rechts gewählt hat. Ja? Da hat es mich selber erwischt. Ja, da können wir jetzt gucken, wer der ewige Sachse ist. Nee. Und wie weit die Sachsen sich schon ausgebreitet haben. Wir fangen mal. Der ewige Sachse, Alter. Oh mein Gott. Ah. So eine Karikatur von so einem Sachsen mit Stereotypen. So. Ja, die Sachsen kontrollieren die Welt. Ja, der sich die Hände rein. Also 1990 war die Welt noch in Ordnung. Wir haben nur Bayern, Baden-Württemberger und so ein paar Leute im Osten rechts gewählt. Aber ganz schön krass da in Bayern. Richtig dunkelbraun. Ist auch schöne Farbgebung. Dann gucken wir mal 1994. Ah ja gut, das ist unter dem Eindruck der ganzen Übergriffe wahrscheinlich gewesen und der Fremdenfeindlichkeit, dass sie dann einen Haufen Sympathien verloren haben in den 90ern. Aber 98, komm ja, also geht doch. Komisch, dass Bayern hat dann irgendwie gesagt, okay, wir haben die CSU, das reicht uns, das ist rechts genug. Schöner brauner Klecks in Niedersachsen, ist wahrscheinlich Hannover. Guten Abend, Chris. Guten Abend. Ist doch nicht Hannover, habe ich gerade gesehen. Winsen an der Luhe. Und Hambüren. Ja. Was habt ihr ja gerade über Politiker gesagt? Ja, das konnten wir ja jetzt endlich sagen, weil wir ja wussten, dass... Nee, es geht ja um die, die nach oben durchkommen. Dass es einen Haufen Leute gibt, die idealistisch in die Politik gehen. Das will ich nicht absprechen, aber ich zweifle daran, dass es die sind, die dann am Ende auf dem Posten landen, weißt du? Dass Menschlichkeit ist nicht unbedingt ein Bonus als Politiker. Nicht also, wirklich, aber da könntest du halt auch Erfahrung sagen, dass man sich auf jeden Fall trauen muss. Und ja, es ist nicht so einfach teilweise, sage ich mal so. Habe ich die Erfahrung gemacht. Hast du gelesen? Ja. Ja, aber ich meine, du sprichst doch jedes Wochenende vor. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Wie viele Leute sind es heute? Ja. 12 oder 11. Ja, das ist ein bisschen was 206. Anders. Ja, genau, 200, das war aber gestern näher. Ja, dann komm, erzähl die Geschichte kurz, oder? Nee, lass mal weiter, irgendwas hier komisch mit meinem Ton, ich höre euch so leise. Ja, wir haben eben schon mal versucht, ein Video zu gucken ohne... Jetzt geht's. Ja. Das war ziemlich für die Füße leider. Kein Ton und so, das alte Problem. Wir haben schon sehnsüchtig auf dich gewartet. Ja, ich habe schon Stöpsel in der Bahn drin gehabt, ich weiß schon... Ich weiß schon, was ihr für Frechheiten hier erzählt habt, weil ich nicht da war. Aber was ist denn jetzt hier passiert? Was ist denn zwischen hier und hier passiert? Nach der Jahrhundertflut spielen die Themen der Rechten kaum eine Rolle. Niemand hat die Zeit, sich über Ausländer aufzuregen. Was? Wieso nach der Jahrhundertflut? Das ist doch dann, Jahrhundertflut heißt, es ist jetzt Gerds Wiederwahl. Gerds Wiederwahl. Was war denn 2002? Keine Ahnung, da war ich voll jung und... Vielleicht Schock nach 9-11? Europa, Euro war doch der Einführung. 2-1, 2-2, oder? Also, ich weiß noch, ich bin hier mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen um 2000 herum. Und das kann vielleicht damit gemeint sein, dass es so eine Migrantenwelle war und es hat sich dann beruhigt. Dass du praktisch dafür verantwortlich bist, dass die Leute nicht mehr so viel rechts wählen, oder was? Ah. Ich glaube, daran liegt das. Nee, dass sich die Leute erst beruhigt haben, nachdem ich hier war. Ach so. Ja, also die waren rechts und dann kam ich hin, die waren weiter rechts und 2002 aufgehört. The chosen one. Ja. Ist reingeritten so. Und dann auf einmal Gottkanzler. Sind sie alle ganz rechts geworden, da rechts im Osten. Okay, NPD und DVU beschließen, mit einem Wahlbündnis nicht gegeneinander anzutreten. Okay. Ja, aber jetzt, also mit NPD und so, also sorry, die waren schon immer marginal. Also so, ich will jetzt nicht, dass die 10% oder so bekommen, da würde ich mir auch echt einen Kopf machen, aber NPD, wer hat NPD gewählt? Das war immer so ein 1%-Parteichen. So. Und ich meine, 1% Verrückte ist jetzt eigentlich eine ganz gute Quote. Also für ein Land, so generell. So. Wenn du dir überlegst, dass von 100 Leuten eine Person etwa schizophren ist oder von, was war es, von 1000 Leuten eine Person pädophil? Keine Ahnung. Aber so eine Verrückten-Quote von 1 zu 100 ist eigentlich nichts. Also, so. Würde ich behaupten. Also. Ich weiß nicht. Aber es ist schon interessant, diese Verteilung. Ne? Also dass es wirklich Gegenden gibt. In Norddeutschland ist fast immun dagegen, offensichtlich. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen. Tja, und das obwohl das so protestantische Länder sind. Niedrigste Wahlbeteiligung ever 2009. Was sind das hier? Nee. Amt Neuenlübtheen. Ja, weil dann auch so eine riesen Fläche und dann gibt es da 4000 Wahlberechtigte. Ist auch lustig. Ja, wird der kleine braune Fleck gleich ein bisschen größer. Ja, eher wird er wieder, er wird ja eher wieder kleiner, weil er sieht auf der Karte aus wie irgendwie ein halb Bremen, aber von der Bevölkerung her nicht. Ja, und nachher sind es halt so völkische Aussiedler, die da halt so eine Hippie-Nazi-Kommune haben. Und dann hast du deswegen einen super braunen Fleck. Und also halt, der super braune Fleck sind 10,6% rechtsextrem. Es wären dann dort, was, 4.400 Leute? Hm. Ja, 400. Könnte echt so ein Dorf sein, was dann das irgendwie noch an den Adolf glaubt. Aber komischerweise Sachsen ist gar nicht so, also klar, da gibt es auch die Wähler, aber der Norden scheint da ein bisschen mehr dabei zu sein, oder? Ja gut, aber es ist halt auch, ich weiß nicht, weißt du, nach der Wende so eine richtige Aufarbeitung im Kommunismus über den Nationalsozialismus hat ja nicht stattgefunden. Also nie. Weiß ich nicht, also es gab ja zum Beispiel das Gesetz, dass die Leute bis 16 mit der Schule eine KZ-Gedenkstätte besuchen mussten und ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, den Film... den die DDR in Buchenwald gezeigt hat, noch zu sehen. Und ich hatte auch einen Vergleich zu dem, was ich in meiner Schulkarriere schon über KZs gesehen hatte. Und ich war vorher auch in Dachau. Und da muss ich sagen, wollte ich ein paar Mal eigentlich rausgehen, weil der war, da war ich 18 oder so, da hatte ich schon ein paar Horrorfilme gesehen und alles nicht so ein Problem. Aber einen echten Film mit solchen krassen Darstellungen hatte ich bis dahin nicht gesehen. Da war mir schon anders. Also die DDR hat schon das dokumentiert und die Leute auch... Ja, aber du hast es ideologisch nicht aufbearbeitet. Du hast die Verbrechen der Ideologie aufbearbeitet, aber nicht die Ideologie selber. Das ja, die haben die ja weiter benutzt. Ja. Ich meine, FDJ ist doch auch nur... Die haben halt blaue Hemden gehabt, statt braune, die Kinder. Die jungen Pioniere, die Wehrübungen im Schulunterricht. Das ist ja alles geblieben. Das ist ja das Problem auch. Und dann 2013, auf einmal ist alles blau geworden. Ja, komm, aber 2013, du hast Occupy-Bewegung, du hast AfD, du hast eine schwere Wirtschaftskrise. Dass alternative Ideen in den Mainstream kommen, sozusagen, nennt man Wirtschaftskrise. Das ist so eine Story wie, wenn es schneit, liegt Schnee danach auf dem Boden. Mhm. Also, in jedem Land, arabischer Frühling, ja, kurz nach der Wirtschaftskrise, wow. Also wir hatten 2008 hatten wir eine schlimmere Wirtschaftskrise wie beim Schwarzen Freitag, der damals zur Wahl von den Original-Nazis geführt hat. Also ohne jetzt die AfDler als Nazis zu betiteln. Aber ich meine nur, 28 war es genug, also war es weniger schlimm von der Wirtschaftskrise. Gut, die Nachfolgen vom Ersten Weltkrieg, aber wirtschaftlich gesehen. Leute, im Februar 2013 hat Zoe Quinn Depression Quest rausgehauen und so in 2014 ging es dann mit Gamergate los, so mit Harassment und so. Also hier, das so, die müssten so 2015, 2017 noch einbauen und dann würde man noch weiter sehen, wie die Karte langsam grün wird. Vor dem Kick. Ich glaube auch, dass es wirklich die Verbreitung von Gamergate in Deutschland wieder. Ja, so, denke ich auch. Also. Wie war es eigentlich mit Gamergate so 1990 so? Ja, es war nicht immer der Osten auf jeden Fall. Das war noch so, also noch so Analog-Stick in nur zwei Richtungen. Und ich meine, die AfD, also eines von den Alleinstellungsmerkmalen ist ja zu sagen, weniger EU. Welche Partei vertritt denn das? Wenn jetzt wirklich nur EU-Kram wichtig ist, ja, keine Ahnung. Also 2013, also hattest du ja auch Griechenland-Krise, Griechenland-Hilfe oder Geld, was man den Griechen gibt, was sie unseren Banken geben, die an die Griechen zu viel Geld verliehen haben. Also, ich weiß auch nicht. Das sind Sachen, Griechenland-Krise, gibt es ja auch Opposition, wo die Leute sagen, es ist alles Quatsch, was ihr da macht. Also, ich weiß auch nicht. Weil damals war ja die AfD auch noch weniger so, wie sie heute ist. Also, das darf man da auch nicht vergessen, dass ja die AfD, wann wurde sie gegründet? 2010, glaube ich. Und da war sie ja eher eurokritisch. Und das sind die wurde sogar noch später gegründet. Ich glaube, die wurde sogar erst 2013 gegründet. Ich google mal kurz. Bin ich klüger wie vorher? Ja, aber ich meine nur, du kannst halt auch nicht die AfD, wo es denn noch eher nur eurokritisch war, oder was heißt nur, aber hauptsächlich eurokritisch war, dann nehmen und sagen, oh mein Gott, damals war schon der völkische Flügel in der AfD. Also, was war es? Dresdner Erklärung? Frankfurter Resolution? Keine Ahnung, aber halt der völkische Flügel. Der damals halt, founded April 2013. Und damals war sie eurokritisch. Damals war sie weniger völkisch. Also, oh mein Gott, alles rechts, die Welt geht unter. Heilige Scheiße. Ja, im Bundestagswahlkampf 2013 hieß es ja auch noch, also da gab es ja auch schon die ersten Antifa-Anschläge gegen irgendwelche Infostände und so ein Zeug. Ja, okay. Vielleicht tue ich sie doch kleiner reden. Ich weiß auch nicht. Apropos Antifa, habt ihr das mit Berkeley mitgekriegt? Wir haben jetzt gar keinen Artikel dazu, aber das habt ihr ja alle gesehen, oder? Ja, ich habe durch die Mainstream-Medien, ja. Also da können wir ja mal kurz einstreuen. Es gab eine Veranstaltung von Milo Yiannopoulos an der University of California in Berkeley und er sollte da sprechen und es gab die übliche, schon muss man ja leider traurigerweise sagen, üblichen Versuche, ihn da im Vorfeld schon von abzuhalten. Und am Ende ist es dann zu einem richtig schönen, klassischen, Antifa-mäßigen Gewaltausbruch gekommen. Also die haben da so einen großen Flutlichtstrahler mit Generator umgeschmissen und angezündet und halt die Leute, die zu dem Vortrag wollten, sind teilweise attackiert worden. Und auch teilweise schwer verletzt worden, Pfefferspray. Das Interessante ist ja nicht so sehr die Antifa, das Interessante ist eher, dass CNN über Milo Yiannopoulos einen Artikel geschrieben und veröffentlicht haben, in dem sie ihn als White Nationalist darstellen. Und das ist sozusagen für dann eine bestimmte Gruppe an Leuten fair game. Also man darf mit den Leuten machen, was man will. Das sind eh so die schlimmsten Leute und man Gewalt ist dann ja da schon für diese Leute kein Problem mehr, wenn es um weiße Nationalisten geht. Ja, also das Verrückteste vielleicht, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, war dieser Ausschnitt da vom Guardian. Es gab jetzt so ein Video vom Guardian, wo so eine Tante da irgendwie steht und irgendwas erzählt über politische Gewalt und so und dass man das natürlich eigentlich nicht machen darf, aber und dann geht es dann irgendwie los und wegen manche, wie war dieser Anspruch, manche Ideen sind so schlimm, dass man sich da gar nicht mit beschäftigen kann. Geschweige denn da irgendwas gegen sagen kann, weil irgendwie so die Zitate draus. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was für ein strunzdummes Zitat. Also dümmer geht's doch nicht mehr. Ja. Ich habe den Artikel vom CNN da jetzt gerade hier. Ich werde den mal reinschicken, dann können wir den mal anschauen, wenn es wirklich wichtig ist. Stellt euch mal vor, die würden so über irgendeine andere Gruppe reden. Die würden sagen, so manche Sachen sind so schlimm, da kann man sich gar nicht mit beschäftigen, wie zum Beispiel Zionismus. Ja, also das ist das so, was mir dann in den Kopf kommt. Weil einfach diese Argumentationslogik, ja, sorry, das ist halt die Argumentation, die halt zu Gulags führt und zu KZs. Nicht unbedingt die deutsche Identität selber, sondern diese Art zu denken, die kannst du über jedes Volk drüber stülpen und dann danach schauen, dass du Gewaltausbrüche hast. Das ist das Problem. Wenn du ankommst und sagst, du hast eine Idee, die finde ich so doof, ich muss dich jetzt über den Haufen schlagen, dann haben wir ein ziemlich übles Problem. Also, das kannst du halt so nicht machen. Das ist dann nicht ziviler Ungehorsam, sondern du bist dann halt, ich weiß nicht, du bist dann halt gewaltbereit und das ist halt scheiße. Und da wird sich dann die Mitte der Gesellschaft hinstellen und sagen, fick dich und deine Einstellung, wer auch immer du bist. Du kannst nicht ankommen und sagen, ja, wir schlagen jetzt die Leute zusammen, cause reasons. Weil sobald du das machst, dann kommen andere Extremisten auch auf die Idee. Dann haben wir dann zum Beispiel die Animal Liberation Front, die dann Anschläge auf, keine Ahnung, Tierheime macht. Oder die was weiß ich, Environmentalist-Leute, die dann Anschläge auf Holzarbeiter machen oder so eine Kacke. Es muss ja nicht immer nur Kommunisten und Faschisten sein, die einen an der Klatsche haben. Aber das Ding ist einfach nur, wenn du dann sagst, ja, wir verwenden dann Gewalt, ja, dann kommen die anderen auch an. Und dann ist es eher nicht so gut für eine Gesellschaft. Also. Ja, zu diesem CNN-Artikel da, ich habe gerade so eine echt tolle Stelle gefunden, da fasst man richtig gut zusammen und sieht es, wie CNN selbst da auch schon selbst mitgemacht hat bei der Stimmungsmacherei gegen Milo Yiannopoulos. Also, Soll ich das mal abspielen? Oder ist das kein Video? Ja, das ist ein Video. Dann blende ich das mal kurz ein. Antifa, deutsches Kulturgut exportiert. Ja, ihr blendet Amerikaner gerade ein. Vom Inneren. Ja, jetzt muss der Abel muss uns mal umschalten. Der muss mich mal wegkommen. Ja. Ah ja, genau. Was ich hier, also die gehen kurz am Anfang darauf ein, wer Milo Yiannopoulos so ist, so geschichtlich und so. Aber die Stelle, die ich meine, ist weiter unten. Das Video kannst du gerne abspielen. Ich weiß nicht, was da drin vorkommt. Das war 9 Minuten lang. Hast du es schon geguckt? Oder? Nee, ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe einfach nur runtergescrollt, mich durchgelesen. Da ist dann so, a troll and a provocateur. Das ist so ab der Mitte der Seite ungefähr. So, weiter. Ja. Weiter. Ja, es geht dann darum, dass hier Milo ja für Free Speech einsteht und dazu zählt dann halt auch Hate Speech und so für ihn und so wird es dann dargestellt, aber eigentlich ist er dann doch natürlich, kennt er schon die Grenzen von Sprache, aber er sagt halt, man darf Sprache nicht kriminalisieren und so und hier und da. Ja, dann weiter, also es kommt, ja, hier, a troll and a provocateur, so, Yiannopoulos is often identified with the alt-right, a far-right political movement, rife with white nationalists, anti-Semitic and racist ideologies, although he rejects the label. Allein der Satz hier. Da muss ich aber sagen, das ist ja noch relativ ausgewogen und fair im Vergleich zu dem, was bei Sat.1 irgendwie gelaufen ist, wo sie nur gesagt haben, dass die da irgendwie protestiert haben gegen einen, wie war dieser Spruch, irgendwie Neonazi oder irgendwie sowas. Ja, aber allein wie der Satz schon formuliert ist. Kein Bild von ihm gezeigt haben und nicht irgendwie gesagt haben, dass es da irgendwie, das ist ja wieder so diese Gamergate-Taktik, dass man irgendwie so sagt, so ja, Gamergate, die sind alle ganz schlimm, da gibt es ganz viele schlimme Leute und ja, da ist jetzt einer, der ist vielleicht nicht so schlimm, aber da gibt es auf jeden Fall ganz schlimme, viele schlimme Leute. Das Ding ist einfach mit diesem ersten Satz schon, ist es meiner Meinung nach sehr, sehr seltsam dargestellt, also als würde er oft identifiziert werden als Alt-Right-Typ, ne? Aber er dieses Label ablehnt. Das heißt, er wird das Label ablehnen, aber trotzdem eben Alt-Right sein. Weißt du, das ist halt das, was der Satz ja hier meiner Meinung nach ziemlich genau aussagt, oder? Das Ding ist halt auch Alt-Right, ja, CNN, ihr dummen Spasten, Alter. Als die Neokonservativen meinten, wir müssen in den Irak einmarschieren, gab es die Alt-Right, das waren Konservative, die keinen Bock auf Irak-Invasion hatten. Ja, die alternative Rechte. Ja, also da kann man dann vielleicht auch mal dann den Konservativen ein Label gönnen, was man nicht komplett dämonisieren muss, was dann einfach nur heißt, du hast konservative Ideen im Mainstream und welche außerhalb des Mainstreams und die außerhalb des Mainstreams sind alt-right. Das sind nicht alles super Nazis. Können wir bitte den Begriff Nazis für Nazis aufheben, Ethno-Nationalisten kann man gerne als Nazis stereotypisieren, wenn man möchte, wenn man sich nicht ganz so politisch auskennen wollen würde, aber per Definition Alt-Right war so friedenstechnisch, so das war die Idee dahinter. Und jetzt kommen sie an und sagen, das ist alles keine Ahnung. Ich meine, weißt du, das ist so lustig, wie die Medien darüber berichten. Wenn es um Gamergate geht, wenn man darüber Berichte hört, dann heißt es ja hier Bombendrohungen und so und hier und da. Und Milo hat Bombendrohungen galore gehabt, die man sogar nachweisen kann, okay? Bei Gamergate ist es erstmal fragwürdig, ob die wirklich passiert sind, die Drohungen, ja? Bei Milo weiß man, dass die passiert sind, ja? Und es ist einfach so krank, ja, dass man da irgendwie, oh ja, Gamergate und Bombendrohungen hier, aber wenn es um einen anderen Typen geht, der da jetzt, ich will jetzt CNN nichts unterstellen, aber halt so es nicht ins Narrativ passt, ja, dann ignoriert man das. Ja, man zeigt es eher so, dass die Leute ja besorgt waren. Das sind jetzt auf einmal die besorgten Bürger. Ich dachte, besorgte Bürger wären dann Leute, die aus Angst agieren und aus Angst zu agieren ist nicht gut. Also, was ist los? Generell sollte man eigentlich aber Bombendrohungen einfach nicht in den Nachrichten erwähnen. Man sollte so ein Bombenbedrohungswetterbericht machen, weißt du, wie viele eingegangen sind, aber die einfach von Personen und Themen trennen, weil es tut sich dann etablieren, dass irgendein Spassi in Australien da hockt und sich denkt, ha, ich kann jetzt in den USA, in Großbritannien und überall kann ich Events halt schließen, einfach nur dadurch, dass ich ein paar Proxys habe und E-Mails schreibe. Weißt du? Ja, aber das ist ja eben das Ding. So Crash Override zum Beispiel. Das war auch so eine Gruppe von Social Justice Warriors, die kein Problem damit haben, Leute zu doxen. Und ja, halt sämtliche Privatlinien, sobald du auf der politisch falschen Seite von ihnen aus betrachtet liegst, ja, dann bist du halt der Feind. Und die kannibalisieren auch einander. Ich habe da neulich gesehen, wie Lori Penny da nicht sofort Milo Yiannopoulos da so verachtet hat und so. Dann hieß es auch gleich hier, ja, was soll denn das hier und wie kannst du nur und du identifizierst dich mit denen. Haben wir nicht noch das schöne Ding von Reza Oshi? Ja. Vor allem mit Milo, die Sache ist halt, Milo hat jüdische Wurzeln, ist schwul und mag das gerne schwarze Schwänze zu lutschen. Also nach eigener Aussage. Und er ist konservativ. Und er ist jetzt Neonazi. Und er ist konservativ. Und der soll jetzt Neonazi sein. Nazis per Definition mögen Juden nicht. Das dürfte mittlerweile den Leuten bekannt sein. Ein Neonazi, der eine andere Rasse mag. Wie passt es in das Gehirn von Journalisten, dass der jetzt dann ein Neonazi ist? Macht ideologisch überhaupt keinen Sinn. Tu doch einfach mal das aufschreiben. Er ist konservativ, ihr könnt dem sagen. Er ist patriotisch, was auch immer. Aber das Label Neonazi ist einfach grotesk. Ja, es passt einfach nicht. Ja, es ist einfach grotesk. Es ist so alternative Realität. Das ist einfach so, das passt einfach nicht. Ja, vor allem sagt Milo ja selbst, der wurde ja mal gefragt. Es gibt direkt einfach Videoclips. Man kann das alles nachsuchen. Der machte diese Talks eben dafür. Ja, es gibt Videoclips, Aufzeichnungen von ihm, wo man ihn fragt, ja, was ist denn dann bitteschön so seine Position zu dem Alt-Right oder zu White Nationalists? Und der sagt so, ja, das ist alles eine identitäre Bewegung und das ist nicht der Punkt. Man sollte sich eher darauf konzentrieren, was Leute zusammenführt und nicht, was sie aufspaltet in der Menge. Ja, und er selbst ist halt nicht identitär, so wie das halt scheint. Er hat natürlich die Möglichkeit, sich auf seine auf existierenden Identitäten runterzubrechen, von schwul sein bis hin zu was weiß ich. Mhm. Aber er ist nicht identitär insofern, dass er Leute nicht wegwirft, nur weil sie anders sind. Ja, das ist halt das Ding. Ich bin so krank. Der hängt mit Lori Penny rum, die würde ich allein wegen ihrer Stimme nicht aushalten. Ja, ihre Stimme ist schon hart. Also. Neorassismus. ZDF Neorassismus. Das sage ich nur, weil sie eine Frau ist. Stimizismus, ja, Mann. Stimizismus, das muss ich mir gleich notieren. warte, wenn du in den USA, du hast auch Stimizismus, wenn die Leute den falschen Präsidenten wählen. Weil jeder weiß doch, dass die Hillary die wirkliche Gottkaiserin aus den USA ist. Mizismus, Alter. Ja, das funktioniert wahrscheinlich auch. Ja. Heilige Scheiße. Und auch immer dieses Ding mit Alt-Right, Richard Spencer mit seinem, was, National Policy Institute? No, Institute for National Policy. Ja, Leute, die tun Ideologen aus Russland einladen, den Dugin. Das ist für Leute, die sich mit Nationalismus tatsächlich beschäftigen, ist er selber eigentlich jemand, der Nationalismus verrät. Also das geht zwar zu tief in die Materie rein, aber das, was dann auch zum Beispiel halt immer erwähnt wird, dieser Richard Spencer, der ist eigentlich bei den echten Nationalisten nicht so beliebt, weil er zu sehr am russischen Einfluss unterliegt. Aber ja, es wäre ja furchtbar, wenn man irgendwie Kontext zu den Sachen hat. Vor allem, weißt du, zu Milo ganz kurz noch, ne? Mir ist da gerade eingefallen mit diesem CNN-Satz, ne? Dass er ja oft so identifiziert wird, aber selbst die Labels abstreitet von Alt-Right und so White Nationalist für sich, ne? Wenn man mal schaut, was die White Nationalists wirklich in die White Nationalists halt, ne? Über Milo denken, ja? Die können den nicht ausstehen. Der ist für die, für die so halt, ja, ein Verräter, ein Arschloch und so, der macht das nur fürs Geld, ja. Ja, tut er halt. Ich meine, der kann damit Geld verdienen, ja, okay, aber das ist halt okay. finde ich halt. Wenn er damit Geld verdienen kann, soll er doch. Nee, Geld verdienen ist verboten. Was mich echt erschreckt, ist halt diese ganze, dass wir überhaupt die Diskussion offensichtlich in den USA führen müssen, ist Gewalt gegen imaginierte Nazis in Ordnung oder nicht? Weil jeder, der ein bisschen halt in der Schule aufgepasst hat, weiß ja, wie das funktioniert. Das hat ja früher auch so funktioniert hier bei uns. Da wird halt auf jemanden gezeigt und gesagt, das ist ein Nazi und dann ist er freiwillig. Das hat seine Wurzeln in der Hexenverbrennung oder sowas. Also, dass sowas nicht gut gehen kann. Wenn man Prominente hat, da war irgendein scheiß Award für irgendeine Serie und dann hat der Regisseur sich hingestellt und hat im Endeffekt Punch a Nazi die Leute dazu aufgerufen oder diese bekloppte Sarah Silverman, die irgendwie getweetet hat, die Leute sollen den bewaffneten Aufstand proben. Wo hört dieser Scheißdreck denn auf? Und das bedroht unser aller Wohlergehen, wenn diese Leute an sowas rumzündeln. Madonna hat auch sich hingestellt und öffentlich gesagt, dass sie so sich mehrfach überlegt hat, zum Weißen Haus zu gehen, das alles in die Luft zu sprengen. Was ist da los bei den Leuten? Was ist da los? Emotional instabil. Also, weißt du, die Leute hier rufen, Merkel muss weg und rufen dem Maas oder dem Gauck unflätige Sachen hinterher und dann ist schon Staatskrise. Ja. Aber wenn man den Spiegel von gestern gesehen hat, wo Donald Trump mit einem blutigen Messer und dem abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue, wie so ein IS-Heini dasteht, dann frage ich mich, wo hört die Hetze auf und wohin soll das eigentlich führen? Was ist das? Ist es in irgendeiner Form konstruktiv? Ja, und eben deshalb, Leute, eben deshalb bin ich auch so ein Befürworter von automatisierter Zensur. Ja, ich bin da echt dafür, weil das macht eine Maschine, da ist keiner selbst dafür verantwortlich, das macht die selber und dafür haben wir auch weniger Probleme und so. Es ist super gut, lass machen. Ich weiß nicht so genau, ich bin eher weniger für Zensur. Doch, das wird gut, das nennt man Lokalisierung, das ist... Ja, aber komm, das Ding ist doch, wenn jetzt eine Madonna ankommt und sagt, ich würde gerne das Weiße Haus in die Luft bomben. Jeder, der sich mit Politik auseinandersetzt, der sollte sich überlegen, okay, wir haben eine Wahl verloren. Warum haben wir eine Wahl verloren? Weil uns nicht viele Leute gewählt haben. Warum wählen uns nicht viele Leute? Weil wir eine Politik haben, die nicht alle begeistert. Wie können wir alle begeistern? Durch Sprüche wie, wir bomben irgendwas in die Luft? Eher weniger. Mal gucken, warum denn das Land unter bestimmten Sachen leidet, wie zum Beispiel... Nein, das ist alles falsch, was du da sagst, Ewe. Also die haben die Wahl verloren, weil die nicht genug auf parteiisch gewesen sind, vor allen Dingen die Medien, weil die Donald Trump überhaupt irgendwelchen Sendeplatz eingeräumt haben und nicht pausenlos gesagt haben, er ist ein Nazi, er ist ein Nazi, er ist ein Nazi, er ist ein definitiver Nazi. Nein, Leute, das ist auch nur die Halbwahrheit. Das sind alternative Fakten, ja. Die eigentliche Wahrheit ist, dass die verloren haben, weil sie überhaupt Wahlen zugelassen haben. Nein. Die Reptiloiden haben das so festgelegt, dass Wahlen statt. Ja, aber nur die jüdischen Reptiloide. Das muss ja, die jüdischen Reptiloiden, ja, Entschuldigung. Das ist hier ja Hetze, ne? Gegen Reptiloide. Ja, und aber ich verstehe nicht, der Konsens der Demokratie war, dass wir uns am Ende dieser Wahlperiode damit abfinden, mit dem, was wir gewählt haben. Also, das war genau der Grundsatz, der Demokratie möglich macht und für die momentan wahrscheinlich doch noch beste aller Staatsformen irgendwie qualifiziert, weil friedlich, genau. Ja, weil friedlich, weil wir und keine Gulags brauchen. Warum können wir das auf einmal aufkündigen, nur weil, oder versuchen das bestimmte Leute auf einmal aufzukündigen, aber ja auch bei uns in Medien und so wird ja auch heimlich oder weniger heimlich halt Zustimmung signalisiert. Was soll das? Ja, warum? Und hat das wieder damit zu tun, dass halt diese, also für mich kommt immer alles auf die Bildung zurück und auf die Erziehung. Ne? Also das hat das damit zu tun, dass wir wirklich halt diese Generation von Kindern, die nie ein Nein gehört haben, herangezogen haben. Und jetzt ihre Naivität auf die Politik übertragen? Oder? Ja, das ist ja nicht das. Zum Teil ja, aber ein großes Problem, das wir auch einfach haben, ist, dass wir Kulturmarxismus haben. Dieses ganze, wir müssen allen Minderheiten helfen, wir müssen allen, wir müssen Frauen helfen, wir tun irgendwelche Quoten einführen. Das ist alles dämlicher Kulturmarxismus. Das ist noch nicht der einfach auch noch aus dem Kalten Krieg kommt. um die Leute einfach nur zu demoralisieren, wortwörtlich. Das ist noch sozusagen die Nachwehen von russischer Propaganda oder Sowjetpropaganda aus dem Kalten Krieg, was halt einfach destruktive Politik ist, die einfach dazu, also die soll einfach nur das Heimatland schwächen, auf die es gezielt ist. Also du hast dann einfach verschiedene Gruppen, die du dann einfach sponsern kannst, den gesellschaftlichen Konsens zu ruinieren. Ich meine, wie schon gesagt, National Policy Institute von dem Richard Spencer, da ist öfters mal einer rumgegammelt, das ist der Dugin. Der ist vom Kremlin und identitäre Bewegung in Europa ist auch an, also die mit der Budapester Treffen, das war auch Dugin, ist dort auch rumgegammelt. Und dann hast du auf der einen Seite die Idee, dass du sowas wie Black Lives Matter sponsern tust und auf der anderen Seite tust du sowas wie National Policy Institute sponsern und dann kannst du ein anderes Land schwächen. Ich meine, ich mag diese das Constant Russland Bashing auch nicht so arg. Aber man kann halt auch nicht verschweigen, dass halt das auch einfach eine Strategie vom Kreml ist, relative Stärke zu erhalten, dadurch, dass man andere schwächt. Und wenn du jetzt die Medien hast, die Black Lives Matter super geil finden, Identitätspolitik für schwarze Nationalisten pushen, musst du nur weiße Nationalisten pushen. Und du kannst einen gesellschaftlichen Konsens zerstören. Und das ist eine relativ einfache Sache, die, ja, also wie man ja auch sieht. Also. Soros war's. Ja, Soros auch. Also. Dazu kannst du mich eigentlich mal wieder einblenden. Ja, Aluhut. Heide Rabatt. Ja, da haben wir einen Artikel, der ist zuerst auf Novo Argumente und dann auf den Ruhrbaronen erschienen. Und ja, ich bin auf Twitter drüber gestolpert, aber ja, das ist ein sehr, sehr schöner Artikel, sehr schön zusammengefasst. Es geht um das trojanische Pferd, das in unsere Gesellschaft geschoben worden ist oder noch geschoben wird, halt über diese Social Justice Schiene halt. Hm. Ja. Ja, das ist genau das, was ich meine. Diese konstruktiven destruktiven sozialen Gerechtigkeitskriege. Diese dämliche Eigenheit der Linken, dass sie komplett Identitätspolitik dort aufgefressen haben. Das ist der Grund, warum wir so scheiß viel Nationalismus sehen. Weil es einfach eine Gegenreaktion ist. Es gibt hier einen Forscher namens Adamson, der ist sich der Probleme mit dem Multikulturalismus schon lange bewusst. Vor einigen Jahren wurde er von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte beauftragt, nach der geeignetsten Methode zu suchen, mit der sich die politische Beteiligung von Migranten in Europa erhöhen lässt. Nach Studium der empirischen Daten fand er heraus, dass der Ansatz einer pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft mit gleichberechtigten Individuen weniger dazu beiträgt, politische Teilhabe unter Migrantengruppen zu fördern, als ein eher klassischer liberaler Ansatz, bei dem die Migranten eingeladen sind, am öffentlichen Leben als gleichgestellte Bürger teilzunehmen. Adamsons Bericht wurde von den Auftraggebern schnell in der Schublade versenkt. Wofür haben wir diesem Adamson denn dann aus dem EU-Topf wieder, wie viele von diesen Studien liegen in diesen Schubladen, die wir nicht zu Gesicht bekommen, weil sie nicht passen, so Leuten wie Herrn Juncker oder Herrn Schulz. Also Martin Schulz ist Jesus, wenn ich bitten dürfte, ja. Das heißt jetzt nicht mehr Jakobsweg, sondern Schulzweg. Martinsweg, jetzt hör doch auf, du musst den noch besser üben. Gott, Kaiserstraße. Ja. Ja, ja, dass das denen von Rechtsextremen ähnelt, das darf ich für uns auch selbst erklären. Das Ding ist halt, wenn die formal gesprochen Linken nicht das, was die Rechten vielleicht unterstützen würden, also so ernst nimmt, ja, ernst nehmen, sondern das so in der Schublade verstecken, dann bekommen es die Rechten erst recht mit. Die Linken geben einfach nur die mögliche Gegenkonkurrenz zu den Ideen, die dann sozusagen rauskommen, auf. Dann heißt es so, nee, verstau das mal, das passt nicht. Anstatt sich selbst anzupassen, heißt es, das passt nicht. Ja, statt realitätsorientiert sich anzugucken, was ist das Ergebnis von einem Haufen Migration, ist es gut oder schlecht, wie kann man es besser machen, wie kann man es schlechter machen, und dann kommen die Leute nur an und sagen, ja, aber Migration, wenn du ja da jetzt irgendwie eine Kritik äußerst, dann bist du ja nicht besser wie Hitler selber, und deswegen, es geht nicht. Ja, das ist wie mit dem Armutsbericht, der jedes Jahr rausgegeben und vorher noch um einige Sachen erleichtert wird, damit es halt nicht die Idylle stört. Das ist ja nicht so, wenn das ist einfach irgendwie bei vielen Leuten wahrscheinlich der Gedanke von, ja, der Hitler, der war schlecht, das heißt, alles, was er gemacht hat, war schlecht. Das heißt, wenn ich einfach nur radikal das Gegenteil mache, ja, ist alles gut. Ja, wortwörtlich. Das macht keinen Sinn, das ist so absurd. So, Moderation ist doch der Schlüssel zum Erfolg, Alter. Und ich meine, das ist halt bei den Marxisten, bei den Faschisten, das ist halt auch echt lustig. Marxisten, die wollen ihre Minderheit, die das Proletariat nur zu gern schützen. Und die Faschisten sagen, ihr seid selber eine Minderheit, und die ganzen anderen Völker, die wollen euch ans Leder. Und das ist halt beides einfach eine scheiß Denke, die zu schlechten Sachen führen. Dabei sind ja die Marxisten diejenigen, die dann rausgehen und, sagen wir mal, bei der Antifa dann rumlaufen und Starbucks zerstören und Leute angreifen, die eben das Proletariat sind. Ja. Das ist einfach so kaputt. Die wollen einfach ihren Winterpalast haben, den die Antifa dann einfach stürmen kann, damit die ihre fucking pubertären Hormone, die sie da nicht verarbeiten können, rauslassen, Aggressionen raus, fertig. Und eben für sowas gibt es doch Videospiele, Alter. Schau dir jetzt mal an, wenn jetzt da eine Gruppe von White Nationalists rumgelatscht wäre und gesagt hätte, wir schlagen jetzt jedem eins aufs Maul, der irgendwie nicht weiß ist. Wie wäre das in den Medien rumgegangen? Weil das Ding ist einfach nur, Marxismus hat mehr Todesopfer wie Faschismus aufzuweisen. Aber aus irgendeinem Grund ist es okay, wenn wir sagen, ach, guck mal da, die Antifa, das ist ja nicht so schlimm. Nee, eigentlich sind das die Leute mit dem höheren Bodycount, sind eigentlich noch die schlimmeren. Wir wollen beides nicht haben, weil beides Scheißideen sind, aber warum wird das so romantisiert, dieses, ah, guck mal, das sind Rebellen, die schmeißen Bank of America die Scheibe ein, aber sich den ganzen Tag hinsetzen, Bücher lesen, sich überlegen, wie Gesetze aussehen könnten, die den Bankensektor in die Schranken weisen. Nee, das funktioniert nicht, weil das ist zu schwer. Ja. Mit einem Gender Studies Degree ist das halt nicht drin, ja, man kann ja nicht alles haben. Ja, ja. Du kannst halt nicht dein Leben weiter auspacken als Rebell und ständiger Anarchotyp und dann gleichzeitig sagen, ja, Struktur wäre halt schon nice. Ja, und während die Arschlöcher da zur besten Sendezeit irgendwie Sachen anzünden und Leute mit Steinen bewerfen, sind Jürgen Ponto und hier der Buback und Hans-Martin Schleyer immer noch tot. Ja. Also es ist länger her in unserer Geschichte, dass wir Probleme mit richtig krassem, also klar, der NSU, aber da weiß ich immer noch nicht, ist das rechter Terrorismus oder waren das V-Leute oder was auch immer. Klar, das gab's, aber wirklich ein Terrorismus in dem Umfang, wie die Linken ihn betrieben hat, ja, in den 70er und 80er Jahren, den hatten wir hier von rechts nicht, ja. Und dann verstehe ich auch nicht, warum die Jugendorganisation der Roten Armee-Fraktion im Endeffekt, weil das ist die Antifa, ja, warum die so geduldet ist und so hofiert ist. Das ist so ein bisschen, als hätten sich die ganzen Grünen auf dem Weg durch die Institutionen halt diese eine Sünde halt, ne? Das ist ja nur eine kleine Sünde, ne? Das ist so halt das Jugendsünde. Ding. Ach, manchmal bin ich noch jung und dann spende ich der Antifa mal 10.000 oder so. Keine Ahnung. Es ist halt wirklich merkwürdig, weil die Antifa selbst, sie ist gegen Faschismus und das erfüllt sie immer noch. Aber ich glaube, sie hat einfach an Integrität deutlich abgenommen, weil sie jetzt ihre Ziele mit Faschismus erreicht. Ja, aber das hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass das halt nicht mehr organisch ist. Ne? Also die Antifa ist ja so 70er, 80er aus so einer kulturellen Bewegung raus auch geboren. Da gab es halt die Hippie-Zeit und dann gab es irgendwie die Studenten-Dinger, ja. Dann gab es Punk und so. Und diese ganzen Strömungen werden doch heute praktisch auch schon kommerziell vorgegeben und sofort ausgebeutet. Und deswegen gibt es ja so Bilder wie von dem Typ, den haben wir ja gezeigt, mit der 700-Dollar Lederjacke, der sich für einen unterdrückten, entrechteten hält. Das ist ja auch das Ding, das sind alles, das sind die gleichen Leute, wenn du die Kapuzen runtermachen würdest, würdest du einen Haufen bunter Haare finden und Hipsterbärte. Ja. Und das ist das Problem, diese Leute haben eigentlich gar keine Macht. Und in Amerika gibt es einen ganzen Arsch voll Leute, die haben diese Macht, nämlich in Form von Handfeuerwaffen. Ja, ich habe da neulich auch gern sowas gesehen. Irgendwann mal eine amerikanische Gruppe, weißt du, die kommen irgendwo hin, machen Randale und da gibt es halt vielleicht schon eine Gruppe, die sich so militiamäßig organisiert hat und die machen dann eine Telefonkette und sobald sie einer angreift, schießen sie nieder. Selbstverteidigung. Und das gibt, so hat es in Weimar auch angefangen und irgendwann waren die Spartakisten und die Nazis auf den Straßen und haben aufeinander geschossen hinter Barrikaden. Also das muss man sich immer vor Augen führen. Das ist noch nicht so lang her. Das Ding ist, Jahre. Das Ding ist, ich habe schon auf 4chan so Posts gesehen, wo dann so ein Antifa-Typ so, das sind alles anonyme Leute, aber halt so jemand, der da so einen Post geschrieben hat von, ja toll, super, Alter. Früher war es immer so, ich bei der Antifa hau euch scheiß Nazis auf die Fresse und alles ist okay. Ja, und jetzt kommen da Leute von mir ins Gefängnis und ich auch und für mehrere Jahre und so, das ist so unmöglich. Und wie könnt ihr nur? Wir sind die Guten, okay? Ihr seid die Nazis, was soll das? Am Ende ist es doch auch ein grotesker Scherz eigentlich. So eine gewisse Befriedigung gibt es. Da importieren sie diesen Schwachsinn aus Deutschland nach Amerika und wie wenn sie ihre Ideologien aus Amerika nach Deutschland übersetzen, vergessen sie, dass da verschiedene Verhältnisse sind. Und da sind die verschiedenen Verhältnisse nämlich sehr klar in dem Fall. Und die bestehen aus Schrotflinten, Kleinkalibergewehren, automatischen Waffen und was weiß ich. Ja? In Deutschland musst du keine Angst haben. In Deutschland kriegst du Tränengas oder im schlimmsten Fall vielleicht mal mit dem Knüppel auf die Fresse. Ja. Sonst passiert dir nichts. Aber in Amerika sehen die Sachen etwas anders aus. Ja, in Amerika da könnte am Ende halt schon für die Antifa ein böses Erwachen rauskommen bei der Nummer. Ja, aber das würde ich jetzt eher zuschreiben zu Survival of the Fittest. Also wenn du nicht fit genug bist zu erkennen, dass Antifa der letzte Scheißdreck ist heutzutage so, dann so besonders in der westlichen Welt halt, ja, dann hast du halt gelitten. Dann leidest du jetzt einfach jetzt mal. Das ist halt Pech. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, so Antifa kämpft gegen Nazis. Okay, nachdem die letzten Nazis jetzt bald alle tot sein müssten. Ne? Also es gibt halt keine Nazis sind die halt zwischen 31 und 45 Deutschland irgendwie beherrscht haben. Und alle anderen sind wenigstens Neonazis, aber okay. Da machen die halt einfach neue Nazis. Aber mal zurück zum Artikel, da sagt ja auch wieder was Ähnliches. Ne? Also der Migrant bildet eine abstrakte Gattung, eine Art Rasse. Ne? Also sie haben halt dann die Rassenlehre durch eine komische, merkwürdige, intersektionelle Klassenlehre ersetzt. Bringt uns aber auch nicht weiter. Ja. Also auch wieder Gruppen gegen Gruppen gegen Gruppen. Super. In der Trennung von uns und ihnen gärt der Rassismus, wie Adamson erklärt. Schließlich beruht der Diversitätsansatz auf dem Glauben, dass Migranten anders sind als wir und dass ihre Andersheit gefeiert und verherrlicht werden sollte. Entsprechend erscheinen dem glühenden Multikulturalisten der Universalismus und die Inklusivität der Bürgerrechtsbewegung als eine peinliche Form des Kulturimperialismus. Kulturimperialismus, Cultural Appropriation, Motherfucker. Kulturimperialismus, das ist so ein strunzdummes Wort, Alter. Waren es nicht die eher Nicht-Nationalisten, die dafür waren, dass man Kulturen vermischt? Kultur verbreitet sich doch in einem ganz anderen Kanal als der Rest. Also das kommt darauf an, ob dein Fuß mitwippt oder ob du was spürst, wenn du einen Film siehst oder ein Buch liest oder irgendwas. So verbreitet sich Kultur. Das hat mit diesem von oben runter, das kann gar nicht imperialistisch sein, weil per se Kultur was ist, was gemocht wird oder nicht gemocht wird. Das hat nicht so viel Macht, wie viele. Gutes Beispiel ist da die Baseball-Cappy. Das war am Anfang eine Sportbekleidung. Dann haben die Fans von ihrem Sportclub das getragen. Dann hat es die Stadt das getragen. Dann ist es im Land verbreitet worden. Dann ist es übersee geschwappt. Und dann wurde es Mode. Aber Baseball-Cappy war eine Sportbekleidung. Jetzt ist es normal, dass du auch im zumindest vom Begriff her kommunistischen China, dort auch Baseball-Cappies kaufen kannst, obwohl es eigentlich eine ganz normale Sportbekleidung aus den USA war. Mhm. Das ist Kultur. Und dann zu sagen, Kulturimperialismus, das ist diese Ausbreitung, wo die Leute einfach nur die Kappe halt cool finden, dass das jetzt irgendwie imperialistisch ist, das ist halt... Okay, hier ist das Ding, Leute, hier ist das Ding, ja. Amerika, als es zuerst so besiedelt wurde, ne, ja, okay, das kann man schon als eindeutigen Imperialismus ansehen und so, und hier und ihre Kultur auf die armen Ureinwohner aufgedrückt, ne. So, dann zwar natürlich Land gegeben und das Entgelt dafür halt bezahlt im Sinne von, ihr dürft Casinos haben und so und müsst keine Steuern zahlen und so, aber das ist der erste Punkt, okay, das ist so Imperialismus für Leute, ne. Dann, zählt doch eigentlich auch die Immigration von jeder Menge anderer Nationalitäten nach Amerika doch auch als Imperialismus, oder nicht? Dann sind doch wohl die Minderheiten, die dann nach Amerika gekommen sind und sich dort etabliert haben und dann die Kultur angepasst an sich haben, ja genauso kulturell Imperialisten wie die Amerikaner selbst, die da mit den Ureinwohnern waren, oder nicht? Stimmt, die Indianer sind Kulturimperialisten. Nein. Da geht doch die ganze Zeit auf Twitter dieser Cartoon rum, wo halt die Indianer die Siedler-Tracks kommen sehen und unten die Indianer rufen, willkommen, willkommen, und oben sagt der eine zum anderen, wir schaffen das. Ja. Also das ist halt einfach so eine Sache von wie weit in der Zeit willst du bitte schön zurückgehen für dein Argument? Ja, so, wie weit willst du zurückgehen? Und wenn du das erreicht hast, was dann? Das ist nämlich überhaupt kein Argument zu sagen, ja, my cultural appropriation. Das ist der fucking Punkt von Amerika, wenn man in Amerika jetzt mal bleiben möchte. Ja, ja, Melting Pot und so. Ja, Melting Pot und so. So, irgendwie so. Ja, das ist aber auch wieder, das ist so eine dumme... Saudumme, als wenn die andere Kultur nicht auch irgendwas, die, wenn ich jetzt einen mexikanischen Hut aufsetze, trinkt währenddessen Mexikaner Bier. Ne? Also, ja. Das gleicht sich doch auch irgendwo aus. Ach. Ja, da musst du aber noch gucken, welche Hautfarbe der Mexikaner hat, um herauszufinden, wer von beiden jetzt ein schlechter Mensch ist. Hast du gerade seine Ethnizität vermutet? Was ist da los? Nö, ich sag ja, die muss man erst feststellen. Ja, aber du tust sie ja visuell feststellen. Vielleicht tut es sich ja als, ich weiß nicht, trans-black identifizieren. Leute, wir werfen einfach die Nazis in den See und wenn die schwimmen, dann töten wir sie. Genau. Dämlich. Und die Marxisten gleich mit dazu. Vor allem, weißt du, so dieselben Leute, die für Freiheit meinen einzustehen und dann so danach rufen und so, kaum sagst du bist für dieselben Dinge, identifizierst dich aber nicht mit ihnen oder möchtest nichts mit ihnen zu tun haben, heißt es dann so, autistic screeching und so, wie kannst du nur, ja, so, hier, wir sind doch die Guten, wenn du an unsere Sachen glaubst, bist du doch einer von uns, und du so, nein, also doch bist du, und wenn du nicht mit uns bist, bist du einer von denen, du Nazi. Ja. Das, so wird man halt einfach zu einem Nazi in teilweise so Fällen halt. Wird man halt auch verstoßen gesagt bekommen, vor allem, das ist so lustig, dass die Linken ja dann meinen, dass böse, dass gemeine Worte zu Muslimen, ja, Gewalt anzetteln, aber so, also Leute unter dem Vorwand von, sie sind ja alles Nazis, zu schlagen, wird überhaupt keine Gegenaggression rausholen. Überhaupt keine. Super, ne? Das macht keinen Sinn. Warum? Warum glauben die Leute an sowas? Die Kulturlinke ist eh für den Arsch. Wäre die Kulturlinke in den 40ern am Leben gewesen, hätten die gesagt, ja, westlicher Interventionismus in Deutschland hat zu Germanophobie geführt und das ist jetzt die naturelle Gegenreaktion der Deutschen dagegen. Genau dasselbe erklären sie dir über den Irak oder über Syrien. Da ist die Logik schlüssig, und aber mit Nazi-Deutschland wäre die Logik nicht schlüssig. Und dann stelle ich in Frage, ob diese Kultur-Linke, ob dieser Narrativ überhaupt irgendeinen Sinn macht. Weil entweder gilt es für die Deutschen und für die Araber oder halt für keinen. Aber es kann nicht sein, dass es in Sachen Deutschland nicht gültig ist und aber für den Araber gültig ist. Weil dann tust du ja die Schnittmengen verändern. Dann sagst du ja, Deutsch und Araber ist nicht irgendwie Mensch. Und weißt du, das Ding ist, ich kann das auch erklären, sorry, aber die Sache da ist halt, es geht darum, dass man Leine lässt, aber nicht zu viel. Es geht darum, dass man immer noch wieder dran ziehen kann, so, das heißt so bedingte Freiheit, ja. Du hast schon deine Sachen, die du da so hast und bist auch ganz gut angesehen, aber hier vergiss nicht, wo du herkommst und so. Vergiss nicht, was Vorfahren in deinem Land gemacht haben und so. Obwohl sich das dann jetzt weiterentwickelt hat. Also, es ist einfach unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Heiderabad. Lass uns mal zum nächsten Artikel gehen. Haben wir eigentlich auch Artikel über den Schulz generell? ich glaube... Alter, schon wieder Clickbait bei den Weltraumaffen, Alter, was ist da los? Nee, ja. Wir finden sich ja noch einen. Warte mal, aber ich bin jetzt gerade auf meinem... Ich war im Chat gerade am Gucken. So, vielleicht machen wir jetzt hinten dran den zweiten Einspieler, Chris. Bist du da? Ja, ich bin da, ja. Dann blend doch mal den Chris ein, dann machen wir den Einspieler und danach machen wir weiter hier mit Privilege. Ah. Ja, ich warte darauf, dass man mich einblendet. Niemals. Nein, nein, nein, nein. So, das ist jetzt aber, gehört jetzt thematisch halt, hatten wir ja vorhin schon mal versucht, gehört eher zu dem Deutschland-Türkei-Komplex. Aber ich fand den Bericht echt erschreckend. Schauen wir mal. Freitagsgebet in der DİTİB-Moschee in Frankfurt. Hier wird auch Politik gemacht. Der Putschversuch in der Türkei ist immer noch Thema. Darüber, wer wirklich dahinter steckt, steht für den Imam fest. Die Juden. Für wen haben die Gülen-Leute wohl die Waffen auf das eigene Volk gerichtet? Nicht für die Muslime. Wer hätte einen Vorteil davon, wenn es in der Türkei so schlimm wäre wie im Irak oder Syrien? Nur die Amerikaner und die Israelis. Aber nicht nur in der Moschee hört man solche Töne. Auf den Facebook-Seiten verschiedener DİTİB-Gemeinden wird kräftig gegen Juden gehetzt. Auf Türkisch versteht sich. Der kannibalische Jude kotzt den Tod in Palästina. What? Ist es da oder? Warte. Nicht nach dem Unterschied zwischen den Was? Der kannibalische Jude kotzt den Tod in Palästina. Ja, scheinbar. Warum? Sag mal, ich würde das ernsthaft zu Kunsthetze stellen. Also ich würde jetzt einfach aufmachen, Kunsthetze. Hetze, die so kunstvoll ist, dass es nicht wirklich mehr so als Hetze wahrzunehmen ist. Kannibalische Jude kotzt den Tod in Palästina. Und warum denn kannibalisch? Also, ja, ich glaube, da hat jemand einfach irgendwelche so ein Wortbingo gemacht, irgendwie das dabei rausgekommen. Random. für den Google Translate. Leute, nein, das ist so Random Heads Generator. So. Ja, so eine App, wo du dann einfach nur auf so ein Heads-Symbol klicken musst und dann postet der Random Hate. Ja. Der kannibalische Jude kotzt den Tod in Palästina. Brauchst du erst ein Adjektiv, dann Nomen, dann Verb. Dann einfach reinwerfen, passt schon. Ja, Hetze. Dann noch ein Objekt und dann... Ja, du hast dann so Icons, wo du halt so zum Beispiel hast du so ein Kreuz für Christenhetze, so ein Judenstern für Judenhetze und kannst dann das Fachgebiet noch auswählen, wogegen gehetzt werden soll. So ganz intersektionell, sehr progressiv. Und auch immer diese scheiß Fokussierung auf die USA, Leute. Ohne Spaß, Osmanisches Reich ist untergegangen wegen Mongolen. Mongolen haben so viel Land erobert, dass die ganzen Völker, die sich dann bewegt haben, und dass sie vor den Mongolen geflüchtet sind, die haben euer Kack-Weltreich zerstört. Aber über die Mongolen tut sich keiner von euch das Maul zerreißen. Warum wohl? Weil die gerade nicht dominant sind. Das ist so... Das macht gar keinen Sinn. Es ist Hauptsache nur, irgendjemand ist stark. Der ist dran schuld, dass ich schwach bin. Ich tue mein eigenes Land nicht entwickeln, aber aus irgendeinem Grund ist der Ami und der Jude dran schuld, dass die Türkei keine großartige Wirtschaft hat. Heilige Scheiße. Sind die halt, ich kann das bestätigen, ist so. Ja, ohne Spaß. Ehrlich. Als kannibalistischer Jude kannst du es bestätigen. Ja. Und, ich kotze auch meinen Tod in Palästina, ja. Hier Leonie schreibt da im Chat so Resident Jude 7. Ja, ich meine, was wäre denn auch das Ziel davon, dass die Türkei zerstört wird und so wie Syrien dann aussieht? Dass wir noch mehr Flüchtlinge haben oder was? Das wollten wir, oder was? Genau, das ist sehr gut. Also, das ist so völlig so. Das ist nicht mal mehr ansatzweise Konkurrenz. Muss mal, versetz dich doch mal, sei doch mal empathisch. Versetz dich doch mal in den Körper eines kannibalistischen Juden. Ja, hör mal, ich merke auch gerade sehr viel Hass und von deiner Seite. Und das ist ja keine Meinung. Also komm. Wenn du jetzt so ein ganzes Volk da hast, was du kannibalisieren kannst, dann ist doch das gut, oder nicht? Denk doch da mal drüber nach. Oh, Alter, ey. Und was ist das mit dem zweiten Satz? Warte mal, was ist mit dem zweiten Satz dann weiter? Hier die DTIP Hassel. Hassel. Leonie, Alter, was ist los? 28 Jews later. Oh Gott. Der Beitrag hat nicht ganz die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Ja, gut, 28 Days Later ist wahrscheinlich der nächste Feiertag. Auf den Tod in Palästina. Heißt es da oder? Frag nicht nach dem Unterschied zwischen den heutigen und gestrigen Juden. Es gibt keinen Unterschied. Um die Barbarei der Juden zu beschreiben, werdet ihr nicht die passenden Worte finden können. Und da unten drunter steht wieder DTIP. Das ist auf der Facebook-Seite des offiziellen türkischen Moscheevereins in Deutschland. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber dieses Bad steht nicht für Bad, sondern für Bad. Ja, Bad Segeberg versus Gut Segeberg und so. Das eine war Hass. Das ist Bad. Ist dann DTIP schon vom Verfassungsschutz unterwandert oder muss man den Scheiß dann direkt verbieten? Hat da jemand Infos dazu? Weil ich meine, einfach nur so eine Organisation so an sich, als das stehen zu lassen, ist schon Also du wirst im Beitrag noch sehen, sie haben eine super Entschuldigung, warum das so ist. Bin ich vor allen Dingen froh, dass wir diese ganzen Initiativen gegen Hassrede im Internet haben. Ja, Die taugen immer. Fragt nicht nach dem Unterschied zwischen den heutigen und Gestus, vor in denen Juden verunglimpft und Vorurteile verbreitet werden. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Einzelpersonen, die ihrem Hass freien Lauf lassen, sondern um Gemeinden des größten türkisch-islamischen Moscheenverbandes in Deutschland, der DTIP. Wow, organisierte Religion. Der Islamverband ist Partner der Politik in Sachen Integration. Außerdem gestaltet er in 7 Bundesländern den islamischen Religionsunterricht mit. Er möchte ein Sprachrohr der Muslime in Deutschland sein. Wir zeigen dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, diese Posts. Dass in Moscheen, in Hinterzimmern, gegen Juden gehetzt würde, habe er schon öfter gehört. Aber Hassbotschaften frei zugänglich im Netz, das macht ihn fassungslos. Diese Posts sind in einem Land, in dem Religionsfreiheit eine große Rolle spielt, in meinen Augen unerträglich. Es ist nicht nur unerträglich, sondern auch strafbar. In 2 Fällen sei nach Einschätzung des Strafrechtlers Bernward Kullmann sogar der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt, weil der Inhalt des Posts gegen die Volksgruppe der Juden hetzt. Er ist geeignet, Hass zu schüren. Bei anderen Gruppen der Bevölkerung gegen die Volksgruppe der Juden. Die Beschimpfungen sind drastisch, sind derart drastisch, dass die Menschenwürde der Juden verletzt ist. Aber nicht nur Juden sind im Visier von DTIP-Gemeinden. Auch Christen werden auf etlichen Facebook-Seiten attackiert. Das Weihnachtsfest, eine nach Blasphemie stinkende Tradition der Christen. Oh mein Gott. Freundschaft und Beziehungen zu Ungläubigen sind verboten. Wer Allah und Allahs Freunde verlässt und sich in eine Beziehung zu ungläubigen Juden, Christen oder Atheisten begibt oder deren Entscheidungen akzeptiert oder deren Bestimmungen gehorcht, ein solcher Mensch trennt sich von Allah. Also ich bin ja froh, dass sie ausnahmsweise auch mal Atheisten genannt haben. Normalerweise. Ich meine, das Lustige ist halt so nah an Allah dran sein wollen. Das ist der Grund, warum eure Länder so rückständig sind. Weil man sträubt sich davor, die Moderne anzunehmen. Und Moderne anzunehmen heißt... Ja, komm, also jetzt überleg doch mal. Auf der einen Seite hast du die Leute selber, die diese gewissen Gedanken haben, und da sich danach richten. Auf der anderen Seite hast du kannibalistische Juden. Also was von beiden ist wohl schuld, ja? Ja. Also Leute, ich finde das auch toll, dass so der Tatbestand der Volksverhetzung festgestellt wurde und dass die Hetze wirklich echt hetzig ist. So echt cool, wow, was macht man jetzt? Der deutsche Gütesiegel auf Hetze. Was macht man jetzt? Man ermittelt denjenigen, der da gepostet hat über Facebook und klagt ihn wegen Volksverhetzung an. Weil das fordern wir ja schon seit 2,5 Jahren oder so, dass endlich die Gesetze ausgenutzt werden, statt ständig neue Begriffe einzuführen, wie Hate Speech oder irgend so ein Mist. Ja, nee, aber das muss ja gelöscht werden. Nee, das muss meiner Meinung nach strafrechtlich verfolgt werden. Ja, ja klar, ja, gelöscht und verfolgt, ja, ja, natürlich. Nee, also ich meine das ernst. Ja, ja, ich meine das auch ernst. Die evangelische Kirche erwartet, nachdem wir Ihnen die Post gezeigt haben, Aufklärung vom Islamverband DITIB. Ich denke, es ist deutlich, dass wir erstmal sagen müssen, dass die Verunglimpfung der religiösen Tradition einer anderen Religionsgemeinschaft natürlich etwas ist, was wir im Dialog überwinden wollen und müssen. Und es ist erklärtes Ziel des größten muslimischen Verbandes DITIB, Partner am interreligiösen Dialog. Was eine Lappenantwort, oder? Eine absolute labbrige, lauwarme, das müssen wir im Dialog lösen. Die wollen keinen Dialog. Die halten dich für einen blasphemischen, stinkenden, was weiß ich. Der Dialog sieht so aus. Deine Religionsgemeinschaft ist nicht mehr geschützt durch so Gesetze wie Religionsfreiheit, also die demokratisch-freiheitliche Grundordnung ablehnen tust. Wenn du deinen komischen Mittelalterkult weiter praktizieren möchtest, ziehen die Länder, die eher mittelalterlich unterwegs sind, da kannst du dort den ganzen Tag rumhassen. Wenn du aber in Deutschland bleiben möchtest und das Gefängnis nicht aus dem Inneren sehen möchtest, musst du deine Einstellung ändern. Da gibt es keinen Dialog, sondern einfach nur, das ist scheiße, was du dort machst. Du musst dich ändern. Und wenn du dich nicht ändern möchtest, werden wir dich zwingen, dich zu ändern. Ja, so funktioniert das. Da gibt es keinen Dialog. Ja. Also, das ist so, keine Ahnung. Dialog ist da vorbei. Da kommt dann der Staat und tut Gewalt gegen mich einsetzen, um dich zu ändern. Also, keine Ahnung. Dialog. Wie passt das zusammen mit der Hetze gegenüber Andersgläubigen? Wir konfrontieren die DITIB mit den Vorwürfen. Die antwortet schriftlich. Dies und den Satz haben sie ja mal volle Kanne bei Gamergate abgeguckt. Das hätten wir genauso sagen können. Diese Trolldrohungen gegen Anita Sarkeesian spiegeln weder die Haltung noch das starke Engagement von Gamergate als anerkannter Dialogpartner wider. Das sind keine echten Nazis, das sind Fake-Nazis. Official Dialogpartner 100. Ja. So, Gütesiegel geprüft. DITIB spiegelt weder die Haltung noch das starke Engagement der DITIB als anerkannter Dialogpartner wider. Es zähle nur das, was auf ihren deutschen Internetseiten zu finden sei. Genau. Wenn ich auf Türkisch schreibe, ist es Shitposting, oder wie? Ich hab dir doch gesagt, Abel, die haben eine gute Ausrede. Ja, das stimmt. Lies doch bitte nur die deutschen Seiten. Aber das ist wieder so ein Fall von das Kleingedruckte ist schlecht für die Augen halt. Sehr gut. Aber das ist wie bei Alexander Dugin mit seiner vierten politischen Theorie, also der Chefideologe aus dem Kreml. Der hat auch, in Russisch schreibt er, dass andere Länder keine Außenpolitik mehr machen sollen, unter einem Herrschaftsgebiet und Einflussgebiet von Russland stehen sollen. Und im Englischen schreibt er, die USA sind böse und das Finanzkapital will Griechenland zerstören und tut sich dann mit den Marxisten in Griechenland verbinden. Und halt auf Russisch schreibt er dann auf derselben Webseite, ja, die Griechen, die können jetzt bald russischen Schwanz lutschen. Weißt du, keine Ahnung. Der hat auch noch nicht vom Internet gehört. Wieder gut. Ja. Facebook-Seiten seien Einzelinitiativen der Gemeinden, die nicht bindend für den Verband seien. Dem widerspricht Islamexpertin Professor Susanne Schröter. Die DITIB sei ein zentralistisch strukturierter Verband und abhängig von der Türkei. DITIB ist eine hierarchische Organisation. Da haben Funktionäre durchaus einen Überblick darüber, was passiert in den einzelnen Gemeinden. Und man könnte, wenn man eben bestimmte Dinge nicht zulassen möchte, da könnte man doch Direktiven herausgeben und dann würde das auch befolgt werden. Ich habe das Gefühl, dass seitens derjenigen, die für DTIP Verantwortung tragen, hier kein so großes Interesse besteht, gegen diese Einzelmeinungen, und es sind keine Einzelmeinungen, vorzugehen. Hat die DTIP ein Systemproblem? Lange schien der Islamverband dem deutschen Staat ein zuverlässiger Partner. Der Vorwurf wird laut, dass Politiker zu naiv gewesen seien, nicht richtig hingeschaut haben. Sie wollten einen Partner um jeden Preis. Integrationsstaatsministerin Aydin Özus hat die Posts auf Türkisch gelesen und ist entsetzt. Klar ist immer bei uns weder Antisemitismus noch irgendeine andere Hetze gegen Glaubensgemeinschaften wird bei uns toleriert. Was tut ihr genau, um in euren Vereinigungen dafür zu sorgen, dass so etwas nicht stattfindet? Und da ist DTIP jetzt in der Bringschuld. Höchste Zeit. Hetze im Netz gegen Juden, Christen, Andersgläubige. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen DTIP-Imame wegen Spionageverdachts. Der lange Arm Erdogans in Deutschland. Die Palette der Vorwürfe ist lang. Experten halten die DTIP derzeit als Partner für den Staat nicht mehr für tragbar. Okay, was passiert jetzt mit dem Gebäude? Wird das gelöscht, das Gebäude? Nehmen wir das runter? Schließen die das? Ich weiß nicht. Kommen die mit so einem Slap on the wrist davon? Ja. Natürlich. Slap on the Kebab. Was mich nur ankotzt, ist einfach dieses, beim NSU springen die ganzen Deutschen auf und sagen, da müssen wir jetzt nachgucken, das ist doof. Und das ist ja auch gut und richtig so. Aber hier muss man halt genauso aufspringen und sagen, kacke, es geht so nicht. Und mich stört diese Doppelmoral sozusagen. So der Muslim, der hat natürlich auch eigene Probleme, wie er wahrgenommen wird, ja klar, aber wenn er halt so was macht, das ist halt für den Arsch komplett. Das ist für mich auf einer Linie wie NSU. Also nicht NSU selber, aber der NSU hat einen Unterstützerkreis von geistig ähnlich gesinnten Leuten. Und so Kram, wie hier der DTIP schreibt, der baut dann einen Unterstützerkreis auf. Und eine Terrorzelle, die tut sich dann in diesem Unterstützerkreis aufhalten. Also das ist dann sozusagen, das sind die Leute, die dann die Hetze haben, so böse jüdische Weltverschwörung, tut den armen Türken, was weiß ich, einen Geldhahn abdrehen. Und dann hast du die Leute, die sich das einfach nur anhören und aber im normalen Leben normal sind und auch nicht aggressiv sich verhalten oder so. Dann hast du die Leute, die diese Botschaft handlungsbewusst aufnehmen und sich dann organisieren wollen. Dann hast du auch Leute, denen die Botschaft vom DTIP nicht weit genug geht, die dann Salafisten sind. Salafisten sind dann Dschihadisten, die einfach nur keine Aktion dahinter sind. Und dann durch diesen, ich weiß nicht, durch diesen Gesinnungskreis, dort um den DTIP herum wirst du dann irgendwann mal eine Terrorzelle finden. Und das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist dann, wie du so eine geistige Strömung, wie du die am ehesten bekämpfen tust. Meiner Meinung nach ist Debatte und Meinungsfreiheit. Damit funktioniert es wesentlich besser, wie einfach nur das verbieten und klein zu schlagen von Staatsgewalt aus. Aber bisher, so wie wir mit Nazi-Gruppen uns, ich weiß nicht, verfahren in Deutschland, genauso müssen wir mit DTIP hier verfahren. Oder wir tun das Verfahren generell ändern. Aber da gibt es nicht DTIP, da machen wir jetzt was anderes wie mit den NSU-Unterstützerleuten. Das Ding ist auch, ja, ich stimme dir schon zu, aber das Ding ist auch noch mit der Argumentation vom DTIP, um das zu erklären mit, ja, das ist nicht repräsentativ und so. Das Ding ist hier, es sind ja andere so Sagen, die eben gemacht werden, ja, von Leuten zu einer Menge an Leuten. Und die Türken, die sich da wirklich nicht mit beschäftigen wollen, die wissen ja, was da kommt, spätestens wenn es dann doch kommt. Und es wird ziemlich klar gesagt, was da gesagt wird. Bedeutet, die Leute, die damit nicht einverstanden sind, können rausgehen. Das sind trotzdem Türken, aber es sind Türken, für die das eben falsch ist. Das heißt, die Leute aber auch zurechtweisen und ihnen sagen, dass das so nicht geht oder ja, eben, dass sie doch ja vielleicht lieber zum Erdo ziehen sollen, ja, wenn sie so denken. Ja, aber der, weißt du, dieser Spruch von es ist nicht repräsentativ, also es geht nicht darum, dass die Aussage ist ja nicht, dass jeder, der Türke ist, ist automatisch auch derselben Meinung wie die Meinung, die da gepostet werden. Die Aussage ist, dass es Türken gibt, die sowohl Türken sind, als auch diese Meinung vertreten. Ja, aber stell dir doch mal vor, das Ganze passiert mit umgekehrten Vorzeichen. Und irgendein AfD-Ortsverband hat die gleichen Sachen in seinen Diskussionsdingern offen zugänglich stehen. Was glaubst du, wer dafür auf die Fresse kriegt, Land auf Land ab in den Medien? Sicherlich nicht der eine AfD-Ortsverband. Ja, eben. Ja, das verstehe ich auch. Hast du doch am Höcke gesehen, kaum sagt der verrückte Rechtsaußen wieder irgendwas, was die Leute interpretieren können, wird sofort auf die Partei eingeschlagen. Ja, da gibt es dann Disclaimer, so es zählen nur die Aussagen, die auf Hochdeutsch getroffen werden. Mhm. Ja, also ich will ja nicht sagen, dass ich Türke bin, aber Moslem bin ich schon. Ich habe ja halt die zwei Sätze gesprochen, das ist echt easy. Das ist der erste Satz ist. Nein, mute ihn. Also ihr könnt alle zum Islam konvertieren. Also gemutet. hey, ich bin hier ein kannibalischer Jude, also ja, ich kotze den Tod in Palästina. Komm, bleib dich mal wieder einnehmen. Niemals. Ich muss ja irgendwann mal weitermachen hier. Können wir nicht den DTIP-Verband irgendwie umsiedeln nach Tschernobyl oder so? DTIP Tschernobyl. Die Kuppeln gibt es schon, die gibt es da schon. Ja, genau. Ja, da gibt es jede Menge Wohnraum, da muss man ein bisschen was machen, aber dann kann das ganz schön werden. Da gibt es bestimmt weit und breit keine Synagoge oder so. Und die erhöhte Krebsgefahr, das liegt daran, wenn man nicht häufig genug betet. Also, ja, das kann man ganz einfach abstellen. Ja. Und hier haben wir mal wieder, also ich habe sehr gelacht bei der Lektüre. Weiß nicht, wie es euch gehen wird, aber ich kann das eigentlich nur noch als Comedy sehen, was hier teilweise passiert. Also dieser Mann musste ein ganz schreckliches Semester an der Penn University durchstehen und alles nur wegen einer Sache, die weißen Professoren. Es sieht aus, als würden sie das Wort Privileg auf sich gar nicht beziehen. Ne? Und die wollen auch nicht lernen, was es bedeutet. Ne? Stell dir vor, wie es ist, wenn du auf dem Penn Campus studierst und hast auch nur einen von diesen Professoren. Ich hatte drei. Ja, drei. Jeder von denen wollte nichts über sein weißes Privileg lernen oder hat mir vorgelogen, dass er sich irgendwie schon damit beschäftigt hätte. Ja? Ja. Es ist für die sehr schwierig, irgendwie zu verstehen, dass sie Privilegien haben. Ja. Ja, also die denken schon, wenn sie nicht rassistisch reden, dann reicht das. Ja. Die wissen nicht, dass solche halbherzigen Versuche nur die Unterdrückung nur weiter fördern, die ich ja in meinen vorrangig weißen Klassenräumen erleben muss. Ja. Das ist doch. Ist das Satire oder ist das echt? Was glaubt ihr? Also ich würde da schon sagen, dass er das ernst meint. So, ich glaube dem, dass er es ernst meint, weil es dem Narrativ von Leuten, die das normalerweise ernst meinen, an College Campuses rumschreien und in Gender Studies Classes schreiben und in Blog-Posts schreiben, die dann groß veröffentlicht und verbreitet werden, schon, die meinen das schon ernst. Genauso wie diese eine Frau, die da auf Sky News rauskam, das ist so australisches Nationalfernsehen, und meinte ja hier, Klimaanlagen sind sexistisch. Mhm. Also so, das ist verglichen damit in dem Kontext schon sehr, sehr fundiert und eine weit verbreitete Meinung. Überleg dir mal, wie krass es ist. Du kommst in den Raum rein und da hängt dann eine Klimaanlage und die tut dich unterdrücken. Ja, weil die halt einfach zu kalt eingestellt ist in Offices. So Sommer, da haben die Frauen halt ja nicht die Möglichkeit, sich anzuziehen, wie sie es entscheiden, sondern möchten mal ein Kleid tragen, weil sie es müssen, ja, weil das Patriarchat ihnen das aufzwingt und sagt, du hast die freie Wahl. Ja, und dann heißt es so, hier, die Klimaanlage ist ein paar Grad zu kalt eingestellt und es ist so kalt. Ja, und überleg dir, das ist eine Klimaanlage auf dem Campus, das ist ja dann noch schlimmer. Ja, und wenn da noch ein weißer Professor da die betreibt, Alter, Privilege Overlord. Ja, Overlord. Das ist ja ein furchtbares Schicksal. Also Klimaanlage im Campus in Kalifornien und dann noch einen weißen Professor haben. Und dann zeigt er noch Bilder von Sklaven auf Plantagen. Ne? Wie kann er nur Polaroid-Aufnahmen zeigen? Oh Mann. Krass. Also das ist ja, also da würde ich ja lieber nach Nordkorea ziehen. Also das ist ja, das ist furchtbar in den USA. Also, oh mein fucking Gott, was ist das für ein Paragraph? Alter? Der Typ hat sich so selbst in seinen eigenen Arsch rein argumentiert. This is where the problems arose for me. This is the same argument that all lives matter people use. They argue that everyone should be equal and that no life is more important than another, not recognizing that since we live in a society that does not value black lives, we cannot assume that everyone is on the same playing field. Der Typ dreht das einfach so um. Oh mein fucking Gott. Ich glaube, der ist einfach nicht mehr in der Lage, anders zu denken, als er. Weißt du das nicht? Wenn du einen Amerikaner einen Schwarzen erschießt, passiert dir nichts. Ja. Weiß doch jeder. Ja klar, und dass Schwarze sich nicht überproportional gegenseitig umbringen und da mal irgendwie so in der Community von denen was lösen sollte, aber man das nicht ansprechen kann. Also ich würde dem Typen, der den Artikel geschrieben hat, würde ihm empfehlen, nach Somalia zu ziehen. Dort braucht er gar nicht so viele weiße Leute sehen. Ja. Also Somalia ist echt, das so dahin gehen. Okay, dann würde er dich wahrscheinlich fragen, kann er da sein Geld bekommen? Ja, er kann ja immer noch hier in den USA veröffentlichen. Er lebt dann einfach in Somalia. Kann er sich angucken, wie das ist, wenn White Privilege away ist. Da braucht er keine Weiße mehr angucken, weißt du? Das Somalia, das Beste. Ich finde es gut. Ist nicht genug, wenn du eine gute, nette Person bist, ja? Weil wenn du eine gute Person bist, heißt das nicht, dass du nicht gleichzeitig die rassistischen Unterdrückungssysteme förderst. Ja? Also wir wissen gar nicht, was wir tun. Wir sind einfach nur freundlich zu Leuten und damit sind wir eigentlich schlimmer als Hitler. It's also, it is not enough that you are sorry for the injustices caused by your people. Also, da wird schon so gesagt, dass es nicht mehr genug ist, wenn du Schuldgefühle hast dafür, was deine Leute, deine Vorfahren, ist damit gemeint, gemacht haben. Welcher Depp hat denn bitte schön Schuldgefühle dafür, was er nicht gemacht hat? Die Wahrheit ist, du als Einzelner kannst sowieso nicht all die schrecklichen Dinge wieder gut machen, die weiße Menschen uns durch die Geschichte hindurch angetan haben. Ja, das ist jetzt aber einfach so ein Ding, dass er sich da wieder aus der Affäre ziehen kann und sagen kann, ja, hier mit dem letzten Satz, you have to be invested in stopping racism and oppression every day, not just on your free time. So von wegen, ich bekämpfe ja schon die Unterdrückung, indem ich einfach nur einen Text darüber schreibe, wie ich unterdrückt wurde, obwohl ich als Schwarzer an eine Uni gelassen wurde, etwas, was vorher bei einem wirklich rassistischen Land nicht möglich wäre. Es gibt so viele schwarze Friedensherrscher in Afrika. Von Mugabe über Idi Amin und wie sie alle hießen. Ne? Oder Mali, wo und Sklaverei Leute, noch in der Verfassung ist. Also Sklaverei wurde von Weißen beendet. Ja, natürlich. Ja. Keine Ahnung. Ja, und Frauenrechte wurden auch von Männern erst wirklich aufgenommen und dann bearbeitet, wenn man so sich das betrachtet, ja. Das heißt, die weißen Männer sind doch irgendwie zur Diskussion bereit, oder? Ja, das heißt einfach nur, dass das, was vorher gemacht wurde von weißen Männern, die weißen Männer, die danach kamen, schon eben ohne, dass so irgendwelche Trottel hinkamen und ihnen gesagt haben, mach mehr, schon selbst angepasst haben und geregelt haben. Ja. Über mehrere Jahre. So, die Welt war schon vor diesen Leuten da, ja, vor diesem James Fisher. Ja, das ist einfach so krank. Aber das ist auch, in den USA ist es relativ lustig, wenn du Migranten aus Afrika hast, die in die USA kommen, denen geht es eigentlich ziemlich gut in den USA. Die arbeiten dann halt und haben Essen und ich weiß nicht, halt Einkommen und Nahrungssicherheit und halt generell halt, du hast funktionierende Polizei und irgendwie dabei kriegen es halt die Schwarzen in den USA selber nicht geschissen, so sich in der Gesellschaft ordentlich einzubringen. Aber wenn du dann aus Afrika kommst und dann tatsächlich auch Unterdrückung kennst sozusagen oder was heißt Unterdrückung, aber einfach Leid kennst, dann kriegst du es hin, einfach nur arbeiten zu gehen und dich hochzuarbeiten. Aber wenn du halt irgendwie in den USA dann als Schwarzer dir dann diese Black Nationalist Wannabe Faschisten Identitätspolitiker anhörst, dass dann da nichts bei rumkommt, ja, ich weiß auch nicht. Wenn du den ganzen Tag in der Gesellschaft rumlaufen möchtest, sagst, es ist alles Kampf, alles Krieg, die ganzen Weißen, die wollen mich unterdrücken, ist es nicht total deprimierend, so zu existieren? Also so mit diesem Mindset. Also das ist doch, du tust dich doch selber verunstalten, psychisch damit. Ja, aber das ist doch mit allen, die wir hier so regelmäßig haben, dasselbe. Ob das jetzt die schwarzen, super krassen Nationalisten sind oder die dritte Welle Feministinnen, die sich Männer so scheiße reden, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr irgendwie. Also, ich verstehe, ja. Das Ding ist, sogar so Mitbegründer der Frankfurter Schule, die dann ja so nach Amerika hin an die Ostküste da geflohen sind, ne? Die waren an der scheiß Ostküste, okay, und waren deprimiert, weil alles um sie herum Kapitalismus war und alles um sie herum war problematisch. Es waren schon die Vorreiter von eben solchen fucking Clowns, ja. Das, so, ich habe gegen den Typen persönlich nichts, ich kenne ihn nicht, aber das, was er von sich präsentiert, ist so etwas, wo man ihm, selbst wenn man alle perfekten Dinge für ihn machen würde und alles so wäre, ist schon im Voraus, ja, wenn er dann dahin kommt, würde er trotzdem hier irgendwie kritisieren, wie perfekt doch alles ist. Denn wo erwähnt er denn bitte schön, dass er da gelyncht wurde? Wo erwähnt er denn, dass er da so irgendwie gesehen hat, wie Leute da verbrannt werden, okay? So, nein, nirgends. Nirgends in diesem scheiß Text. Da fällt mir gerade auf, dass die Deutschen schon ziemlich nice Kulturgüter haben, die sie in die USA exportieren tun. Frankfurter Schule, Antifa, Grüße aus Deutschland. Ich weiß nicht. Total gesellschaftsschädigend. Ja, das ist die Rache dafür, dass die uns nach dem Krieg diesen Kulturmarxismus untergejubelt haben. Dafür schicken wir ihnen den Postwetten zurück und legen eine Antifa obendrauf. Ja, das ist eigentlich schon hart assi. Weißt du. Aber hier, das Fazit ist, ja, du musst jeden Tag, zu jeder Zeit voll dahinter stehen, Rassismus und Unterdrückung zu stoppen. Ja. Nicht nur in deiner Freizeit. Ja. Ja, deswegen tun wir Leute wie dich nicht ernst nehmen, James Fischer. Ja, Freizeit, Alter. Wenn du wirklich Rassismus stoppen willst, dann geh in ein Land, in dem Rassismus existiert, okay? Ja, als Policy. Oder Sklaverei, wie gesagt, Mali. Bewegt einen scheiß Arsch nach Mali. Kümmere dich dort um Menschenrechte. Dann halt's Maul mit Sklaven in den USA. Ohne Spaß. Das ist ja eben diese neue Form von Pseudoaktivismus. Warum dann wirklich mal wohin gehen und was machen? Warum dann was riskieren? Wenn du doch einfach rausgehen kannst, mal protestieren kannst in deinem Bezirk und dann passt es schon. Das ist ja das, was so wirklich eingeführt wurde für die Leute, wenn es um Proteste geht. Da ist es so, du machst schon genug, solange du was machst. Und dann reduzieren das Leute, weil Leute halt von Natur aus faul sind, darauf, dass sie sagen, ja, ich habe heute mal einen Blog geschrieben, ja. Ja, oder weiß, keine Ahnung, danach schauen, wie man Gangkultur, den Einfluss von Gangkultur minimieren kann, oder sich über psychotrope Substanzen, Gesetzesvorlagen machen, also hier, ob jetzt Gras legalisiert werden soll oder nicht, gucken, dass man Gras in den USA komplett legalisieren kann, damit du zumindest nicht kriminalisiert wirst, wenn du Pott rauchen tust. Kümmer dich doch tatsächlich um echte Probleme, lauf nicht rum und sag, Whitey, was ist das Problem? Weißer Professor, halt doch's Maul, schreib ein Buch über Gangkultur, helf deinen Leuten, zieh keine Scheiße, Alter, ohne Spaß. Ich finde es so lustig, dass die einfach so auf so einer Ebene von Doppeldenk sind, dass es doch einerseits schlecht ist, wenn man Privilegien hat, aber andererseits doch eigentlich gut, weil Privilegien dann ja Leuten schon mehr Macht geben. Also was ist es denn? Darf keiner Macht haben oder wollen diese Leute nur die Macht für sich beanspruchen? Und müssten sie nicht eigentlich des Besseren wissen und froh sein, dass sie keine Privilegien, also keine Macht haben? Ja, auch die Diskussion generell von Privilegien von Leuten, die eine scheiß Universität besucht haben. Oder in der Universität sind Privilegien mein Arsch, Alter. Jeden Morgen wacht er auf, weil er so violently shaking, so brrr. Ja, so, oh. Einen guten Rant hier in diesem Shia LaBeouf-Livestream hat ein asiatischstämmiger Amerikaner hat mal gesagt, wie es ist, darüber, dass halt diese ganzen Idioten, die da jetzt glauben, sie wären der Widerstand, dass das alles reiche Kids sind im Endeffekt und dass sie ihn am Arsch lecken können und mit ihm einen großen Teil der Bevölkerung Amerikas. Das Lustige ist ja, dass in kompletten akademischen Welt in den USA Chinesen die meisten Papiere veröffentlichen. This is library! Ja, wortwörtlich. Also. Ja. Das, da, weiß ich, muss man vielleicht kurz erklären, es gab da ein schönes Video, wo halt so ein Haufen Social Justice Warrior in so einer Universitätshalle rumsteht und das macht, was sie immer machen, nämlich dumm rumschreien. Und irgendwann kommt dann ein asiatischer Kommilitone und erklärt ihnen, this is library. Ja, der Typ kommt einfach hin, die schreien, die merken ihn nicht. Er kommt hin, stellt sich in die Mitte, so voll so richtig Eier, wie zwei so Medizinbälle, so von wegen so, hey, so erstmal leise und dann so, hey, this is library. Aber total geil. Also, und dann geht er einfach weg und die Leute sind dann einfach Kinn auf dem Boden so. Ja, weißt du, stehen Leute, sagen irgendwas von, ist ungerecht und tralala. Und er steht da und sagt, hey, ich möchte lernen, ich möchte einen Abschluss haben, ich möchte arbeiten gehen, Geld verdienen, mir selber helfen. Das System hier ist perfekt dafür, dass wenn ich mich einfach nur um mich selber kümmere, dass alles funktioniert. Deswegen halte die Fresse, fangt an zu lernen, macht euren Abschluss, lernt was Ordentliches, verdient Geld und dann könnt ihr was aus euch machen. Oder ihr steht hier und sagt, oh mein Gott, ein böses System. Da ist so viel in diesem Satz, das muss man entpacken, ja? Diesen unsichtbaren Rucksack. Genau. Also er hat quasi wirklich buchstäblich diesen Leuten, die ihre Privileges gecheckt in einem Satz. So, das ist eine Bücherei. Leute, ihr seid in der Bücherei. Das heißt, es ist schon mal, ihr lebt in einem Land, in dem es überhaupt eine Bücherei gibt, in dem es Wissen gibt, was man lesen kann und aufnehmen und ihr entscheidet euch dagegen, also halt's Maul. Ja, echt cool. Ich meine, als der Ostblock zusammengebrochen ist, zum Beispiel in Rumänien hast du Bilder von Leuten, die dann, weißt du, wo du die Zensur von den Sowjets halt beendet wird und du dann plötzlich Bücher und Zeitschriften hast und du siehst wirklich so Schlangen von Menschen, die einfach nur Bücher sich organisieren und du siehst dann, weißt du, einfach riesen Menschengruppen, die nur dastehen und Bücher lesen und sich denken so, Alter, geil, keine Propaganda mehr, will nur lernen, lesen, ich kann jetzt Informationen mir holen. Also die Leute sollten sich vielleicht das mal vor Augen halten, so einfach nur diese Schlangen von Menschen, die nach der Zusammenbruch vom Ostblock einfach nur da standen, sich ein random Buch geschnappt haben, sich hingestellt haben und sich gedacht haben, Alter, geil, Wissen. Weißt du? Ja. Das sollte vielleicht irgendwie das Ideal sein, keine Ahnung. Ja, der Chris hat diese Perle heute noch, glaube ich, war es heute noch gefunden. Ist jetzt leider durch das Archivieren ein wenig hat es gelitten. Hier hat jemand seinen SPD-Mitgliedsantrag versendet. Und zwar der Herr Pallenberg. Okay, wer ist das? Chris? Ja, Sascha Pallenberg war schon häufiger mal Thema bei uns. War ja bis vor Anfang dieses Jahres einer von zwei, glaube ich, Herausgebern bzw. Initiatoren von Mobile Geeks, dem Tech-Blog. Und da hat er sich ja damals auch teilweise ziemlich krass angelegt mit Frau Wanaschuk, besser uns bekannt als Laser-Uschi und diesen ganzen Leuten. Das war ja damals dieses sogenannte Fappy Gate, wo irgendwie, wie war das nochmal? Ich glaube, einer von den Redakteuren von Mobile Geeks hatte einen Beitrag über YouTube-Stars verfasst und die Wanaschuk hat ihm vorgeworfen, der wäre bei ihr abgeschrieben gewesen. Und das war aber irgendwie nicht. Und dann hat sie ihm irgendwie gesagt, sag mal, fäppst du dir einen? Und er hat einfach flapsig mit Ja geantwortet. War natürlich, nehme ich mal an, nicht so gemeint, aber auf jeden Fall, das war dann halt so von wegen so, oh mein Gott. Und dann halt auch so ein Ding von wegen so, ja, er schickt seine Agenten zu mir, um mich zu harassen und so ein Kram. Und als das nochmal wieder aufgekocht ist, die ganze Nummer, da hat er dann einfach komplett die Unterhaltung damals mit ihr da öffentlich gemacht, weil die halt auch mit Facebook-Nachrichten sich noch geschrieben hatten und er ihr noch angeboten hat, dass er die ganzen Sachen rausnimmt, damit die ganzen bösen Harasser sie nicht mehr harassen und so ein Kram, ne? weil sie da irgendwie das Opfer gespielt hat. Ja. Ja, und auf jeden Fall arbeitet er jetzt bei Daimler, er ist jetzt nicht mehr bei Mobile Geeks und ist jetzt irgendwie der Internetchef von Daimler, Herr Pallenberg. Daimler ist ja auch Sponsor von der Republika, also ich bin mal gespannt, ob er da nochmal wieder auftaucht, weil er war ja früher auch mal bei der Republika als Redner und ist wohl auch einer von diesen Leuten, wie wir das ja auch bei Gregory Allen Elliott und vielen schon hatten, die halt anfangs durchaus dieser ganzen Clique gegenüber sympathisch eingestellt waren, bis sie denen dann halt von Latz geschissen haben und dann nicht mehr so der Fall war. Also ich bin mal gespannt, auf jeden Fall, ja, da bin ich halt heute drüber gestolpert, weil ich ihn auch abonniert habe bei Facebook, weil ich konnte es jetzt gar nicht fassen, ich dachte, das wäre ein Witz gewesen, aber es scheint tatsächlich ernst gemeint zu sein und ich habe ihm dann auch noch geschrieben, dass ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, zumal ja auch gegen diese Hate Speech Sachen und so ein bisschen geschrieben hat, ganz interessantes Zeug, beziehungsweise dem Thomas Ney von den Piraten da einen Gastbeitrag ermöglicht hatte bei Mobile Geeks. Und ja, nun die SPD mit dem Justizministerium und dem Familienministerium in dieser letzten Legislaturperiode so ziemlich das Schlimmste war, ne, für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, wenn man nicht gerade deren Ansichten teilt. Was ist denn daran so schlimm, dass er bei der SPD jetzt noch dabei ist? Er hat dann jedenfalls geantwortet, dass er jetzt quasi, dass das ja nicht helfen würde und dass man ja diese Sachen dann von innen heraus ändern muss, wenn einer stört. Ja. Ja. Ja, das ist aber richtig so. Das ist genau so, ja. Ja, aber dann soll er nicht in die SPD gehen. Also das ist meine Ansicht einfach. Ich nehme ihm das jetzt auch nicht krumm. Ich finde es nur nicht nachvollziehbar. Und das habe ich ihm halt so auch geschrieben gehabt halt. Vielleicht ist er so, make SPD great again. Ja, ich kann das schon ganz gut erklären. Es geht einfach nur um Integrität. Und wenn du die Möglichkeit hast, wirklich von dem, was du dann siehst, nicht von deinem eigentlichen Ziel abzukommen, das heißt, das so zu unterwandern, ja, und da schon irgendwie so dich selbst gut einbringen kannst, solange du das schaffst, konsequent durchzumachen und auch für die Zukunft das auch durchhältst, dann ist es gut. Dann ist es gut. Also erst wenn der Typ dann irgendwie selbst mitmacht bei der Zensursache, dann wäre das vielleicht auch noch irgendwie so eine Stufe von zweifelhaft. Ja, also er ist ja auch ein riesen Fan von Dunja Hayali und von dieser anderen da, Reschke oder wie die heißt. Abwarten. Ich verstehe schon deine Bedenken, ja, aber abwarten. Ja, es ist ja jetzt auch vom Chris gar keine Wertung. Also er versteht es nicht. Ja? Ja. Das finde ich keine Wertung großartig. Also jeder hat ja die Freiheit zu entscheiden und zu machen, was er will. Also wir dissen ihn ja dafür nicht, sondern wir können es uns nicht erklären. Nach allem, was der Pallenberg halt jetzt schon durch hat, ne? finde ich es halt komisch, dass er sich ausgerechnet die SPD ausgesucht hat, zumal er in seinem ursprünglichen Posting da auch geschrieben hat, so, ja, ich hätte ja auch in die CDU oder in die FDP eintreten können, aber ich habe mir die SPD ausgesucht. Wo ich mir auch denke, naja, also er meint halt, weil es da überall Überschneidungen gibt. Aber bei der SPD gäbe es bei mir mittlerweile wirklich mit die wenigsten Überschneidungen. Also ich glaube, da wäre ich als Atheist in der CDU noch besser als irgendwie bei diesem Verein, der da irgendwie meint, wie war dieser Spruch aus dem Grundsatzprogramm, um die menschliche Gesellschaft zu erreichen, muss die Männergesellschaft überwunden werden oder irgendwie so ähnlich. Ne? Ja, also die SPD ist bei mir komplett unten durch und ich rechne auch ehrlich gesagt fest damit, dass viele von diesen, weil diese Umfragen, die es jetzt gibt, die AfD irgendwie bei 11% sehen oder so, also ich bin mir sehr sicher, dass es da gerade in Deutschland jede Menge Leute gibt, die einfach die Klappe halten. Ich meine, das gab es bei Brexit und bei Trump und so auch, die einfach nichts dann dazu sagen, sich nicht äußern, damit und dann das große Beben dann erst kommt, wenn die Wahl stattfindet. Und ich gehe fest davon aus, dass viele von den Stimmen, die jetzt da im Moment bei der SPD und bei der CDU dabei sind, dann nochmal wandern werden. Also von diesen beiden Parteien auf jeden Fall. Und wir haben ja noch ein paar Wahlen europaweit, wo wir sehen können, ob sich diese Trends vom Nix sagen und rechts wählen fortsetzen. Niederlande, Frankreich und es gibt doch, glaube ich, Nordrhein-Westfalen noch oder so vor. Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist, glaube ich, auch noch vorher, wenn ich mich nicht erinnere. Also da werden wir schon ein paar seismische Erschütterungen der Macht oder so zu spüren bekommen. Das ist, glaube ich, am 29. September angesetzt, wenn ich mich da richtig erinnere. Auf jeden Fall wieder Ende September. Ja. Was haben wir hier? Ach ja, das fand ich ganz lustig. Es gab in Hamburg einen Marsch gegen Trump. Wir haben ja auch schon über den in Berlin mal kurz gesprochen. Ja, Allah. Ja. Und hier, diese Dame ist halt da richtig dabei gewesen auf Twitter. Ist mir ganz zufällig untergekommen, weil ich dieses Plakat so scheiße gemalt fand. Also ehrlich, das ist wirklich, macht doch. 100% Vorschule, Kindergarten. Ja, sieht so scheiße, und das Peace. Da habe ich bessere Plakate gemalt, als ich in der dritten Klasse war. Meine waren viel cooler. Ja, und dann ist aber, dachte ich mal, ich guck mal, wer das ist. Und dann sehe ich hier PR-Frau und Journalistin. Da frage ich mich dann doch, und zumal sie ja hier oben, wir setzen ein Zeichen, tragt es in die Welt. Also irgendwer, irgendwo auf der Welt spricht einem gewählten Staatsoberhaupt einer anderen Nation irgendwie das Recht ab, diese Position zu bekleiden. Und darüber sollen folgende Medien bitte sofort berichten. Mopo, Abendblatt, RTL.de, Bild News. Ich hoffe auch, ja. Ja, und da finde ich halt... PR-Frau. Bitte mal, hier bei den Weltraumaffen, da habt ihr das wieder gesehen. Dann einfach so 5 Likes, einer von so einem Eye-Account einfach, cool. Ja, der war frisch. Ich wäre dafür, dass wir Schulz einsetzen als Gottkanzler und dass wir Merkel verwenden, um Trump zu ersetzen und die dann von Merkel regiert werden. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir exportieren die einfach, weil die so erfolgreich ist. Es ist einfach, also anstatt Frauentausch, Präsidententausch. Genau. Oh ja, und dann kriegen wir auch immer eine Zusammenfassung von dem, was in der Woche passiert. Ja. Alter, ich würde die Show einfach echt schauen. So, die, ja, ich die auch. Merkel zieht in ihrem neuesten Weißen Haus ein. So. Ja, aber wie gesagt, also dieses Geschmäckle, wenn eine PR-Agentur irgendwie... Ja, vor allem schon eine PR-Frau, Journalistin, das reicht ja eigentlich schon. Ja, das heißt, reicht mir auch schon, aber das ist eine Medienhure, nennt man das. Weil also PR-Frau und Journalistin nebeneinander erwähnen, das ist schon, finde ich, richtig ekelhaft. Weil wir haben ja schon so 70-80% der Nachrichten, die PR sind. Dann haben wir die paar tatsächlichen News, die von der dpa abgeschrieben wird. Dann kommst du an und sagst, ich bin PR-Frau und Journalistin. Also so, Journalisten werden ja schon bezahlt, damit sie nicht die Wahrheit schreiben. Aber dann auch noch PR-Frau mit dazu schreiben und dann auch noch Frau betonen. So, Femsock, Journalismus, ich verkaufe mich für Geld, tralala. Also ich finde es schon genial. Mich würde das echt interessieren, ob das tatsächlich ihre eigene politische Einstellung ist, also wir jetzt den Trump entthronen müssen, oder ob man sie da auch kaufen kann mit dem, was sie erzählt. Demokratie leben könnte doch auch sicher da mal ein paar so ausstreuen, weißt du, damit so eine, damit es eine gelebte Demokratie gegen Punk, gegen Trump auf der Straße gibt. Dann das könnte man testen, indem man ihr einfach so sie mal anschreibt und ihr mal genug Geld zuschickt und dann sagt, die sollen einen Artikel darüber schreiben, wie die sollen einen Artikel darüber schreiben, wie die Weltraumaffen so toll sind. Ja. Für mich ist einfach nur diese Intersektionalität von Journalist und PR-Mensch. Alter, finde ich das ekelhaft. Das ist wirklich so. Ich bin Geldverleiher und Halsabschneider. Es ist einfach schon wirklich Propagandastyle. Ja, wortwörtlich Propagandastyle. Das ist das, was mir dann einfällt. So, dich kann man kaufen in jeglicher Hinsicht. Plus, du weißt, wie man die Leute in eine bestimmte Richtung lenkt. Zumindest für eine gewisse Zeit. So. Keine Ahnung, also das Beste. Die schönsten Sachen findet man immer zufällig auf Twitter. Ich finde es toll, dass so Stop Racism, Stop Hate, Stop Trump ist, obwohl Trump der erste Republikaner ist, der so die Gay Pride Flag wirklich angenommen hat und gehalten hat und so, und nichts an den Gesetzen, die Obama, was Schwule angeht, jetzt noch verändern wird. Ja, aber den Leuts, die es da rufen, so Gay Pride, tralala, denen geht es doch nicht um Schwulenrechte. Ahnung, ja. Also ja, das war nämlich auch dieses Ding mit der SPD jetzt nochmal im Sommerhof, noch, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Wo direkt nach der Wahl irgendwie, das war dieses, was ihr nicht eingeblendet gekriegt habt, wo da irgendwie Sigmar Gabriel, also in der Woche, wo ich nicht da war, irgendwie bei Facebook geschrieben hat von wegen, ja, Trump will Homosexuelle in Lager stecken und so ein Kram. Ja, Alter. Ich weiß auch, warum hier die Linke das so gerne so oft sieht überall, weil Homosexuelle verfolgen, das ist eher so ein klassisch linkes Ding. Also es war auch eine Policy in der Sowjetunion für die Marxisten, die Linken in Lager zu stecken und zu töten. Also die Schwulen in Lager zu stecken. Und auch in Russland, bevor es die Marxisten an der Macht gab, war das auch so, dass ja, du bist halt schwul, was auch immer, keine Ahnung, mach halt dein Ding. Und als die Marxisten dann an der Macht waren, hieß es, du bist ein Feind der Revolution und wir stecken dich in Kack-Gulag. Also, das mit diesem, die anderen, die sind alle immer so schwulenfeindlich, das ist eher so Projektion in meinen Augen. Ja, das läuft jetzt einfach nur so, dass man da jetzt, es ist auf jeden Fall ein anderer Brand vom Marxismus. Das ist einfach mutiert, ja. Es geht jetzt, er ist sozusagen mutiert und unterwandert jetzt die Norm im jetzigen Zustand. So, ja. hat einfach gesehen, okay, nö, wir können uns nicht einfach hinstellen und mal angenommen, es sei so, sie würden das wollen, so von wegen hier, fuck gay people, metaphorically. Das beste Beispiel ist doch Milo, Alter. Weißt du schon? Ja, genau. Ja, oder einfach nur irgendwelche Muslime, die zum Beispiel gegen den Islam sprechen, oder irgendwelche Schwarze, die so gegen Black Lives Matter sind, ne? Das ist so, wir geben dir eine Stimme, solange du das sagst, was wir wollen. Ja, genau. Das ist so Kacke. Ja, ja. Und die hassen das jetzt auch ernsthaft wirklich so sehr, dass jetzt die Rechten da auch anscheinend, also irgendwie so Schwule auch bei sich haben und sich da auch für Schwule einsetzen, so, ne? Die hassen das so, weil ihre Vormachtstellung, ihre Deutungshoheit auf wir sind für gleiche Rechte, so jetzt auf einmal nicht mehr wirklich eine Vormachtstellung ist. So, jeder ist für gleiche Rechte, das ist so nichts Besonderes. Ja, es ist eine Norm, ja? Sozusagen, eine neue Norm. Also. Mhm. So, wenden wir uns mal wieder was Unterhaltsames zu. Oh, bewaffneter Gott. Widerstand. Nein, nicht Chris Warcraft, Alter. Chris nicht Warcraft. Cooper. Ein relativ erfolgloser Chris, korrigier mich, Footballspieler aus Amerika. Ja. Der, nicht erfolglos. Also der Mann hat auf der Panther-Position gespielt. Stimmt, die Herrschaften, die dafür verantwortlich sind, dass wenn man quasi mit seinen Versuchen es nicht geschafft hat, über 10 Yards zu kommen, dann muss man den Ball wieder an den Gegner schießen. Und das war seine Aufgabe, Bälle an den Gegner geben. Nice. Ja, und diesen Gegner scheint er auch irgendwie in der Realität momentan zu sehen, denn er sagt seinen Followern, sie sollen sich mit Deckung, Bewegung und wann man sich zurückziehen muss in einer Kampfsituation befassen. Sie sollen ihre Umgebung genau auskundschaften. Man braucht keine zu besitzen. Wenn es richtig losgeht, wird es viele geben. Entweder von übernommenen Waffenläden oder Militärdepots. Glock 17, 19, 22 sind die meistgenutzten Dienstwaffen. Ihr müsst wissen, wie man damit umgeht, wie man sie säubert und wie man sie in Schuss hält. Ja, bestimmt. Und dann kommt, weißt du, Alter, der Präsident, den du nicht haben möchtest, der wurde jetzt gewählt. Und dann redest du davon, was für Dienstwaffen die Leute haben, dass man jetzt einen Staat über den Haufen wirft. Und dann will das der Chris Kluwe, der will das schaffen. Oder redet darüber. Das ist LARPing. Das ist so tun, als ob man irgendwas damit zu tun hätte, damit man, ich weiß nicht, sich emotional masturbieren kann oder so. Der will sich dadurch besser fühlen, dass er so einen Scheiß schreibt. Geh mal zu einem Veteranentreffen, Chloe, ohne Spaß. Und rede da mal mit den Leuten, wie das ist, wenn dann so die echte Gewalt dann irgendwie wahrnehmbar ist, was das mit den Menschen macht. Und ob diese wannabe fucking Revolutionaries, ob die auch immer noch so reden würden, wenn sie sich einfach mal mit einem Veteranen unterhalten. Ob das dann immer noch so cool rüberkommt. Weil ich, keine Ahnung, ich finde es ekelhaft, was er da macht. Ja, man muss vor allem halt auch erwähnen, dass er zu den Leuten gehört hat, die Gamergate mit diesen ganzen Lügen und Diffamierungen überzogen haben, von wegen gewalttätig, Hassgruppe, irgendwie, was weiß ich. Ne? Und er ist derjenige, der jetzt hier nach einer demokratischen Wahl in einem demokratischen Land die Leute aufruft, hier, wenn die Army in das Ganze eintritt, dann sind wir alle gefickt. Ihr müsst euch darauf vorbereiten, hier so regierungsloyale Leute. Das Ding ist nicht mal groß, dass es demokratisch ist. Da könnte ich ja noch verstehen, das kann man als Argument verwenden, dass, obwohl es demokratisch ist, es trotzdem einfach falsch ist. Aber der Präsident, der hat noch zu dem Zeitpunkt nichts groß gemacht gehabt. Der ist einfach nur gewählt worden. Und der wurde nicht mal eingeschworen. Nicht mal eingeschworen wurde er zu dem Zeitpunkt. Ja. Und man redet von Waffendepots. Ja, und der redet von Waffendepots. Das ist so unmöglich. Währenddessen hat Erdogan da demokratische Wahlen zur Todesstrafe da machen lassen und yay. Ja, ne? Cool. Wenn ihr nicht versteht, dass das hier in Gewalt endet, dann wacht ihr besser richtig verfickt schnell auf. Wake me up and I can't wake up. Ja. Seine Truppe hat dann 4 Versuche Zeit, um irgendeinen von den Nazis zu erschießen. Danach muss er die ganzen Waffen dann über den Zaun treten. Ja. Dann sind die dran. Und hier haben wir Life Now, not GG. Ja, Alter, genau. Hier haben wir den Bezug. Ohne Spaß, Alter. Sitzt zu viel rum zu Hause und hast zu viel Zeit, Alter. Mach mal Trinkst Community. Du zu viel rum zu Hause und hast du zu viel Zeit, würde ich eher sagen. Ich meine, ohne Spaß, wie kommst du auf so eine. Du beschäftigst dich mit Gamergate und jetzt redest du von Waffendepots wegen einer Wahl. Alter Schwede, Mann, der soll einfach nur in seiner Stadt, wo er lebt. Geh doch mal zu den schwarzen Jugendlichen, guck da, versuch Mentor zu sein. Schnapp dir da irgendwie eine Gruppe, eine kleine Gang und rede mit denen. Keine Ahnung, geh mit denen ins Kino oder so eine Scheiße, trink Bier mit denen und sag denen, hey Jungs, ihr müsst einen Job haben. Und wenn ihr eine Frau schwängert, dann habt Verantwortung oder sowas. Oder tritt der Polizei bei, mach was aus deinem Leben. Ja, tritt der Polizei bei und hilf deiner Community oder so. Mach doch sowas. Mentor, Leute. Ja, und wenn die Polizei schon irgendwie sehr negativ behaftet ist für dein kleines Gehirn, tritt doch der Feuerwehr bei. Oder geh in dort irgendwo hin und erklär denen, wie man Football spielt oder so. Nee, Kacke. Geh irgendwo hin, aber geh. Ja, geh irgendwo hin, du gehst weg. Lass das Internet, versuch Menschen zu helfen. Nein, geh einfach nur in den Wald, Alter, und leb dort als Einziger. Aber dann, das hier ist ja dann die Spitze obendrauf hier, die Kirsche auf der Sahne, dass dann so jemand wie J.L., eine Man in Black, der Gamergate-Veteranen auch bekannt sein dürfte als kompletter Vollidiot. Der sagt Chris Warcraft dann, das ist irgendwie komisch und hilft nicht, was du da machst. Spätestens dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, was man da macht. Oh mein Gott, was ist das Lustige ist, was er da erzählt von Waffendepots. Wenn du die Amerikaner richtig übel verletzen möchtest als Nation, musst du gucken, dass du einen Bürgerkrieg dort ansettelst. Also das kannst du in Ich weiß nicht, also so machtpolitisch so, das böse amerikanische Imperium, wenn du das zerstören möchtest, zettel einen Bürgerkrieg an, ideal irgendwo in der Nähe von Texas, so im Bauch von den USA. Ja, Moment. OPEX? Ja? Hast du Stift und Zettel? Ja. Zettel, für was denn? Ja, du kannst Eber hat einfach angefangen zu reden, du konntest gar nicht mitschreiben. Damit du das mal mit Wladimir durchtickern kannst. Ja, aber das wird ja alles live aufgenommen hier im Stream. Das schreibe ich mir gleich auf meine E-Mail-Serverliste, die ich mit dem. Was ist das hier für eine Tagesordnung? Was ist Weltraumaffen anschauen? Warum sagen Sie, Sie fangen um 6 Uhr an, aber ist um 6 Uhr? Ich warte 10 Minuten. die einzigen Sachen, die hier in diesem Stream, für die wir verantwortlich sind, sind die wir auf Englisch sagen, ja? Ja. Well, ich möchte auch, ich weiß, das Bild trägt jetzt nichts mehr dazu bei, aber ich möchte trotzdem den Film jedem empfehlen, der ihn nicht gesehen hat. Ja, der Film ist gut, ja. Eine vielleicht die beste H.P. Lovecraft-Verfilmung, die wir je gesehen haben. Also John Carpenter außerdem. Ja, und ich würde gerne, bevor wir jetzt noch weitermachen, da jetzt noch kurz einen Disclaimer platzieren. So, es wird darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung aller Angaben ungefähr erfolgen, eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen. Ja. Ja. Wir haften nicht für das, was wir vorlesen. Wir lesen es nur vor. Auch nach einem Jahr noch. Oh Mann, Alter. Es gibt neue Beiträge auf der Startseite. Na, da muss ich doch gleich mal verschwinden. Ui, neue Beiträge, ja. Yeah. Willst du deine Klassenfotos sehen? Haben wir für dich vorbereitet. Und das ist jetzt wieder aus der Kiste traurige irgendwie Phänomene, weil ich habe das ja auch schon öfter gesagt, dass ich jetzt so während meiner Red-Pilling-Zeit immer wieder mich dabei erwische, wie ich Leute gut finde oder was sie sagen gut finde aus politischen Lagern, die ich früher verabscheut habe, ob ich Erika Steinbach ab und zu zustimmen muss, wenn sie was sagt, oder Leuten wie halt hier dem Springer-Chef von allen Journalisten oder was auch immer auf der Welt, der Herr Döpfner, der sagt, was Wahrheit ist, definiert keine Regierung. Ja. Finde ich schon mal eine Top-Aussage. Schön, schön komprimiert das gesagt, was wir hier in 3 Stunden sagen. Deswegen, weißt du, das Ding ist ja auch, weißt du, wenn jetzt die News davor warnen, dass Russland psychologische Kriegsführung anwendet im Westen. Das ist ja per Definition nicht falsch, wenn sie das so sagen. Wenn mir nur ein Politiker sagen will, meine Partei verliert Stimmen wegen Russland oder unsere Medien sind deswegen in einem desolaten Zustand, weil der Kreml solche Programme hat, dann fängt halt die Sache an, wo ich einfach nur sagen muss, das ist dummes Gewäsch von euch. Wenn ihr scheiß Politik macht, mögen euch die Leute nicht mehr. Ob jetzt da der Kreml psychologische Kriegsführung dann anwendet auf das Problem oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Das Problem wird vielleicht als größer dargestellt oder nicht. Das kann schon sein. Aber zum Beispiel einfach nur 1 Million Leute aus Mittleren Osten importieren und dann sagen, ah, der Pole sieht es aber anders mit der Migration. Das hat erstmal nur was mit unserer Regierung zu tun und erstmal nur was mit der Merkel. Dass dann der Putin ankommt und sagt, oh mein Gott, der Westen, der macht komische Sachen, also Abteilung psychologische Kriegsführung dort, und dann sagt, ah, da müssen wir jetzt die Rechten stark machen und dann müssen wir jetzt die Kulturmarxisten stark machen, die sich für Muslime einsetzen, und dann werden die schon genügend politische Verwirrung in Deutschland haben, dass wir dann besser Einfluss auf die ausüben können. Ja, klar, aber deswegen brauche ich kein Wahrheitsministerium von euch, von der aktuellen Regierung. Da könnt ihr dann die Gruppen, die Opfer von psychologischer Kriegsführung sind, da könnt ihr dann zum Beispiel Geldströme nachweisen mit eurem scheiß Geheimdienst und sagen, ah, guck mal, nur als Beispiel, keine Ahnung, ob es bei KenFM so ist, aber dann könnt ihr sagen, guck mal, der KenFM, der schreibt sich sehr viel ab von Russia Today und denkt gar nicht so viel selber nach, sondern plappert eigentlich nur das nach, was der Kreml im Ausland als Narrativ angibt. Ja, aber ich brauche kein scheiß Wahrheitsministerium von euch. Ja, aber das ist ja das Ding, du verwechselst da gerade was. Das Wahrheitsministerium ist ja von der Regierung für die Regierung. Das ist für die selbst. Das ist wie so deine Großeltern, die da versuchen, mit Facebook klarzukommen. Ja, die haben keinen Zugang zum Internet. Die haben kein Interesse daran, wirklich was walten zu lassen und was zu verändern. Es geht einfach nur darum, dass man jetzt sagt, man habe was getan. So, Hetze im Netze, das ist nicht gut. Was macht man damit? Ja, die Russen waren Aluhut. Ja. Es nützt nichts. Es wird nichts bringen. Dimitri, wem ist die Scheiße mit den Schulz-Memes eingefallen? Ja. Der kriegt einen Orden. Das ist einfach mimetische Kriegsführung jetzt schon. Ich meine auch, weißt du, dieses mit den Flüchtlingen, dass man dann immer zu Osteuropa sagt, wie könnt ihr nur so unmenschlich sein? Ja, die haben vielleicht die osmanischen Horden regelmäßig aus Europa ferngehalten, während sich die Deutschen darüber den Kopf zerbrochen haben, wie man Frankreich einnehmen kann und das nie geschafft hat. Also nur mal temporär, aber halt nie hinbekommen hat, irgendwas da zu machen, während sich die restlichen Europäer gegeneinander auf die Füße geschlagen haben, hat halt Osteuropa irgendwie nach unten geguckt und gesagt so, oh, das sind irgendwie die ganzen Muses, die wollen irgendwie nach Europa, da müssen wir was machen. Und dass man es dann auch sonst immer so sagt, ja, wir müssen auf Kultur achten und wir müssen auf Geschichte achten und es dann nicht gebacken bekommt, zu sagen, ja, vielleicht sieht es der Osteuropäer anders. Der Ungar, der Grieche, die für lange Zeit besetzt waren. Ja, vielleicht sagt der Pole, ja, der Russe, den wollen wir nicht unbedingt in unserem Land haben und den Mosel, den vielleicht auch nicht unbedingt. Und dann kommt der Deutsche an und sagt, boah, du bist ein Nazi. Und dann denke ich, dieser Pole, ja, halt durchs Maul, du Kartoffel, Alter. Oh, Leute, ich freue mich einfach schon auf mein Paket, was dann hier ankommen wird, so ganz bestimmt, wenn das in Kraft tritt, wo ich dann umerzogen werde. Das freut mich einfach so, das wird so toll. Sie haben heute zu viel Russisch geschrieben, das ist nicht gut. Was schreiben Sie da? Vor allem einfach, die verheimlichen es nicht mal. Es geht einfach um aktive Umerziehung, um Gegenerziehung, gegen Fake News mit eigenen Nachrichten, die man stattdessen sagt. Die Idee dahinter ist ja nicht schlecht, aber warum muss das der Staat machen? Das soll doch das Individuum entscheiden. Und es tut es auch im Endeffekt. Ob da der Staat mitmischt oder nicht, ist ja egal. Es ist das Individuum, es kann genauso gut nach hinten losgehen. So, ja, cool, wow, danke sehr. Dann seid ihr ja jetzt erst recht der Feind für mich, so besonders, weil ihr mich ja schon analysiert habt. Ja, ja, das nächste Ding ist ein Staat, der ein staatliches Schulsystem hat, der noch ein extra Programm braucht, um den Leuten ein Staatsnarrativ zu erklären. Ja. Das ist echt peinlich. Also es ist einfach nur peinlich. So von wegen in der Schule im Geschichtsunterricht gelernt, dass der Holocaust existiert und dann ab und an mal irgendwie so in der Uni irgendwie auf 4chan mitbekommen, okay, hier irgendwie hier und da und dann geredpillt worden, so richtig hart, ne? Und dann muss man zu diesem Umerziehungscamp, wo man dann wieder dasselbe gesagt bekommt, aber keine wirklichen Argumente aufgewiesen kriegt, die dann die eigenen Argumente so widerlegen würden, ja? Warum man denn meint, der Holocaust sei etwas, worüber man spekulieren könnte und so sich nicht sicher sein damit. Ja, das ist doch eigentlich so absurd. Die Tomate hat da immer ein gutes Beispiel. Tomate hat immer erzählt, dass er einen Neonazi hatte, der hier mit Holocaust-Leugnung unterwegs war und dass der den Leuchter-Report zitiert hat. Und dann ist Tomate losgegangen, hat sich gedacht, okay, was ist der Leuchter-Report? Und hat dann ewig gebraucht, sozusagen erstmal zu sehen, was ist der Leuchter-Report und warum ist der Leuchter-Report Bullshit? Und sozusagen, du lernst es ja dann auch nicht unbedingt. Also du kriegst dann nur das gesagt, aber sozusagen, dass du den Leuchtereport easy bashen kannst, weil er halt einfach Stuss ist, ja, das wird dann schon wieder ausgeklammert. Also, ja, das ist halt das Ding. Im Endeffekt wird halt, wenn das wirklich so passiert, wie wenn ich richtig verstehe, wie die das meinen, ja, also großflächig halt, wenn es angesetzt wird, dann ist es halt so, dass die Leute, die sich unentschlossen sind, ja, die werden auf jeden Fall erst recht in die Ecke rutschen von, was ist denn eine Red Pill, ja, und wenn die halt einfach kein wirkliches Fundament haben, um solche Sachen besser und differenzierter betrachten zu wollen, dann werden sie einfach das so wie zum Beispiel diesen Leuchter-Report da nehmen und dem dann Glauben schenken, weil es für sie plausibel aussieht. Ja, weil das Ding ist halt auch, weil das ja gerade kriminalisiert ist, kommt dann niemand an und sagt, kennt ihr den Leuchter-Report? Und dann kann man antworten, ja, den kennt man und er ist Bullshit, weil der einfach keinen Sinn macht. Und ja, weil dies und das und jenes. Ja, aber niemand kommt ja zu mir im Normalfall und sagt, kennst du den Leuchter-Report? Weil man ja Angst vor der Kriminalisierung auch hat. Also. Ja, und eben unter diesem Deckmantel wird der ja auch sowas bleiben, was die Leute dann von rechts nutzen können, um Leute, die unentschlossen sind. Es gibt auch garantiert Sekundärliteratur inzwischen. Ja, aber das Ding ist halt wirklich, wenn die Leute nicht kein Interesse dafür haben, sich in die Richtung weiterzuentwickeln oder erst selbst wenn sie es möchten, ja, wenn man vom falschen Startpunkt anfängt, ist es sogar noch schlimmer. Ja, man muss schon mit dem richtigen Startpunkt anfangen und dann muss man vor allem noch die Regeln kennen, wie man richtig und schlüssig und logisch nachdenkt und dass man Integrität bewahrt, wenn es um sowas geht, ja. Also natürlich kann man sich da reindenken, natürlich kann man da dem Leuchter-Report glauben, natürlich kann man den Holocaust leugnen oder skeptisch sein, weil es ist einfach etwas, was logisch eine Tatsache ist. Es ist geschichtlich nachgewiesen und man im Endeffekt ist es dann so runter zu reduzieren von, es ist meine Meinung. So, ja, ist es, gut, aber sie ist falsch. Ja. Ja. Das ist alles. Das ist alles. So, und solange wir halt eben Leuten, die beleidigt sind, besonders politisch in der passenden Richtung dann beleidigt sind, Privilegien zuschreiben, dann wird es halt nicht abnehmen. Das sollte man ändern. Man sollte aufhören, Leuten, wenn sie politisch meinen, beleidigt worden zu sein, ja, das so als Privileg geben und ihnen dafür dann eine Plattform geben und dann, oh nein, du armes Kind, du hast so viel durchgemacht. Ja, du armer TTIP, du leidest an Islamophobie. Sie fragen ja hier den Döpfner auch direkt, also was halten Sie vom sogenannten Wahrheitsministerium? Und er sagt ja ganz klar, George Orwell war harmlos dagegen. Ich habe den Eindruck, dass gerade ein paar Grundprinzipien freiheitlicher Gesellschaftsordnung mit Füßen getreten werden. Viele böse Dinge dieser Welt begannen im Namen der guten Absichten. Die gute Absicht heilt den Bruch eines Prinzips nicht. Was Wahrheit ist, definiert keine Regierung, auch nicht Facebook. Und was den Menschen zuzumuten ist, sollten nicht Zensurbehörden definieren. Der beste Garant für den mündigen Bürger ist die Vielfalt der Informationen, der Meinungen und Wahrheiten unterschiedlicher Verleger, TV- und Radiosender oder Online-Anbieter. Ja, aber das ist halt das Ding, die Leute wollen das nicht. Die Leute wollen klare Informationen, schon vorgekaut, damit sie am wenigsten nachdenken brauchen über Themen, die sie nicht interessieren. Ja, hier geht es ja jetzt erst mal direkt drum um den Anti-Fake-News-Kampf. Nicht um das Vorverdauen oder das Niveau oder irgendwas, sondern es geht einfach nur darum, dass da eine Stelle geschaffen wird, die wie wenn du als Antifa sagst einfach Nazi zu einem und dann darfst du ihm in die Fresse hauen. Und so hast du halt eine Stelle, die kann einen Stempel auf alles machen. Die kann zum Beispiel sagen, Weltraumaffen, das sind Fake News, weil wir halt vielleicht, wir machen sicher genug Fehler, werden ja auch aus dem Chat berichtigt und so, ist ja auch alles völlig in Ordnung. Wir sind auch Menschen, die einfach nur über was reden. Wir sind ja alles keine Experten. Ja. Aber doch, sind Experten. Ja, also das kannst du ruhig vorher mal absprechen. Ja, sprich von dir bitte. Ja, also. Ja, ist in Ordnung. Okay. Warte, der Markus ist kein Experte. Nee. Das ist ein Experte. Nein, Quatsch, aber ja, Markus, das stimmt. Also wir haben ja auch nicht den Anspruch, dass wir alles verstehen und alles ordentlich einordnen können, aber ich glaube, dass wir beim Affen immer so relativ kongruent sind mit dem, was wir erzählen. Also als wir eine Top-Geschichte gemacht haben über die Leute, die den Alligator vergewaltigt und dann gefressen worden sind. Das war ja nicht so ganz. Ja, aber das war, wisst ihr nicht, wie wir vor dem Stream das abgesprochen haben, dass wir da alle kollektiv drauf reinfallen? Wink, wink. So, das war alles geplant. Genau, wir wollten unser Publikum mal testen. Genau, ja. Ihr hört gut zu, danke sehr. Es war ironisch gemeint, habt ihr das nicht verstanden? War alles Prank, das war Prank News. Das war... Wir wollten nur gucken, ob ihr aufmerksam seid. Deswegen streuen wir manchmal falsche Informationen ein. Ja. Hier zum Beispiel Trump Inauguration mit der Menge. Also hier, weißt du. Das war der OPEX, der hat die Bilder gefotoshoppt. Ja, natürlich, ja. Ich hab auch so viel Zeit, das zu machen einfach. Ja, aber also das war, dieser Ausschnitt ist eigentlich das insgesamt das Beste. Den Rest geht es halt wieder um Print und vom Computerbildschirm zum Tablet, zum Smartphone und so. Aber wie gesagt, diese Aussage hat ihn mir sehr sympathisch gemacht, also sehr schön zusammengefasst. Deswegen habe ich den eingebaut. War ja auch nicht ganz neu. Also wir hatten ja auch schon in unserer Sendung über diese Zapdas Medienmagazin-Folge, da hatten sie auch schon diesen Ausschnitt drin von ihm bei dieser Jahreskonferenz, wo er halt auch gesagt hat, dass Facebook kein journalistisches Medium ist und so. Und das hat ja dann Zap dazu veranlasst, gleich nochmal ihren eigenen Praktikanten da vor die Kamera zu zerren, der quasi so ein kleines Editorial da machen konnte, was quasi deren Ansicht ist. Das Ding ist halt auch, jetzt kommen die Leute an und sagen, ja, guck mal, Facebook, da gibt's Fake News, ja. Facebook ist Masse statt Klasse und hatte noch nie den Anspruch, ordentliche Informationen zu sein. Und auch generell dieses Ding, dass du einem Bild ohne Quelle, in dem ein Zitat ist, Glauben schenkst, jetzt bist du bescheuert oder was? Bist du dumm? Oder generell die Behauptung in einer Zeitung auch nur glaubst, die nicht mit einer Quelle belegt ist, nach dem Motto, wir haben ja fast nur DPA, aber wenn du zum Beispiel eine Studie zitierst und die Studie nicht verlinkt worden ist, der Name der Studie auch nicht genannt wird, dann ist es Fake News. Das ist einfach nur stumpfe Behauptung ohne irgendwas. Und ich frage mich, wer auf die Idee gekommen ist, zu behaupten, dass das der Normalzustand ist. Denkende, rationale Menschen wollen eine Quelle haben, wollen wissen, welche Studie das ist, wer die Behauptung aufgestellt hat. Wenn du das nicht reinbringst, dann bist du einfach nur dumm und stumpfsinnig und hast im intellektuellen Diskurs nichts verloren. Aber sozusagen anzufangen, den Leuten zu erzählen, dass diese stumpfsinnige, haltlosen Behauptungen, dass es generell großartig ernst genommen wird, da frage ich mich so, von wem redet ihr denn? Es gibt vielleicht 2-3%, die dann auch eine ideologische Einfärbung haben, die Schwachsinn glauben. Aber der überwiegende Anteil der Bevölkerung nimmt so eine Scheiße nicht ernst. Also, apropos, der überwiegende Anteil der Bevölkerung nimmt so eine Scheiße nicht ernst. Audi. Audi? Dieser Super Bowl-Werbespot oder was? Ja, hier der Women are still paid 21% less than men as a brand that believes in progress. We are committed to equal pay for equal work. Ja, das war dieses Ding, wo sie die irgendwie darunter genau gleich gefragt haben, so, sie bezahlen ihnen weniger Geld. Und dann nein, geht natürlich nicht. Ja, toll, super, Alter. So dämlich. Ja, aber das ist, also sie machen so eine teure Kampagne und Schnickschnack und dann kommt jemand und stellt eine Frage und ja. Das sollte eigentlich eine Frage sein, die eigentlich auch während des Drehs oder vor dem Dreh am besten noch gestellt werden sollte. Könnte Audi eine Menge Geld sparen, ja. Ja. Also sie nehmen die 21%, wissend, dass sie eigentlich nur 7 benutzen dürften. Das ist ja das Ding. Also sie müssen bei sich selber auch rumrechnen, weil sie halt auch Putzfrauen haben und Halbtagskräfte und so. Müssen sie auch schön rumrechnen, bis es equal wird. Aber das hält sie halt nicht davon ab, im Original-Tweet die 21 zu verwenden, die unbereinigte. Ja, klar. Weißt du, weil das Ding ist halt einfach, dass ich nehme mal an, sie es schon bewusst gemacht haben. Also ich gehe davon aus, dass die schon, wenn die den Werbespot machen, da schon wissen, wie die Gesetzlage zur Bezahlung ist. Ich meine, es ist ein Business, die müssen das wissen, die haben ihre Anwälte. Ja, aber dann wissen das auch. Ja, aber dann halt, ja genau, aber dann halt einfach so in einem Tweet dann diese 21% zu erwähnen und hier für Equal Work und so. Nicht nur der Tweet, dieser ganze beschissene Werbespot dreht sich um dieses Thema. Ja, wegen da ist das arme kleine Frauchen und oh, was erzähle ich meiner Tochter, wenn sie, obwohl sie genauso gut ist wie die Männer, weniger bezahlt wird. Ja, das ist einfach so dämlich. Das hat sich nicht mal reingeschlichen. Das ist einfach richtig fett aufgetragen. Ja. Das ist diese standardmäßige, die armen Frauen, Women are the nigger of the world, Scheiße, die ja mittlerweile irgendwie von allen möglichen Ecken und Enden reinprasselt. Mhm. Naja, dieses Ding, dieser Podcast, der war ganz cool. Ja, da musste ich, also den werden wir uns jetzt nicht in voller Länge hier anhören. Nee, der ist 50 Minuten lang, aber ja, der ist echt gut. Überlassen wir euch, aber den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Also, was ist das? Die zusammengeschnittene Version hier unten oder so? Guckt euch auf jeden Fall den längeren an. Und zu Gast waren nämlich hier die Frau Kelle. Die kennen wir ja aus diversen Talkshows als Kritikerin des Feminismus. Ich gehe auch nicht immer mit allem konform, was sie sagt, aber ich weiß zumindest, ich wusste aus dem Kopf, dass das jemand ist, der gegen die übliche Gender-Geschichte sein wird. Den Ralf. Die war ja auch bei beiden von diesen Hard Aber Fair-Sendungen Blasberg, zum Thema Feminismus. Ja. Den Ralf hatte ich ganz vergessen, aber der hatte schon mal einen Auftritt in einem von unseren Videos, und zwar, als wir bei der Red Pill Premiere in Berlin waren, hat er ein paar sehr sinnvolle Sachen dazu gesagt. Und warte, wir haben den schon mal getroffen. Ja. Cool. Und ich dann war... Ja, sorry, ich wollte nur sagen, dass ich da so einen Tweet gesehen habe von dem WDR, ne, von dem Twitter-Account, so mit dem Link darauf und alles drum und dran. Und ich habe darauf geantwortet, so vielen Dank, ne, so hat mir sehr gefallen. Und dann hat Ralf Bönd noch darauf geantwortet in seinem Account, so THX-Ausrufezeichen, so war echt toll. Ja. Also ich bin da reingegangen und wusste nur, dass die Kelle eine antifeministische, in Anführungszeichen, Position vertritt. Und dann habe ich hier die Wielpütz, die kannte ich von irgendeinem früheren Ding und dachte schon, oh je, wer den Typ, naja, das wird irgendein Forscher sein oder so. Und dann hat Chris das irgendwie gepostet, hier, das ist übrigens der. Und dann wurde mir langsam aber sicher klar, dass das mal eine andere Talk-Veranstaltung werden wird, weil hier mal das Gegengewicht, also die Gegenseite mal überwogen hat. Und das hat die Frau Wielpütz auch sehr schnell die ganze Sendung gekostet, weil die hat dann auch versucht, ja, Frauen verdienen in diesem Land noch 22% und dann gleich ist ich glaube, der Ralf dazwischen gefahren hat gesagt, nee, wenn sie es ausrechnen, bleiben davon nur 7%, wenn sie das Ganze runterrechnen auf die Überstunden 0%. Und sie so, ja, aber na gut, dann 7%. Da wusste sie ja, gleich das kann sie gar nicht mehr benutzen in der Diskussion, weil ihr sofort jemand einfach ganz trocken gesagt hat, nee, Lady, so ist es nicht. Und sie wusste selber, dass sie mit den 21% oder 22% halt lügt. Ja. Aber alles in allem sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, ja, ist ein bisschen schade, dass sowas halt dann da irgendwie bei WDR 5 versendet wird, ne? Also ich weiß ja nicht, wie das so organisiert ist. Da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Kanäle, wo nur Musik läuft oder so. Und das ist wahrscheinlich irgendwie der Infokanal von denen oder so. Ja. Aber ja, ist trotzdem irgendwie doof, weil ich meine, die haben es ja auch auf Video aufgezeichnet. Also man konnte sich auch diesen Livestream per Video angucken. Da hatte ich mir das angeschaut. Theoretisch kann man das ja auch irgendwie im Fernsehen nochmal ausstrahlen irgendwann. Ne? Also ist ja jetzt nicht... muss ja jetzt nicht nur eine Radiosendung sein, wenn sie das schon... Nö, könnte, also sowas läuft ja dann, wenn, immer irgendwie dann nach 23 Uhr oder so, aber wenigstens da könnten sie es mal platzieren. Ne? Vor allem, weil da auch echt sehr diese Argumente von Renate Wielpütz da sehr in die Mangel genommen werden, so sehr, sehr, sehr gut argumentiert wird zu sehr vielen, sogar teilweise Dingen, die ich selbst nicht mal so groß kannte, als Probleme, die noch zu bekämpfen sind vom Feminismus hier, aber nicht vom Feminismus thematisiert werden. Ja, zum Beispiel eben Mutter-Armut und so, weil Arbeiten so wegen der Politik da falsch belohnt wird und entlohnt wird. Wegen der Renten. Ja, und dass Frauen weniger bei den Renten rauskommt. Genau. Und dass es jetzt dank dem Feminismus jetzt wirklich so ist, dass die Frauen jetzt nicht mal einfach Mütter sein können und davon leben, sondern dass sie jetzt wenn sie ein Kind haben, müssen sie dann sofort wieder in die Karriere einsteigen, um nicht wegzufallen. Das ist so sehr gut formuliert gewesen, so wie ich das schon vorher kannte, so die einzelnen Bausteine, ja, aber so gepuzzelt, so dass es wirklich ein Bild ergibt. Das war echt hier sehr toll. Und der große Höhepunkt war dann das Ende, als er nochmal der Moderator hat dann so eine: Ich stelle Ihnen eine Frage und Sie müssen mir eine knackige, kurze Antwort geben. Runde versuchen. Ja. Und dann hat er die Frau Kelle gefragt, was sie denn am Feminismus halt Positives oder am Genderbegriff Positives sehen kann. Und sie hat kurz überlegt und dann gesagt, dass man so gut darüber lachen kann. Und das war ja für mich echt der Höhepunkt der Sendung. Aber da würde ich mich auch einhaken. Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin da wirklich so hinterher, was für mich auch einfach sehr amüsant ist. Also einfach diese Realsatire, die sich dauernd selber schreibt. Du musst nur feministischen Blog lesen und denkst dir so, Alter, so Leute leben und existieren und die, keine Ahnung, die gehen arbeiten und sind normal funktionsfähig und die glauben so eine Scheiße, Alter. Die atmen doch den normalen Leuten in diesem Land die Luft weg. Ja, genau. Nee, aber ich meine, dass es normale, funktionale Menschen sind, die aber aus irgendeinem Grund einer merkwürdigen Ideologie angehören und es aber irgendwie geistig nicht geschissen bekommen, mal irgendwie diese Tenets zu hinterfragen, von wegen so der allmächtige... Du meinst, das ist wie eine Art Behinderung? Ja, genau. Dann sind sie doch schon wieder einen Step höher im Progressive Stack. Hör mit dem Scheiß auf. Ja, aber der Podcast ist gut. Also der nicht unseres, sondern der von denen da. Unsere auch. Niemals. Sind jetzt alle gegen die USA, außer der AfD und Pegida? Ist ja eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Der Artikel, der ist relativ interessant, der halt feststellt, dass wir eigentlich, was wir gerade haben, europäischer Nationalismus ist, wenn jetzt all die Etablierten sagen, ha, der Trump, der macht jetzt Nazi-Deutschland aus den USA, weil der ist Hitler und so. Und wir müssen jetzt die liberale Weltordnung verteidigen. Und ja, das ist ja theoretisch Nationalismus ist, der jetzt einen deutlichen Unterschied zwischen Europa und den USA sozusagen geistig etablieren will über den Policy-Schwenk, den Trump vollzieht in den USA. Und das ja jetzt sozusagen Anti-Amerikanismus Mainstream geworden ist. Und das ist eigentlich schon durchaus interessant, sich das mal näher durch den Kopf gehen zu lassen. Das ja, früher war das immer so, oh, wie könnt ihr nur anti-amerikanistisch sein? Und jetzt ist es plötzlich so, wenn du jetzt nicht gegen die Amis vorsprichst, dann ist aber was falsch mit dir. Wie kannst du nur haben wollen, dass dein Land seine Grenzen beschützt? Du Nazi. Ja, der Artikel ist echt interessant. Also. Ja, also das vor allem auch die Medien in Deutschland. Ich kann nur immer wieder diesen Spiegeltitel anführen, diesen unsäglichen, ja. Dass die Medien da so einheitlich nur bashen. Und auch wenn du dir das anguckst auf den einschlägigen Portalen, Spiegel oder Tagesschau, irgendwie drei Schlagzeilen. Trump hat einen Furz gelassen, Trump hat einen Hund getreten, Trump, Trump, Trump, Mike Pence, Trump, Trump, Mike Pence irgendwie. Es ist jeder beschissene Schritt von diesen Leuten wird kommentiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals in dieser Form von der politischen Berichterstattung gesehen habe. Ja. Das ist halt so eine geistig verwirrte Schnappatmung. Weißt? Das ist so irgendwie, die Realität stimmt nicht mit dem überein, was du dir in deinem Kopf zurechtgelegt hast. Jetzt ist plötzlich die Hillary nicht irgendwie an der Macht und der dumme Amerikaner hat jetzt diesen Trump gewählt. Und jetzt kriegst du das als Journalist nicht geschissen zu verstehen, warum das so ist. Ich meine, hey, du kannst ja den Trump super scheiße finden und sagen, ja, Hillary hätte es werden sollen, aber dann irgendwie als politischer Journalist nicht genügend Distanz zu deinem Job zu haben, deine eigene Scheißdrecksmeinung endlich mal runterzuschlucken und zu berichten und zu erklären, warum die Sachen so sind, wie sie sind, warum er gewählt worden ist und was die verschiedenen Policies bedeuten. Ich meine, Trump hat jetzt seinen Bann auf Muslime durchgesetzt. Und ich denke mir nur so, ja, Pakistan wurde nicht gebannt, Saudi-Arabien wurde nicht gebannt. Das sind auch muslimische Länder. Wie hängt das zusammen? Und dann sagen sie so, ah, das ist ein Hypocrite, der hätte die auch bannen sollen. Und dann denke ich mir so, okay, deine Kritik ist, dass Trump nicht so krass auftritt, wie er es im Wahlkampf gesagt hat. Ja, nochmal hier halt kurze Korrektur, nochmal hier ganz kurze Korrektur. Ja, das mit dem Bann war halt so ein Ding, aber das wurde jetzt aktuell, ist es so, dass es wie verworfen wurde von Congress oder wem auch immer. Ja, aber das ist stattgefunden. Das hat stattgefunden, die Kritik war ja auch da und du kritisierst das schon richtig. Ja, ja. Diese Geschichte mit dem Einreiseverbot haben halt 16 muslimische Länder verweigern israelischen Staatsbürgern oder teilweise sogar Leute, die auch nur einen israelischen Einreisestempel im Pass haben, die Einreise. So, what the fuck? Ja. Es dürfen keine Nicht-Muslime nach Mekka. What the fuck? Also, hört auf. Ja. Wir haben das nicht erfunden. Und davon abgesehen, also dann sozusagen in den Medien Trump vorzuwerfen, dass er nur ein paar Länder gebannt hat und nicht alle, ist dann für mich so, du musst dann auch mehr Leute ins KZ schmeißen, wenn du schon eins das hast. Das ist wie mit, also, ist so eine ähnliche mit der Mauer. Die Mauer von Trump ist böse, aber dass Mexiko im Süden eine Mauer hat, um gegen illegale Einwanderung aus Guatemala vorzugehen, die natürlich viel kleiner ist, weil die Grenze viel kürzer, aber dass sie genau auch eine Mauer benutzen. Es ist so, ja, und dass die Leute aus Guatemala nach Mexiko gehen, weil Mexiko nicht genügend Arbeiter hat, weil alle in die USA gehen. Ja. Oder ich habe da gerade noch so einen Link in den Side-Chat bei uns gepostet, damit, dass Japan in Amerikas Wirtschaft rein investieren wird und Trump es geschafft hat, dass der hat es geklärt irgendwie und jetzt im Endeffekt, dass da halt 700.000 US-Jobs gemacht werden können und da werden über 10 Jahre 450 Milliarden Dollar von Japan in Amerika investiert. So, das ist krass. Das ist wirklich krass, meiner Meinung nach. Vor allem, weil, ja, guck dir dann auch in so von Shinzo Abe doch an. Ja, der hat gerade eine fette Kröte gefressen, weil seine Automobilkonzerne gesagt haben, Shinzo, egal was er dir sagt, sag ja. Ob wir das zahlen können, ist scheißegal, weil Japan selber keine Kohle hat. Sag ihr einfach ja, wir müssen weiter Autos verkaufen können in den USA. Punkt, Ende, aus. Hat keine weitere Bewandtnis. Ja, aber dann guck mal, da weiter drunter steht halt, das Paket beinhaltet auch noch, dass so Kooperationen, globalen Infrastrukturinvestments, dass man zusammen an Roboter und künstlicher Intelligenz arbeitet und Cybersecurity und so und Space Exploration, among other things. High Speed Railways in the Northeastern United States. Ja. What the fuck? Und das Ding ist doch auch in den USA. Den fehlt doch, was war es von der Summe her? 1 Billion Euro, also eine europäische 1 Billion Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, ich erzähle Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Aber den Amerikanern fehlt die riesengroße Summe, um in die Infrastruktur zu investieren, weil die das ungefähr seit den 60ern, 70ern nicht mehr gemacht haben. Und dann kommt Trump an und sagt, er möchte Infrastrukturprojekte machen. Dann sagen sie, ah, wie kannst du nur? Und du. Kann man nicht darüber reden. Also ich verstehe es nicht. Auch generell die Situation mit Mexiko. Wenn ein Großteil der Mexikaner in den Norden emigriert, irgendwann muss sich dann der Staat auch überlegen, okay, will ich USA und Mexiko zusammenlegen? Warum kommen so viele Leute? Worauf läuft es hinaus? Wollen wir eine nordamerikanische Union haben und freien Personenverkehr oder nicht? Also ab einem gewissen Punkt ist es ja auch schädlich für Mexiko, wenn die ganzen Leute einfach nur aus dem Land sozusagen flüchten und das eigene Land nicht weiter aufbauen und du dann weiter aus dem Süden noch mehr Druck hast. Darüber könnte man sprechen, aber man redet darüber, dass die Mauer die Welt zerstört. Man redet nicht über Investitionsprogramme von Japan, aber man redet darüber, dass russische Prostituierte Trump bepissen. In dem Bett, wo Obama drin geschlafen hat. Das war wichtig in den Medien. Ja, das war halt fake, aber trotzdem, ja, wie krass das einfach aufgenommen wurde. Oder hier gerade, ich glaube, das ist eine andere Story, dass das Dings da eine Vereinbarung getroffen wurde, jetzt auch mit Japan, aber diesmal halt mit so einem Oligarchen halt, ne, dass da auch nochmal Geld rein investiert und nochmal Jobs gemacht werden. Also darüber, das sind einfach zwei Storys, ich weiß nicht, ob die zusammen verbunden sind. Das wie bei Harry Potter. Da werden Jobs gemacht. Ka-ching. Zwing. Jemand muss die Scheiße kaufen wollen und kaufen können, die ihr da produziert. Und das sind alles Luftnummern. Klar, das verstehe ich schon. Ja, ich verstehe, ich versuche gerade nur nebenbei rauszufinden, ob das hier mit dem, was ich davor gepostet habe und gezeigt habe, irgendwie zusammenhängt oder ob das was Separates ist. Ich meine, ja, du hast schon recht, das sind einfach nur Luftnummern. Echt einmal mit einem Profi. Putin soll ihm besser zahlen. Ja. Oh, Lori ist die Beste. Mina auch. Ich hab sie alle so lieb. Wir können die Woche nicht beschließen ohne unsere Dosis Mina. Laser Sushi. Ja, das ist halt wieder mal, also mich stimmt es ja fröhlich, weil das zeigt, dass sie sich gegenseitig fressen. Ja. Letztens wollte Penny noch nach Berlin ziehen. Jetzt sieht es aus, als wäre sie da gar nicht mehr erwünscht. Naja, das habe ich am Anfang ganz kurz angesprochen gehabt, dass Lori Penny da sich nicht schnell genug dagegen davon distanziert hat, von Milo und Berkeley und Monate so. Hat sie gebraucht. Also ich glaube, dass sie auch gar nicht Lori Penny heißt, sondern Lori Röhm Penny. Das ist das, was ich glaube. Aber ihr Großvater war Jude, glaube ich. Ja, nun, dann haben wir es ja wieder. Ne? Da haben wir ja wieder denselben Juden, ne? Der ewigen, der. Das ist internalisierter Antisemitismus bei der Penny. Das ist schon okay. Das ist vor allem, hat es einfach, wenn man sich mal den Tweet, habt ihr den da von Lori Penny da, diese Tweets zu Berkeley? Ja oder nee? Nee. Na gut, ich kann ihn mal versuchen rauszufinden. War die nicht irgendwo in der Unterhaltung drin? Ich weiß nicht, aber das Ding ist halt so, wenn wir die finden, ist halt toll, wenn nicht, dann ist halt einfach in Kürze stand da. In den Kommentaren oder von irgendwem? Also in der Kürze stand da halt drin, dass es so war, dass Lori Penny da schon verstanden hat, dass es so vielleicht zwangsläufig nicht genau gut ist, so mit White Nationalists sich abzugeben, aber vielleicht ist Milo ja kein weißer Nationalist, so der sollte schon die Möglichkeit haben, da hinzukommen und zu sagen, was er denkt. Und dann hieß es so, ja, hier... Auf jeden Fall hat sie irgendwas geschrieben von wegen so, ja, dann haben sie mich da eingesperrt mit Breitbart-Leuten und da habe ich mich unterhalten und so schlimm sind die ja gar nicht. Genau so war das, ja. Und dann hieß es so von wegen von jemand anderem, der darauf geantwortet hat, wie, ja, hier, indem du das nicht leugnest, akzeptierst du es und unterstützt es passiv. Also wiederum so diese falsche Dichotomie von, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Das ist einfach so. Ja, das weiß ja wahrscheinlich auch, dass sie da bei ihren Leuten sofort abblitzen wird. Also Sargon hatte ja mal dieses, diese Unterhaltung zwischen Cenk Uygur und ihr da so ein bisschen kommentiert und dann meinte er halt auch so die ganze Zeit, dass die sich immer wieder so gegenseitig signalisieren, dass sie ja in der gleichen Clique sind und dass die anderen die Bösen sind und so. Du meinst Cenk Uygur, der gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass die Gewalttaten in Berkeley nur eine Inszenierung von rechtsgerichteten 4chanern sind. Genau der, ja. Das ist ein Kanal nach den Leuten. Cenk, we talk about it all the time, Uygur. Das so wie Ding, die Sexmobs, die Putin in Köln organisiert. Sexmobs. What you gonna do when the Kremlin comes for you? Schulz-Memes. Ja, damit sind wir endlich beim Thema. Alter, was ist das mit den Memes vom Staat, Alter? Das sind staatliche Memes, Alter. Was ist das? So unmöglich. So, zuerst war das dieses No-Hate-Ding, was er auch Memes hatte zur Bekämpfung von Hass. Und jetzt das. Ich meine, wir sind schon längst an einfach Bild mit weißem Text drauf schon weg. Wir haben anderen Text auf anderen Bildern. Ich finde es ziemlich interessant, dass irgendwie diese Kanzler-Meme, wie das sozusagen plötzlich aufgetaucht ist vor ein paar Wochen, so um die Neujahrswende, mittlerweile der Schulz hier am Rumkandidatieren ist und ob denn da tatsächlich eine organische Bewegung dahinter steht, inwieweit die SPD-Basis sozusagen mit dabei ist, über Schulz Memes in die Welt zu setzen. Weil bisher sehe ich nur irgendwie eine super euphorische Presse, die irgendwie sich ein Art wächst, dass jetzt der Schulz da ist. Und ich meine, ich finde den Schulz einen guten Kandidaten. Es ist nicht jetzt unbedingt mein Kandidat, aber einfach nur so strategisch für die SPD, für das, was sie stehen, ist der Schulz nicht schlecht. Auch wenn ich mich frage, so Schulz ist relativ unbekannt, Gabriel ist relativ bekannt, am Ende des Tages stehen sie für dieselben Sachen. Aber Schulz ist jetzt sozusagen der Außenseiter, der kommt und dann irgendwie nach der Macht strebt und jetzt der Gottkanzler wird. Was denn irgendwie so eine Narrativ-Copy-Paste aus dem amerikanischen Wahlkampf ist, so ein Stück weit. Und ich frage mich, ob das tatsächlich was wird damit, also so, ob das wirklich funzt, ob man das den Leuten so verkaufen kann, dann SPD zu wählen. Oder ob das sozusagen eine letzte Verzweiflungstat ist. Also, die Hauptleute, die du ja eigentlich gewinnen musst, sind die, die du an die AfD verlieren wirst. Weil ich meine, es gibt natürlich so ein bisschen Wechselei zwischen SPD und CDU auch. Aber das wird das größte Ding sein. Und wenn du da dir den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Union da vom Europaparlament hinknallst, da ist, glaube ich, Hoffnung und Malz verloren. Also ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand von überzeugen lässt. Aber die Umfragewerte gehen doch angeblich hoch. Ja, angeblich tun sie das, genauso wie auch angeblich jetzt alle Leute wie bekloppt in die SPD eintreten, was ich bis heute bei Ballenberg noch nicht gedacht habe. Aber ja, ich glaube, das ist halt auch wieder so ein bisschen Mediending, dass sie den jetzt hochschreiben, so nach dem Motto, ja, ist eh das geringere Übel oder so. Ja, aber jeder kann sich doch denken, wenn ich Scheiße in bunten Tüten verkaufe und sage jetzt, okay, wir machen jetzt eine ganz neue bunte Tüte drum. Nee, das können die sich nicht denken. Dann ist da immer noch Scheiße drin. Ja, das ist aber so Standardpolitik-Kram irgendwie. Und gerade mit den großen Parteien und dann heißt es irgendwie von wegen so, ja, und jetzt hier, tralala, und da kriegen wir die Leute wieder. Weil du weißt doch, wie es ist. Es sind doch alles Aktivisten da, also zum großen Teil. Und ja, Welt retten durch SPD bewerben. Also, wenn hier irgendjemand Martin Schulz Memes haben will, da hier, ich poste mal den Link, da können wir mal draufklicken. Reddit, da gibt es ein Subreddit für The Schulz. Das ist wie The Donald, ja, aber The Schulz. Halt, eigentlich müsste man es The Martin nennen, weil so dieselbe Nomenklatur wie The Donald. Halt, aber ja, es sind quasi Memes zu quasi dem Typen und das ist quasi lustig. Das ist, Ja, mega, mega Europe great again. Ich frage mich halt einfach nur, wie organisch das ist. Also, ob sie da jetzt einfach nur einen Haufen Leute eingestellt haben, die das machen müssen, oder ob da tatsächlich Support ist. Also gerade bei der SPD, wo die ja andauernd auch mit irgendwelchen Werbeagenturen und sowas da irgendwie, ich sag nur, wie bei dieses Ding, kein Geld für rechts und so ein Kram. Ja. Also irgendwelche Agenturen mit irgendwas beauftragen, um irgendwelches Astroturfing zu betreiben. Ich meine, jetzt da so dreistellige Abbauzahlen, also das hat ja Gamergate im Kotaku in Action, wenn es ein langsamer Tag ist. Ja, das ist halt das Ding, die... Das sind dann einfach Videos von Martin Schulz, die von Accounts hochgeladen werden, die 5 Subscriber haben. Und ja, das halt einfach so, als er, sie verarschen ihn eher, anstatt ihn wirklich als Meme so irgendwie wie Donald Trump halt, wie das bei ihm war, halt so zu pushen eher. Ja, das ist einfach so dämlich. Es gibt ein Video, Martin Schulz über Memes. Ja, das ist so dämlich. Ja, aber was heißt dämlich? Also ganz dämlich ist es ja nicht, so hat der Trump auch gewonnen. Also, ja, nur das Ding wird halt im Leben nicht funktionieren. Mit dieser Bierzeltpartei, da kannst du nicht so einen Wahlkampf mitmachen. Und zumal das ja auch unterschiedliche Leute sind, die kommen jetzt so nach dem Motto so, ja, er redet auch irgendwie so, wie die Leute reden, er redet immer noch wie irgend so ein deutscher Beamter halt. Ja, das ist halt das Ding. Trump hat ganz klare Statements gebracht und das ist für Memes sehr wichtig, klare Statements zu bringen. Deswegen sind auch Memes immer sehr klare Emotionen, nicht irgendwie so gemischte, ja, sondern sehr, sehr klar. Und das mit der Wand, ja, dann sofort Parallelen zum Gottkaiser, ja. Hier, das ist eher so ein Meme zweiten Grades. Das ist so ein Meme. Das ist so, die verstecken nicht einmal, dass es daran angelehnt ist, dass Trump gewonnen hat, okay? Das ist das Problem daran. Das ist kein allein auf eigenen organischen Beinen stehendes Meme. Ja, aber warum hat überhaupt ein Presseorgan, was ist das für eine komische Meldung? Und naja, die wollen hip und cool sein. Das, das ist ungefähr so, wie wenn du in den 90ern sagst, mach uns doch mal eine Webseite für die Partei, weil da gibt es doch so viele Leute im Internet. So kommt das irgendwie rüber, finde ich. Ja, das ist das halt so. So genauso wie irgendwelche Meldungen, so ich weiß nicht genau, wer das war, aber da kam auch irgendwie sowas hier, irgendwie so jugendsprachliche Tweets, die passen auch nicht. Das ist so nee, das ist eklig, hört auf damit. Also ich denke mal, da ist einfach der Thorsten Schäfer-Gümbel zu den Jusos geschickt worden und hat denen dann gesagt, die sollen mal irgendwas machen im Internet da. So wie bei Trump und ja, das ist halt das ist das, wenn man das so wirklich so nach Fokusgruppen macht und dann so denkt, ja, hier, so funktionieren Memes. So, nein, nö. Aber hier haben ja auch, das sind ja offensichtlich auch nur positive Memes hier, weil es gibt ja auch schon eine ganze Menge, die gerade... Was stand da gerade? Nice Leak? Warte, jetzt scroll mal nochmal hoch. Ah, haram. Die Überschriften sind halt schon hart. Was war da? Ach, egal. Nice League, ja, Schulz auf Volksumfrage ganz oben. Egal, ich bin ins Wort gefallen. Hier. Yeah. Ja, Nice League, Schulz feiert hochenergetischen was unterm Volk? Etappensieg direkt unterm Volk. Das ist so künstlich übersetzt aus dem Englischen. Es ist dieses krampfhafte Hello, fellow kids. What are you up to? Ja, das ist ja, eben, so das erinnert eher, wenn man es nach Memes vergleicht, erinnert es eher an die Hillary-Kampagne anstatt an Donald. Okay, bei Donald Trump hatte der fucking 4chan hinter sich. Der hatte Paul hinter sich. Der hat eben, der war Nationalist, er war politisch nicht korrekt und das hat perfekt gepasst an den Ort, an dem die besten und die krassesten Memes und Witze gemacht werden, nämlich Paul. Okay, sag mal, was du willst dagegen, aber Paul ist richtig geil, wenn es um Memes geht. Ja. Und Hillary hat dann gesehen, oh hier, ja, der hat Memes, dann mache ich auch Memes und dann mache ich so Weinies und dann sitze ich dann da und so, hey, it's me, just chilling in Seattle Rapids. Ja, genau, und ich kenne Lena Dunham, wählt nicht. Und einfach so, und das nächste Ding ist, die Frage, also ich möchte jetzt im Internet nicht auf den Sack hauen, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob jetzt Internet und Meme-War denn tatsächlich auch dem Trump wirklich so arg geholfen hat, wie sich das wahrscheinlich viele Leute vorstellen. Also, weil in den USA ist es halt eigentlich auch so, ja, 8 Jahre Demokraten, ein Republikaner wird's, wow. Ja, also, wow, eigentlich ist es in den USA immer so, dass du halt 8 Jahre Demokraten und 8 Jahre Republikaner hast, mehr oder weniger, so. Und ich weiß auch nicht unbedingt so genau, inwieweit das Internet tatsächlich da irgendwie mit dran gerüttelt hat, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in 4 Jahren oder in 8 Jahren, dass in Deutschland das Internet wichtiger sein wird im Wahlkampf, aber ganz ehrlich, wenn ihr euch den Gesellschaftsquerschnitt in Deutschland anguckt, wie soll Internet in Deutschland wirklich wichtig sein im Wahlkampf? Also bei den über 40, 50-Jährigen, wer ist da Internet-Savvy? Also wer kennt da Reddit? Also ich weiß nicht, ob das einfach nur in Deutschland zumindest vertane Luft ist. Und ich weiß nicht, ob in den USA tatsächlich der Einfluss vom Internet so groß war. Auf jeden Fall ist das, was Memes sind, einfach Informationen, die wie genetische Informationen sich halt entwickeln. Und Memes funktionieren am besten, wenn sie sich anpassen können an die jeweiligen Umfelde, in denen sie sind. Und das Ding ist halt, ich habe jetzt mal off-topic da, also zu demselben Ding halt, bei 4chan einen Poll-Thread gefunden, bei dem gefragt wird, wie die Leute dann von 4chan das mit Gottkanzler Schulz sehen, mit diesen Memes. Ja, so, und hier, wie, are they just stealing our ways? Also, sogar der OP da, der weiß schon, dass das einfach ein Abklatsch ist. Das ist nichts Originelles. Ja? Chris, und, wollen wir das vielleicht kurz noch? Oh, wir sind schon bei 3,5 Stunden. Ja. Wie lang ist denn das? 1:40. Ja, das geht doch mal eben. Dann tu mal den Link in den Chat, bitte. Ach, fuck. Und ich meine, ja klar, Memes, also wie soll ich sagen, so Meme-Magic ein Stück weit ist schon auch real. Die Frage ist nur, inwieweit das Internet tatsächlich so wichtig dafür ist. Alter, Meme-Magic ist real. Ja, ist es aber auch. Ich habe Memometer auf meinem PC sehen und ich kann dein Meme-Level messen. Aber zum Beispiel das Meme, EU ist überreguliert und schädigt der Wirtschaft. Das ist auch ein Meme. Also, ja, ja. Weißt du, und die Frage ist, ja, das Internet hilft, Memes zu verbreiten, aber inwieweit ist sozusagen das Meme, was du im Internet findest, nur ein Spiegel von dem, was in der Realität stattfindet? Und da bin ich mir einfach manchmal nicht so sicher, ob sich das Internet da nicht viel zu wichtig nimmt. Also, das schreibt einfach jemand bei dem Polling. Martin Schulz, the German Ben Garrison. Oh ja, verdammt, ich habe den Link nicht abgeschickt. Jetzt. Aber Meme-Magic ist real. Also. Gag, Alter. Oh mein Gott. Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Oh mein Gott, das ist so dämlich. Ich habe da auch viel von den wie heißen die, Mems oder wie heißen die, was da ist? Wie heißen die? Beams, ja, genau. Also ich komme ja gar nicht dazu, die alle zu lesen. Aber du hast ja auf diese Kampagne hingewiesen, dass Leute meinen Lebenslauf kritisch hinterfragen, finde ich sehr gut, finde ich absolut berechtigt. Und dann habe ich eben die Frage gelesen, die du auch angesprochen hast, kann ein Mann ohne Abitur Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden? Ich finde, am 24. September diesen Jahres werden wir die Antwort geben, ja, kann er. Nice. Ja, das mit den Memes war es auch schon. Memes. Ja. Mehmet, Alter. Ach, Alter, dieser Poll-Thread geht ja echt lang zu Martin Schulz und Memes, Alter. Das ist so krass. Ich fand das hier vor allen Dingen auch noch lustig. Herr Stegner hat sich mal wieder reingesetzt. Er bezeichnet Sheryl Sandberg als Beate Zschäpe. Was? Sandberg hier. Wir schreiben, ja, die Frau Schäfer sitzt. Der hat doch wieder getrunken, der Stegner. Keine Ahnung. Warte, wen hat er als Schäfer bezeichnet? Sandberg. Sheryl Sandberg. Nein. Von Facebook. Da sitzt sie. Und ich dachte, Frau Schäfer sei ein Uha. Ich weiß auch gar nicht. Ralf, du bist der Beste. Du bist der Beste. Hello, fellow Alkoholiker. Was geht so? Ja. Dann habe ich hier noch eine kleine Empfehlung. Das ist hier das Buch von dem Ralf Böhnt. Das entehrte Geschlecht. Das hat er auch in dem, also das war der Herr, der in der WDR5-Sendung da gesessen ist und sehr gute Sachen gesagt hat. Er fährt das mir ist ein, von 2012. Wir wollten doch auch mal einen Literaturstream machen, wo wir über Bücher reden. Wir sollten das irgendwann mal machen. Wir sollten einen Meme-Magic-Stream machen, wo wir über Meme-Magic reden, Alter. Was sind das? Memes? Ich habe da auch schon so einiges. Achso, ja, Memes. Memes. Memes. Ich hab all diese Memes schon gelesen. Also ich habe da so ein wissenschaftliches Dokument, was 1600 Seiten sind, was halt eine Abhandlung über psychologische Kriegsführung sind. Und ich würde das als starke Quellenangabe für meine Behauptung darlegen, dass Meme-Magic durchaus ziemlich real ist. Also ich kann das wissenschaftlich umschreiben, warum das real ist. Leute, guckt euch einfach das Bild an, was ich gefunden habe auf diesem fucking Subreddit, Alter. Das ist ein besseres Bild als irgendwelche Schulz-Memes. Ja, guckt euch das an. Ah, nee, keine AfD-Werbung auf unserem Kanal. Nein, okay. Oder? Ich weiß nicht. Ich meine, es hat so einen Antifa-Cock und da ist noch so das ist lustig und die SPD hat dann so -5,1%, Merkel so salty und so und dann ist Pepe mit so einem Alternative für Deutschland-Cappy und so. Was ist eigentlich mit den größten Verlierern der momentanen Entwicklung? Die sind ganz still, ne? Nachdem sie irgendwie 5% verloren haben, die Grünen. Ja, die. Ich weiß nicht, die Grünen sind es wahrscheinlich gar nicht gewohnt, dass sie im Diskurs Rationalität an den Tag legen müssen. Und die denken sich einfach nur so, ja, wir werden schon gewählt werden. Und dann werden sie so einen FDP-Moment haben, wo sie dann plötzlich kaum noch im Bundestag das irgendwie vertreten sind und sich dann denken, was ist nur passiert? Und auf welche Partei könnte denn Leute an Schulz verlieren? Ups. Ja. Also bei den Grünen ist es eh so, im Grunde ist es mir vollkommen egal, was bei der Wahl rauskommt. Solange die Grünen einfach nur schwach sind, bin ich zufrieden. Das ist eigentlich die alles. Die Grünen haben einfach ausgedient, meiner Meinung nach. Die könnten jetzt langsam in den Sonstigen aufgehen. Ja, also. Ich meine, bei der FDP, ob man das wahrhaben will oder nicht, aber die FDP wurde auch deswegen so wenig gewählt, weil im Grunde deren Wirtschaftspolitik von allen anderen Parteien übernommen worden ist. Also das ist dann noch was anderes, wie wenn man einfach nur abdankt, also so wie die Grüne. Also so irgendwie, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, auch mit der SPD Rekordeintrittszahlen. Das heißt, sind drei Staaten bei eingetreten im letzten Monat. Ja, weil die haben ja constantly hier ihren Mitgliederverlust und dann haben sie ein paar Eintritte und sterben langsam und schnell. Und das sind dann Rekordeintrittszahlen oder so. Keine Ahnung, Anna. 4-Stunden-Stream, Weltraumaffen, beste Alter. Ich hab euch alle lieb. Ich habe eine Flasche Sekt heute getrunken während dem Stream. 3000 Likes, ich meine Subscriber. Ja, uns gibt es jetzt seit einem Jahr und wir werden immer niveauloser. Und dass ihr uns auch noch irgendwie die 3000 und das Jahresfest auf ein Wochenende gelegt habt. Besser kann man sich die Zuschauer gar nicht wünschen. Ja. Ja, Meme Magic ist real, Leute. Meme Magic. Dieses Wochenende war einfach ein Triumph auf ganzer Linie. Ah. Ja. Na gut. Ja, Kinders, lasst euch nicht gendern und so. Also, ihr habt euch wohl und Stimizismus, wir müssen uns darüber Gedanken machen, weil 28 Views later, das weißt du? Ja. Nehmt euch in Acht vor den kannibalen Juden. Genau. Jews are over if you want them to. Hey, Wladimir, mach keine Schulz-Memes mehr. Hab ich bei den Weltraumaffen gehört, ist scheiße. Schulz-Memes. Ja.